Deswegen habe ich mir meinen eigenen privaten Safer Space aufgebaut. Es ist mein engster Freundeskreis. Menschen, die mich verstehen und die ich verstehe. Wir bestärken uns und kümmern uns um unser Wohlergehen. Es ist eine feine Parallelgesellschaft, süß, humorvoll und voller Liebe und positiver Energie. Weiße haben keinen Zutritt. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Okay, was war das jetzt für ein Zitat? Das war ein Ausschnitt aus Mohammed Amjahids Buch Der weiße Fleck. Ah, okay. Ja. Weiße haben keinen Zutritt. Klingt absolut antirassistisch, würde ich sagen. Ja, das ist ein großer Kämpfer für den Antirassismus. Auf jeden Fall. Das ist ja wunderbar. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch am Internationalen Aktionstag gegen Staudämme. Juhu. Ist das heute? Ja. Übrigens ist heute auch Todestag von Karl Marx. Also es gibt doch was zu feiern. Juhu! Okay. Ja, der war auch für viele Dammbrüche verantwortlich. Dam, dam, da, dam, dam, dam, dam, dam, da, dam. Aber das darf man heute gar nicht mehr singen. Da kommt das Z-Wort drin vor. Paprikasoßen, Junge, Paprikasoßen, Junge, la, la, la, la, la, la. Ja, die Ja. gute Laune brauchen wir jetzt, weil jetzt geht es um Borowski und die Angst der weißen Männer. Oje. Genau, darum geht's jetzt. Der Das ist gut. Tatort. Wir haben ja letzte Woche euch schon ja, einen kleinen Vorgeschmack geliefert. In Form von was sie darüber geschrieben hatten auf der ARD-Seite. Da hatten wir ja schon jede Menge Spaß, in Anführungsstrichen, mit. Ja, und das ist ja letzte Woche parallel zeitgleich mit uns hier gelaufen. Und ich habe es mir erst heute angeschaut, das Ganze. Und ja, wollen wir natürlich noch mal ein bisschen drüber reden, über das Ganze. Aber wir gucken ihn nicht ganz, bitte. Nee, um Gottes Willen, das Ding ist 1,5 Stunden lang. Ja, wie die Tatorte so mal Und sind. ja, ich freue mich auch schon drauf, dass ich dann diese Woche wieder den Copyright-Claim von der ARD wegklicken darf. So wie immer, wenn wir uns hier irgendwas von denen angucken. Das ist echt großartig. Also gut, das ist wahrscheinlich alles automatisiert und so, aber ich verstehe das trotzdem nicht, was das soll. Also. Zumal wir den Scheiß ja schon mal bezahlt haben. Ja, eben. Also, das ist eh frech. Eigentlich haben wir die Urheberrechte. Ja, genau. Also was ist die Handlung von dem ganzen Ding? Die Handlung ist, es gibt einen Mord und zwar an einer jungen Dame, die in der Disco gewesen ist und diese Person, die da verdächtigt wird, der hat ihr irgendwie ein Getränk gegeben, das hat man auf der Überwachungskamera gesehen und bei der Dame haben sie halt irgendwelche K.O.-Tropfen sichergestellt bei der Obduktion. Und es stellt sich dann aber später in diesem Tatort heraus, dass das war wohl irgendwie so ein Ecstasy, was sie ihr gegeben haben, und das waren irgendwie die Freundin von der, damit die mal ein bisschen locker wird oder so. Plot-Twist. Das war nicht der Incel. Es war nicht der Incel, nee. Uiuiuiui. Ja, aber der Incel hat sie natürlich trotzdem umgebracht. Mit einer Waffe aus dem 3D-Drucker, habe ich Nee, gehört. das kommt später. Okay. Der Insel hat sie umgebracht, weil sie ja dann irgendwie also sie ist da irgendwie mit ihm durch den Regen gelaufen und hat irgendwie vor sich hingesungen. Irgend so ein Lied, wo irgendwie drin vorkam, Where have all the good men gone? Das war auch schon mal so ein Talking Point, so der erste. Wo man halt dann irgendwie merkt, dass sie sich da irgendwas durchgelesen haben, wo solche Dinge dann irgendwie da in irgendwelchen Foren von irgendwelchen Leuten da. Ja, halt, die sich darüber auslassen, dass irgendwelche Frauen sich darüber aufregen, wo die ganzen guten Männer hin sind und so. Das ist ja so ein Topos da irgendwie, den man da wiederfindet. Und das mussten sie natürlich da direkt reinbauen in ihren Tatort, genauso wie das ganze Ding halt nur von solchen Momenten strotzt. Also, das ist wirklich, ja. Also man merkt halt richtig, was sie da halt konstruiert haben. Ne? Also da muss halt alles mit rein und dann umrühren. Und dann wird da eine große Soße draus. Und das ist dann im Endeffekt dieser Tatort. Ja, und das Ganze fängt an, wie wir letzte Woche ja schon gehört haben, mit irgendwelchen Flüsterstimmen. Und einer von denen sagt irgendwie, Wir werden sie jagen, also dieses Gauland-Zitat, was sie damit reingebracht haben, um das dann da halt auch noch den Bogen zu bringen, ne? Weil was sie ja generell in diesem Ding da suggerieren wollen, ist, irgendwas mit diesem Männerzeug ist gleich rechtsextrem, ne? Also das wollen sie auf jeden Fall, da wollen sie auf jeden Fall drauf hinaus. Und das, ja, erleben wir ja auch ständig mit diesen ganzen Diskussionen. Und also sie bringen hier auf jeden Fall ja, alle möglichen Aspekte mit rein, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber es wird hier natürlich so hingestellt. Und wir hatten ja letzte Woche, hatte ich euch ja schon diesen Fall gezeigt von diesem Herrn Vance Bronson da aus Amerika, der wegen dem Sorgerechtsstreit da der Antifa beigetreten ist und gemeint hat, er müsste gegen das Schweinesystem da irgendwie kämpfen, das so unfair zu ihm war. Also es ist mitnichten so in der realen Welt, dass irgendwelche Leute, weil sie sich da irgendwie ungerecht behandelt fühlen, dann nur zum Rechtsextremismus irgendwie wandern. Wobei halt natürlich an den Beispielen, die sie da irgendwie haben, irgendwelche Leute, Christchurch, keine Ahnung wie was. Ein bisschen was ist da ja dran, aber auch so wie der Breivik, der Name Breivik fällt da auch irgendwann mal da drin, wenn sie das irgendwie alles aufzählen, was da angeblich irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Bei dem Breivik, da lassen sie natürlich weg, dass der ja von seiner Mutter auch misshandelt wurde, der Typ. Und generell, ne, es ist halt irgendwie, ja, dieses Phänomen irgendwie, was sie beschreiben wollen, Männer in der Gesellschaft, alles geht vor die Hunde, aber die existieren jetzt plötzlich alle irgendwie nur in so einem Vakuum und haben halt irgendwie ihre Einstellungen, die sie halt haben, die haben sie halt und das ist alles rechtsextrem, aber na, da ist irgendwie niemand für verantwortlich. So, die haben alle keine Mütter und so, ne, das haben die alles nicht. Das ist alles nur, ja, die sind halt Männer und die sind halt rechtsextrem. Kennt man ja. Ja. Und diese Flüsterstimme, die haben sie ein paar Mal da irgendwie drin. In der einen Stelle sagt die Flüsterstimme, Widerworte zerstören dein Ego. Und deswegen sollte man diese Widerworte dann irgendwie ignorieren, sagt die Flüsterstimme. Und da muss ich direkt dran denken, ja, an die ganzen Aktivisten halt, ne? Also, dass man ja nicht sagen darf, dass irgendwie Übergewicht falsch wäre, weil dann irgendwelche Aktivisten für Übergewicht sich nicht mehr gut fühlen und lauter solche Dinge, ne? Also, da haben wir ja dieses Ding, dass man im Endeffekt ja über die Leute nichts sagen darf, das ist alles Hassrede und denen zu sagen, dass ihre Einstellungen nicht gut für sie sind, das ist ja auch schon Hass, ne? Man braucht die auch nicht mal beleidigen oder so, sondern das reicht ja alles schon aus. Ja. Und dann, also wie sie da den Bogen zum Rechtsextremismus auch schlagen, ist über die Zahl 14, weil halt dieser Täter da irgendwie eine 14 in den Matsch gestampft hat mit seinen Stiefeln und da kommen sie dann natürlich an bei den 14 Worten, den berühmt-berüchtigten und ja, das schreibt dann der Kommissar da irgendwie an seine Tafel und die Kommissarin kommt dann irgendwie rein und liest das da irgendwie und fragt ihn dann dazu, was das soll und er klärt sie dann auf und sagt dann, ich habe das schon mal für Sie ausgedruckt, Sie müssen gar nicht nachsehen. Und das ist, glaube ich, das können die sich als Motto auf die Stirn tätowieren mit der Scheiße. Weil das ist eigentlich so dieses Ganze, was sie da machen. Ne? Das ist eigentlich, ich habe das schon mal ausgedruckt, sie müssen gar nicht nachsehen. Ja, nicht, nee, nee, nee, nee, nee, nicht den Leuten zuhören oder so, nicht selber gucken irgendwie, ob das überhaupt alles miteinander zusammenhängt. So, bloß nicht. Ne? Hier, wir haben das schon mal aufbereitet, wir haben das schon mal vorbereitet. Hier, unser Narrativ, das ist alles fertig. So, sie müssen gar nicht nachsehen. Nee, nee, nee, bitte nicht, ne? Also, das ist echt deren scheiß Motto. Ich habe das schon mal ausgedruckt, sie müssen gar nicht nachsehen. Ja. War denn spannend? Wenigstens, oder? Ja, sie haben da halt so ein paar. Ja, sie haben halt diesen einen Twist da halt reingebracht, dass die K.O.-Tropfen dann da irgendwie von den Freundinnen von der kamen oder so. Aber ja, das war's dann auch schon an Sachen, die man nicht hat sehen können oder so. Ja. Okay, dann gehen wir mal. Ein bisschen was will ich euch natürlich auch vorspielen. Weil euch ja Oh nicht je, ganz. oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen übersprungen. Gehen wir mal. Hoffentlich gibt das keine Ärger. Ja, Copyright Claim, wie gesagt, ne? Aber kennen wir ja. Aber das müsste jetzt hier der Herr Kommissar schleust sich ein bei der Veranstaltung von dem Typen, der halt ja so der Strohmann ist in diesem Fall. Das ist halt eine Person, die soll gleichzeitig ein Rechtsextremer sein, aber auch ein Pickup-Artist. Also die haben ihm halt so ein paar Talking Points von Pickup-Artists irgendwie in den Mund gelegt. Dann will er natürlich irgendwie irgendwas mit Männern, dass die stark sind und irgend so ein Blabla. Und dann, was wir hier jetzt sehen, ist auch noch ein Aspekt, aber den möchte ich euch jetzt einfach mal vorspielen. Nicht wir. Ja. Lose ist nur im Gewahrsam. Ach so, nee, das war ein anderer Part. Das ist hier die Fernsehsendung. Die ist auch toll. Wir haben seinen Laptop sichergestellt und gerade untersuchen wir die Festplatte. Dieses Video hat er mehrfach Bitte? angesehen. Okay. Nee. Ich bleib dabei. Also der Typ, der da jetzt in der Fernsehsendung ist, das ist der, den ich eben gerade beschrieben hatte, aber ich dachte, jetzt kommt eine andere Szene, aber die kommt als nächstes. Nirgendwo lässt sich die Diskriminierung der männlichen Eigenschaften besser ablesen als an unseren deutschen Schulen. Also, wenn ein Junge schlechte Noten hat, wurde seine Männlichkeit unterdrückt. Es geht um Durchsetzungswillen. Es geht um die Lust, sich zu messen. Auch mal siegreich aus einer Auseinandersetzung hervorzugehen. Das sind alles Eigenschaften, die massiv sanktioniert werden an den Schulen. Sie meinen die Lust, sich auf dem Schulhof zu prügeln? Ja, Jungs prügeln sich, das müssen sie. Das gehört dazu, wenn man zum Mann wird. Sie prügeln sich nun mal. 90% aller schweren Gewaltverbrechen werden dann später von Männern verübt. Also, das heißt, dass Jungs per se als potenzielle Gewaltverbrecher geboren werden, wenn ich Sie richtig verstehe. Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen, gehört zur Zivilgesellschaft. Und das dürfen die Kinder schon gerne in der Schule lernen. Beiderlei Geschlechts. Da sind Sie sich ganz sicher? Verstehe ich, was Sie meinen. Naja, weil Sie ja selber keine haben, wenn ich richtig informiert bin, oder? Auf solche Sprüche kann ich zum Beispiel auch sehr gut verzichten. Ja, also das ist die linke Politikerin auf jeden Fall in diesem Film, die sie natürlich alle hassen, weil sie halt eine Frau mit Meinung ist, wie sie da meinen. Also auch wieder so ein Talking Point, ne, den sie halt haben und dieses Ding von wegen, ja, die hat auf ihren Plakaten stehen Gerechtigkeit. Punkt. So, ne? Als Wort. Und es ist halt Ja, wirklich aber so. das ist ja realistisch, so Ja. leere Phrasen auf Wahlplakaten. Ja, aber ich meine, das ist halt wirklich die Welt, wie die sie sich vorstellen. Ne? Dass die Frau, die sagt dann irgendwie so, ja, wir müssen doch jetzt nur mal die Leute richtig erziehen. Und da denken sich so Leute, die so einen Tatort schreiben, echt, ja, das, genau. Das reicht ja schon. Und dieses Strohmann-Argument, was sie da jetzt halt hinpacken, ist halt so ein Typ, der ganz wild aus allen möglichen Ecken und Enden halt, ne? Also dieses Ding mit den, also, dass die Jungs in der Schule nicht hinterherkommen, das ist ja wohl ein Fakt, ne? Aber das stellen sie jetzt hier so hin, als wäre das zu benennen irgendwie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, aus der Luft gegriffen oder so. Und Das ja. erinnert mich an Boys Will Be Boys, ja, dieser komische Werbespot da. Ja, genau, ja. Ja, das ist halt, ne, der Talking Point. Dann ja, sie sagt auch gleich irgendwie noch was. Und ich kann sehr gut auf Ihr fragwürdiges Expertentum verzichten, Frau Reimers. Ich kann auch sehr gut auf dieses massive Männerproblem, was Frauen ihrer Couleur haben, verzichten. Ja? Wenn Sie eine Welt ohne Männer wollen, wie wollen Sie die denn erschaffen? Wollen Sie uns alle wegsperren? Das ist nicht das Thema. Es geht um einen gewaltfreien Umgang. Und den kann man üben. Wir wollen aber gar nicht. Den kann man üben, ne? Das ist halt das, was ich eben schon meinte, so, ne? Das ist halt wirklich deren Weltbild. So, ja, wir machen jetzt einfach den neuen Menschen und dann haben wir auch keine Gewalt mehr, so, ne? Und jeder, der da was dagegen haben kann, was wir uns da irgendwie vorstellen, das ist halt ein konterrevolutionärer, rechter hier, wie ist das Ding irgendwie, Mensch mit Nazi-Hintergrund? nee, was sie da auch mal sagen hier, so, re, re. Populist? Rückwärtsgewandt irgendwie und reaktionär, genau. Das ist ja nur reaktionär, bla bla bla, ne? Diese ganze Scheiße halt, ne? Das haben sie da drin stecken, so in diesem Ding. Von wegen, ja, machen wir einfach mal, die Männer müssen halt mal gewaltfrei sein, so, ne? Und bei den realen Problemen, die in der Schule haben, ja, dann müssen sie sich halt mehr anstrengen oder dieses ganze Zeug, ne? Also es ist wirklich dieses Ding, wo die Leute ja auch schon seit Jahren darüber sagen, hier der Warren Farrell und die ganzen Leute halt aus der Männerrechtsbewegung, die der Typ da ja jetzt auch mit quasi, ne, das ist jetzt der Grund, warum sie ihn da reinpacken, ne, damit er diese Position halt auch noch vertritt, weil das in deren Kopf ja wirklich alles eins ist, ne? Also sich darüber beschweren, dass die Leute, dass die Jungen in der Schule nicht mitkommen, ist gleich Rechtsextremismus, ist gleich Inzeltum, ist alles, ne? So, das ist alles, ne, das ist eine Person, die hat alle diese Dinge im Kopf. Und die will das nur aus irgendwelchen machttheoretischen Dingen, ne? Das ist halt auch dieses Ding von wegen Durchsetzung und so weiter, ne? Das haben sie da natürlich alles da drin. Ja, das ist so dieser Salat, den sie sich da zusammenmischen, wo das halt alles drinsteckt, ne? Also ich find's unglaublich. Und dann halt die Gute, ne? Das ist die linke Politikerin, die einfach sagt so, ja, das kann man ja den Leuten dann einfach mal erlernen, so, ne? Dann machen wir doch das mal. Ja, vor allem ist das ja auch alles so dargestellt, dass sie das einfach so ganz locker sagt. Ich meine, wir kennen ja alle die Talkshow-Situation, wenn da irgendein Teilnehmer sowas sagen würde, wie der Schauspieler das hier gerade gesagt hat, da würde, glaube ich, die Dame sich so benehmen wie er, also sich sehr echauffieren. Ja, das ist sehr holzschnittartig dargestellt alles. Ja, und vor allen Dingen halt alles miteinander vermengt, ne? Also wie gesagt, und zu diesem ganzen Zeug, da haben sie auch nichts zu sagen. Also es kommt ja jetzt hier in diesem Ding jetzt nicht vor, aber normalerweise ist es ja auch nur so, ja, die Jungs sind halt kaputte Mädchen, so, ne? Das ist ja dieses Ding, was Warren Farrell und so auch mal sagen. Also sie sind halt kaputte Mädchen und so werden die halt behandelt und da wundert man sich, dass sich da nichts verbessert, aber ja, aber dann hier solche Strohmänner bauen und dann irgendwie so meinen, so nach dem Motto, ja, wenn die sich darüber beschweren, dann sind die halt das Problem oder so, keine Ahnung, ne? Also, ja, alles eins. Und der Typ ist natürlich, ja, und so ein bisschen Tyler Durden steckt auch irgendwie in den drin und so. Das ist halt, der ist halt alles so. Das ist halt der Proto-schlechte Mann, so, den sie sich da zusammengeschrieben haben. Also, das ist echt unglaublich. In diesem Charakter. Ja. Üben. Wir haben genug geübt. Wir wollen Männer sein dürfen. Das dürfen Sie nicht. Ja, mit Lust und Kraft und wir wollen von Ihnen dafür nicht bestraft werden. Herr Maßmann, können wir dieses Gespräch bitte auf eine zivilisierte Weise führen? Ja, gerne. Gerne, Frau Maßmann. Aber wir sind, wie wir sind. Genau, sein sollen auf eine zivilisierte Weise einfach Revolution und neue Menschen fordern, wie zivilisierte Menschen. Sind. Und wenn Ihnen das nicht passt, ich weiß es nicht, dann müssen Sie uns zu Schulbeginn kastrieren. Gut, danke für den Vorschlag, komme ich bei Bedarf gerne drauf zurück. Frau Reimer. Meine Güte, das ist ja mal richtig, richtig schlecht. Hat das, warum gucken die sich diese Szene überhaupt an? Was hat das für einen Kontext? Weil der Täter, den sie zu dem Zeitpunkt halt nur eingekerkert haben, der hat halt das, von dem haben sie den Laptop jetzt da stehen, da gibt es auch noch so schöne kleine Rand-Sachen da wieder, wo sie sich drüber aufregen, dass er im Darknet unterwegs ist und so, ne, das soll natürlich dem gemeinen Zuschauer halt eben auch vermitteln, dass dieses ganze Internet-Privatsding natürlich auch mega zwielichtig ist und dass das ja nur Leute benutzen, die irgendwie, keine Ahnung, nach der Disco irgendwen erschlagen wollen, der schon ohnmächtig da liegt oder so wie jetzt hier in diesem Fall, ne? Also das darf natürlich auch nicht fehlen. Das war ja auch schon bei diesem identitären Tatort so, dass sie sich darüber beschwert haben, dass da irgendwelche Leute irgendwelche Messaging-Dienste benutzt haben, die irgendwie verschlüsselt sind, ne? Also das ist ja eh mega schlecht. Ja, und ich glaube, das war, glaube ich, auch schon das, wo sie sich danach noch über die Kommentare darunter Ich sag Ihnen mal was, es wird der Tag kommen, an dem Sie begreifen, was Sie hier gesagt haben. Und die Frauen in Deutschland, die werden Ihnen dafür nicht dankbar sein, das kann ich Ihnen versprechen. Wollen Sie mir drohen? Er hat natürlich den Frauen in ganz Deutschland gerade gedroht, ne, weil wir wissen natürlich alle, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Also das ist, das geht gegen alle, ne? Es ist das Patriarchat, das... Also er ist der Anführer von Patriarchat halt. Ne? Ich hat's kommentiert. Manchmal scheint ja in den rechten Kreisen gut anzukommen. Zumindest was die Kommentare unter seinem Video betrifft. Und Sie meinen, Mario zieht nach so einem Video los und fängt an, Frauen umzubringen? Nein, aber aus Gewaltfantasien im Netz kann schnell Realität werden. Aus Citation. Citation needed. Und jetzt hast, du gerade über das aus Worte können Taten werden drüber gerannt. Ja, das hat die Dame natürlich jetzt noch eingeworfen. Ne? Das muss natürlich, der Talking Point muss natürlich mit rein, ja. Und ja, jetzt, der Talking Point muss mit dem Vorschlaghammer in die Köpfe offensichtlich, ja, wenn man ihn gleich zweimal... Jetzt lernen wir auch gleich noch, dass das natürlich der totale Einstiegspunkt in den Rechtsextremismus ist, weil ja in den Kommentaren sich jetzt da, ne, diese Leute, also dieser Mario haben wir gerade gelernt, der ist jetzt halt noch nicht radikalisiert, aber die ganzen Leute, die da jetzt in dem Chat sind und das alles blöd fanden, die radikalisieren den jetzt natürlich. Unsack. Okay, es sind offensichtlich ein paar rechte Vollidioten unterwegs, aber Lose kommentiert eher harmlos. Hank, wir ziehen mit dir in die Schlacht. Keine wirkliche Drohung. Es kann aber noch konkreter werden, an dunkleren Orten im Netz. Lose ist im Darknet unterwegs. Ich guck mal, wie weit ich komme. Bitte. Ja, ne, also das Darknet, das da auch noch, ne. Ja. Und dann... Noch ein bisschen weiter. Genau, jetzt kommt das, wo der Herr hier bei dem Vortrag dann ist, von dem, ja, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennen soll, den Strohmann halt. Ich nenne nur den Strohmann. Richtig geführt hat er irgendwas? Ja. Natürlich kein ärztlicher Test, gar nichts. Wie entscheidet unser Gericht, unser deutsches Gericht? Blitzscheidung. So, das bedeutet natürlich für Walter K., dass sein wirtschaftlicher Ruin besiegelt ist, wie in unzähligen anderen Fällen auch. Es ist natürlich unnötig zu erwähnen, dass diese ganzen Anschuldigungen erstunken und erlogen waren. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Wenn Pressefragen genehmigt sind? Selbstverständlich, ja. Welche Statistik liegt Ihrer Annahme zugrunde, dass Männer nach einer Trennung häufig finanziell größere Probleme bekommen als Frauen? Ich kenne eine solche Statistik nicht. Ja. Das ist blöd, ne? Gerade als Journalist, dass sie sowas nicht kennen. Ja, ne? Ja, da frage ich mich aber, wenn das alles so ist, ne, warum wir diesen ganzen Unterhaltsvorschuss und das alles jetzt gerade erst alles ausgebaut haben und so, ne? Wenn das überhaupt gar keine Probleme da gibt, ne? Also an der Stelle. Aber auch da wieder, ne? Das ist jetzt eine männerrechtliche Position. Aber die haben die jetzt halt einfach diesem Nazi-Typen da einfach in den Mund gelegt, ne? Weil passt schon. Wir sind der Tatort. Glückwunsch. Wenn ein Mann Unterhalt zahlen muss und deswegen einen großen Teil von seinem Einkommen abgibt, dann gilt das ja nicht als Armut. Ja, auch wieder wahr. Ne? Ja, da könnte man so viel zu sagen, aber das ist halt das Ding. Ne? Also die tun jetzt so nach dem Motto, jetzt haben wir dich aber geownt. So. Den Frauen geht's auch nicht gut, wenn sie sich scheiden lassen. Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel von den Leuten, dass die dann wie die Made im Speck leben oder weiß ich nicht, was sie jetzt meinen, was da jetzt der Idealzustand wäre. Also, ich verstehe es nicht. Aber ja, es ist, man hat es halt mit reingerührt jetzt, ne? Ist jetzt mit reingerührt, Punkt abgehakt. Ja. Und also dann haben sie in diesem Ding, das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist rechter Szeneanwalt. Verteidigt den Incel. Also dieser Typ halt, den sie da jetzt bisher nur beschuldigt haben und da jetzt irgendwie bei sich in Untersuchungshaft haben oder so. Dieser Typ arbeitet als ja so eine Art Pförtner bei einer Parkgarage. Und die behaupten da dann jetzt in diesem Ding, dass da jetzt ein rechter Szeneanwalt aufgetaucht wäre, der diesen Typen jetzt da rausbringen will aus der Untersuchungshaft. Und danach fragt, was sie ihm denn jetzt überhaupt vorwerfen und was sie jetzt konkret ginge. Ein rechter Szeneanwalt. Also die meinen jetzt hier echt, dass dieser Typ da irgendwie, ja, keine Ahnung, ne? Also irgend so ein random Typ, der ja da in der Parkgarage arbeitet, dass der dem jetzt ein rechter Szeneanwalt da irgendwie zur Hilfe eilt, weil das natürlich, ne, die rechten Szeneanwälte, die warten da ja nur drauf. Auf die Anrufe von ihren Mandanten, die in einer Parkgarage arbeiten. Also, wahrscheinlich ja. Heißt der auch noch Höfelstein oder so. Der nee, wir nennen den nicht. Aber das ist meines Erachtens nach auch wieder nur so ein Ding, ne? Rechte Szeneanwälte, die da irgendwie den Ermittlern, die unsere Frauen und linken Politiker beschützen wollen, halt Schwierigkeiten machen. Weil man kennt es ja. Das ist ja auch ein sehr einseitiges politisches Phänomen, ne? Das machen ja auch nur die Rechten. Ja. Ja, genau. Und dann kommt das auf jeden Fall mit den Drogen und den Freundinnen. Und dann machen wir nochmal hier 45. Habt ihr euch gestritten? Habt ihr sie getreten? Nein, natürlich nicht. Wieso sollten wir sie denn treten? Mal benutzt. Sie hat nur sarkastisch auf Massmanns Provokation geantwortet. Ja, das war jetzt, weil sie linke Politikerin da jetzt auf ihre Todesliste gesetzt haben und was die Kommissarin da gerade meinte, das bezog sich halt auf das, was wir gerade gesehen hatten, diesen Talkshow-Auftritt und dieses mit dem Kastrieren, das hat die Dame jetzt halt so eingeordnet, dass das ja nur auf die Provokation halt von dem Mann geantwortet war, ja. Das ist dabei ihr rausgekommen. Und dann hatte ich eigentlich den... Immer passiv. Guten Abend, hallo. Hi. Hallo, hallo. Ja, da waren schon einige komische Szenen drin in dem Machwerk. In diesem Machwerk. Ja, ich glaube, ich habe mir den Internet-Experten gar nicht aufgeschrieben, der war auch toll. Den sehen wir da schon sitzen, den Typen. Den hatten sie ganz zu Anfang nochmal, da hat er irgendwie gefragt, ob die in der Antifa auch gewesen wäre, weil er das irgendwie bestritten hat, dass dieses 14 da irgendwie von, da, ob der wirklich rechts wäre, das hat sie halt bestritten. Und der gute Kommissar hat aber direkt gesagt, ja, es geht ja gegen Männer und deswegen, gegen Frauen und deswegen wäre das ja wahrscheinlich, dass das dann rechtsextrem ist, weil wissen wir ja. Und sowas Ähnliches kommt auch gleich nochmal jetzt hier mit dem Herrn vom Staatsschutz. Das habe ich als nächstes. Ach, das stimmt. Hier ist was am Plan dran oder so, ne? Ja, das haben wir jetzt, das muss natürlich auch hier mit rein, ne? Also der Staatsschutz, der verharmlost das Ganze natürlich, ne? Das ist ja auch so ein Talking Point, den sie haben. Dass die Tatsache, dass wir uns nicht alle kollektiv in die Hose scheißen von diesem furchtbaren Themenfeld, wo sämtliche Stellen, die sie anfragen, immer sagen, nee, das Problem können wir leider nicht feststellen. Und das leider nur. Und ja, daraus schließen sie ja dann immer, das Problem wird verharmlost. Und dafür hält jetzt dieser Herr hierher, für das Verharmlosen. Ja, deswegen kommt er auch extra vorbei, der Staatsschützer, damit er das verharmlosen kann. Heißt konkret, Sie haben nichts. Die 14 am Tatort? Ja, über die hätten Sie mich sofort in Kenntnis setzen müssen. Das geht auf meine Kappe. Ich habe die Bedeutung der 14 unterschätzt. Und die Meldung wegen der Liste, das war meine Initiative. In Zukunft, bitte, Relevantes von Irrelevantem sorgfältig trennen. Unfreiwilliges Zölibat? Involuntary Celibacy? Incel, abgekürzt. Das ist relevant. Herr Borowski, bitte. Einsame Männer, die von den Frauen zurückgewiesen worden sind und sich anschließend im Netz radikalisieren. Die Attentäter von Halle, Hanau, Christchurch und auch Anders Breivik aus Norwegen, das waren alle Incels. Das Profil von Mario Lose weist genaue Parallelen auf. Ich bitte Sie. Sie verheben sich. Und zwar endgültig. Aber es ist ja auch nicht Ihr Feld. Warum sind Sie hier, Herr Götze? Schönen Tag noch. Ja, und die Frau nimmt er natürlich überhaupt nicht ernst, ne? Das kommt von daher noch. Ja. Weil dafür darf er natürlich auch noch herhalten, für so einen Frauen am Arbeitsplatz, wenn sie was sagen, nimmt sie keiner ernst, Bullshit, ne? Das darf natürlich auch nicht fehlen. Aber grauenvoll, es schien auch so, als wenn sie mal was gehabt hätten oder so zusammen. Ja, und so das ist halt auch wieder so dieses Ding, ne? Ja, die werden da irgendwie abgelehnt und so, aber das ist alles Vakuum, ne? Das ist Ideologie von den Leuten, aber die Gesellschaft hat damit überhaupt nichts zu tun. So, ne? Wie selbstverständlich zieht er so die Christchurch-Hanau-Halle-Linie sozusagen. Ja. Also klar, es wird ja politisch selbstverständlich gemacht, aber es ist ja eigentlich nicht, ja, es ist nicht unbedingt so zusammenhängend als Ermittler. Muss ich das nicht zusammenhängend sehen, sag ich mal. Ja, genau. Also, das ist viel zu weit weg halt alles. Ja, das ist auch wieder wahr. Deswegen, ja. Ne? Ja, genau. Aber ich meine, ja, sie hatten ja eine 14 da gefunden, ne? Und deswegen. Ist das auch? Ja, für die 14 Worte, wir müssen die Reinheit unserer Bla irgendwas erhalten. Ach ja, das ja. Okay. Ja, damit hat mit Männerrechtler ja eh nichts zu tun eigentlich, ne? Nein. Definitiv nicht. Und das ist ja auch eine absolute Frechheit, dass sie das alles so vermischen, wie gesagt. Und auch, also auch an dieser Stelle, ne? Mit ihrem komischen Elliot Rodger, den haben sie jetzt hier zwar nicht aufgezählt, aber der fällt ja schon mal komplett raus aus diesem ganzen Raster, was sie da haben. Also, das ist zwar einer, der jetzt wirklich ein Incel war, aber hat er ja dieses Pickup Artist Hate Ding da irgendwie abonniert gehabt oder keine Ahnung, war da, ich weiß nicht mehr, was das war, ob das ein Forum war oder irgend so ein Ding bei Reddit oder irgendwas, weiß ich nicht mehr genau, aber da hat er sich auf jeden Fall rumgetrieben, also Pickup Artist Kram hat schon mal überhaupt nichts mit dem Zeug zu tun, der hassen diese Leute und B, hat er ja auch irgendwelche Sachen da abonniert gehabt, eigentlich nur aus dem linken Bereich, irgendwie Young Turks und so ein Zeug auf YouTube halt, ne, weil er auch Videos gemacht hat, also dieser Typ, wenn überhaupt, dann könnt ihr das euren komischen Progressiven da irgendwie anlasten, dieses Zeug, ne, dass die den irgendwie radikalisiert haben oder keine Ahnung wie was. Aber das passt alles natürlich nicht ins Bild. Wir wollen hier ein Bild zeichnen, ne, das ist die Weltverschwörung, die rechte Weltverschwörung und alle sind mit dabei, ne, die komplette Szene. Ja, aber überhaupt Szene. Auch jetzt mal nochmal so für den Ermittler, ne, dass diese Einzelfälle, die 4 oder 5, die er hat, mit einem jungen Mann in Deutschland in Verbindung zu bringen und dann irgendwelche Parallelen zu ziehen, weil im Privatleben irgendwas ähnlich ist. Ja. Das ist schon eine schön platte Ebene für einen Ermittler eigentlich, ne? So ein Ermittler ja, eigentlich, glaube ich, nicht. Ja. Naja, es ist ja eher eine platte Ebene für die Drehbuchautoren. Ja, total. Ja. Und dann haben sie noch eine Szene, wo halt dieser eigentliche Insel, den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, der aber schon ein paar Mal natürlich aufgetreten ist, aber halt auch immer nur in ja, Szenen, wo sie halt gezeigt haben, dass er irgendwie, ja, so einer ist, der also psychisch nicht ganz stabil ist und über den sich die Leute halt viel lustig machen und so, aber halt auch nicht nur, ne, es gibt da auch immer wieder ein paar Szenen, also zum Beispiel ganz am Anfang bei dieser Diskothek, da steht er da irgendwie und der Türsteher will ihn nicht reinlassen und irgendwie zwei Mädchen winken ihn dann da rein und sagen so, ja, der gehört zu uns oder so. Und was sie da halt eben, glaube ich, zeigen wollen, ist so dieses Ding, dass sie ja immer sagen, die fühlen sich ja so, ne, als ob die Gesellschaft, die da irgendwie ablehnen würde, oder die Frauen, die irgendwie ablehnen würde oder so nach dem Motto, als das wäre überhaupt keine Realität, so nach dem Motto, ne. Und da kommen wir auch nachher noch eine total aberwitzige Szene. Also wirklich. Aus wie den Frauen waren dann auch noch freundlich zu ihm, ne. Also ja, genau. Ja. Sowieso, ne? Genau, ja. Und da gibt's halt auch dieses Ding mit der, er hilft da halt so einer irgendwie dabei, ihr Auto auszuparken, so in so einer engen Lücke da irgendwie geparkt hat und die kommt dann irgendwie am nächsten Tag bei ihm vorbei und will ihm irgendwie einen Wein schenken und er hat dann wieder im Kopf, im Ohr immer irgendwie die Worte von diesem Strohmann, der ja auch so eine Art Pickup-Artist ist und ihm dann da irgendwie sagt, was er irgendwie tun sollte oder so und er lädt sie dann irgendwie ganz verschüchtert zu sich zum Essen ein. Und da gibt es halt so eine Szene, wo sie dann da irgendwie sind und dann halt diese beiden Kommissare da erstmal reinkommen und ihn halt in Gefangenschaft nehmen und irgendwie vor den Augen von der Frau irgendwie ihr Getränk wegnehmen und das erstmal dann Probe nehmen wegen den K.O.-Tropfen halt, weil sie zu der Zeit ja auch davon ausgegangen sind, dass er da irgendwie K.O.-Tropfen reingemacht hat oder so. Ja, genau. Und das ist halt auch so ein Ding. Und also dieses Mädchen ist halt so eine total rehäugige. Und die haut dann natürlich erstmal ab und die lassen sie nachher dann nochmal wiederkommen, so dass sie sich dann irgendwie doch noch irgendwie zu ihm hingezogen fühlt oder so, was absoluter Quatsch ist. Also das kann mir keiner erzählen, bei aller Liebe. Also ich meine, so eine Person, die wirklich so psychische Auffälligkeiten zeigt. Aber ja, das ist halt wieder so nach dem Motto, die Frauen sind einfach so unglaublich gut, weißt du, ne, die versuchen dann da auch noch in dem letzten Psycho irgendwie das Gute zu sehen oder so mit ihren Rehaugen und das ist einfach so eine peinliche Szene da, die sie dann da irgendwie haben, das sehen wir aber gleich noch, ist wirklich, bereitet euch schon mal drauf vor, es ist echt, Das ist unglaublich eigentlich, aber ja, sie haben es geschafft. Und ich glaube auch noch, dass das alles so passt. Ja, auf jeden Fall in der nächsten Szene, da hört er dann wieder irgendwelche Stimmen da aus seinem Computer oder so, die sagen, über Gewalt gegen Männer redet keiner. Ja, und das ist dann auch so ein Ding, was sie dann umdrehen als Talking Point von diesen rechten Leuten, die da irgendwie im Forum sitzen und sich gegenseitig Videos zu schicken, wie sie irgendwelche Frauen erschrecken. Und so, ne? Das ist ein Ja, Talking oder Point von verkloppen im denen. sogar, ne? Über Gewalt gegen Aber Männer redet keiner. Das ist ein Talking Point von diesen Leuten. Unglaublich. Na, ja. werden solche Videos ja gelöscht in Wirklichkeit. Ja, es ist da irgendwo im Darknet und Kram, ne? Das meinen sie halt Ach so, auch, ja, aber okay. in Wahrheit sind viele von diesen Sachen auch gar nicht im Darknet gewesen, ne? Und das, was sie hier gar nicht drauf eingehen, ist dieses Die Leute hatten ja auch ganze. kein schlechtes Gewissen, wenn sie mal ihre Meinung gesagt haben. Vielleicht kommt das auch mal vor, ne? Wo sie hier gar nicht drauf eingehen, ist halt diese ganze Selbstmordsache. Und das ist ja eigentlich das, was in diesen Dingen da wirklich abgeht. Die Leute sind alle total fertig da, ne? Und das haben sie jetzt hier in ihrem ganzen. Es sind alles Nazis, die sich irgendwie radikalisieren wollen und irgendwie eine Bruderschaft abmachen wollen und losrennen wollen. Überhaupt nicht thematisiert, ne? Und das ist einfach Sex, ist das. Das ist Thema verfehlt. Also tut mir leid, Leute. Ja, vorhin auch so ganz falsch dargestellt, dass wenn die sich irgendwo treffen würden und würden dann irgendwie weiße Ja, Männer pass skandieren auf, oder Harald, sowas, gleich oder neu. Ja, genau, das ist mit natürlich Trailer, auch, ne? ja. Das ist schon, ja. Genau, ja. Also, und dieser Herr Kommissar, der hat sich natürlich als Journalist ausgegeben, wie wir da gerade ja schon gesehen haben. Und der hat dann quasi nach diesen Dingen, hat er dann da halt so getan, als ob er mit seiner Frau irgendwie telefonieren würde und irgendwie sich da von der irgendwie unterbuttern lässt oder so und geht dann halt auf diesen Strohmann zu und der ist natürlich sofort überzeugt, ne? Weil ich meine, irgend so ein Journalist, ne? Ja, der da irgendwie ankommt und da irgendwie mal kurz mit seiner Frau, irgendwie, den lade ich natürlich sofort ein in meine Nazi-Burschenschaft. So, da, sofort. Ich meine, warum nicht? Und ich glaube, das wäre dann auch schon gleich das nächste, was ich hier habe. Wenn sie ihn dann da geprügelt haben und er dann wieder aufwacht. Wir kommen zurück. Aber bevor wir euch beschützen, da werden wir euch zeigen, wem dieses Land gehört. Und jetzt frage ich euch, wo sind die Deutschen denn? Werden wir uns weiter verstecken? Werden wir es zulassen, dass diese Schlampen und die Asylanten unser schönes Heimatland zwischen sich aufteilen? Was sind wir? Deutsche Männer! Was sind wir? Deutsche Männer! Und ich verspreche euch, peinlich, oder? Das ist doch, ich meine, jetzt, also so weit weg von meiner wöchentlichen Patriarchatssitzung ist das nicht. Also, Meinst du, wenn du die Gold Card hast, ja. dann Ja, aber jetzt kannst du ist das ja, hier das überall. war das, was ich vorhin meinte, dass sie jetzt auch noch so eine Art Tyler Durden aus dem Typen gemacht haben. Ne? Also das ist jetzt hier irgendwie so eine Art schicker angezogener Fight Club. Ich finde das auch lustig, wie sie ihm da wortwörtlich eine weiße Weste anziehen, dem Typen. Das ist so geil, weil das soll wahrscheinlich so suggerieren, so nach dem Motto, ja, das ist so dieser Faschismus von nebenan, ne? So dieser bürgerliche, der die Leute halt alle mit reinzieht, ne? Und über dieses Männerthema, da wir kriegen die alle den Zugang. Ne? Also genau das, was Veronika Kracher halt die ganze Zeit immer erzählt und diese ganzen Leute. Das Ja, ist und er ist die, natürlich total unsympathisch und die Leute fallen trotzdem drauf rein und das so ist die, genau, weiter. das ist die Personal, das ist die personalisierte Figur, wo sie diesen ganzen, also so wäre jemand, wenn die Welt wirklich so wäre, wie die Leute die ganze Zeit behaupten. Das wäre dann diese Person hier. Der absolute totale Strohmann. Das ist wirklich, also, ja, okay. Wir kommen zurück! Und auch keiner bemerkt den Typen, der mit feindseligem Ausdruck zwischen den ganzen Feiernden steht, oder Naja, was? das kommt Ach, jetzt, weil sie es ist bemerken wirklich. ihn doch, jetzt wird er verhauen, oder Ja, was? jetzt, die haben ihn jetzt verhauen. Und diese Szene, die jetzt kommt, das ist auch, also, Aber ich Gemeinwohl. finde schon die Szene, die jetzt gerade war, dieses der Chat keine sagt, der Argumente und Chat dann. sagt, dass der Stream weg ist. Policy Violations. Ist schon soweit. Ja. Ohne Worte. Wir dürfen Inhalte kritisieren. Vorübergehend gesperrt, weil der kleiner machen. Geschützte Ja, das ist ja das Übliche. Das ist in ein paar Sekunden ist wieder da. Dann erzählen wir den Rest vom Tatort halt. Ja, kannst du das Bild vielleicht kleiner machen? Nee, das hat beim letzten Mal auch nicht geholfen. Sinn. Okay. Das ist ja asozial. Die letzten Mal ist es ja dann irgendwann einfach wieder weggegangen. Ja, stimmt. Schauen wir mal. Ach Gott, ey. Ich schalte direkt schon mal den Tab weg. Vielleicht muss ich das ja, damit es geht. Espresso, wow. Also die Hoffnung ist jetzt, dass das gleich wieder einfach funktioniert, oder wie? Das war beim letzten Mal so. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall noch den Beenden-Knopf hier drücken. Ja, nee, das lass mal. Deutet ja eigentlich darauf hin, dass es das möglich ist, das zu beenden, weil ansonsten... Hallo, liebe YouTube-Mitschauer, Mitarbeiter. Wir haben es ja schon ausgemacht. Ja. Also nur ein Vorgeschmack auf die neue... Stream muss live sein. Ja, YouTube-Mitarbeiter, Stream muss live sein. Jetzt tut sich irgendwas... Das Stream wird nicht länger aufgrund von Überwachungsproblemen gesperrt, steht hier jetzt. Ich sehe noch nichts. Mann, ey, peinlich. Armes Deutschland. Stream unavailable. Suspended for policy violations hier. Ja, mir auch immer noch. Wieder da, sagt jemand im Chat. Okay, hört uns wieder, ja? Ja. Okay. Da sind wir wieder. Ja, danke ARD. Danke YouTube. Wir haben unser Recht irgendwie genutzt. Probieren wir es nochmal mit Standbildern. Nee. Ach komm, lass weg. Okay. Wir können ja, du kannst ja ein bisschen noch erzählen, was da noch passiert ist. Das Ding ist eigentlich, man muss es eigentlich zeigen, weil es ist so aberwitzig. Also vor allen Dingen eigentlich das Ding mit dem Kuchen. Das muss man eigentlich gesehen haben. Das ist eigentlich gesehen. Ja, also auf jeden Fall, das, was jetzt gerade, wo der da aufwacht, da hält ihm dieser Tyler Durden-Verschnitt auch so einen Tyler Durden-mäßigen Vortrag, dass er irgendwie diesen Typen da halt kennt und dass sie natürlich wussten, dass er, also nennt auch den Kommissar dann bei seinem richtigen Namen und so und hat den da aber erst irgendwie reingehen lassen, seine komische Kameradschaft, und den da einen auf die Fresse geben lassen. Und an der Stelle, ne, also wir haben hier in Deutschland, ich weiß nicht, was sie denken, also eine Körperverletzung ist immer noch strafbar. Und wenn ich weiß, dass das da vor Zeugen geschehen ist und die sich dazu nicht äußern wollen, dann ist das genauso strafbar, dass die sich dazu nicht äußern. Weil wir müssen hier nämlich in Deutschland aussagen, es sei denn, wir sind verwandt oder verschwägert mit den Leuten, oder wir müssen gegen uns selber aussagen. Dann brauchen wir das nicht, aber ansonsten müssen wir das tun, ansonsten ist es nämlich auch strafbar. Mit anderen Worten, der hätte diesen Typen da sofort eintrichtern können, wenn er nicht erzählt, wer ihm auf die Fresse gehauen hat. Also, der einzig wahre Mann in der Sendung steckt das weg, ja. Der steckt das weg, ja, okay, wow. Kann sein, weiß ich nicht, aber das, ja, ist, so gemeint, das ja. Ist auch so, und dann haben sie auch noch da irgendwie seine Scheibe eingeschmissen von seinem Auto, und das ist alles egal, so, ne, das ist alles, puh, keine Ahnung, ja, Scheiße passiert, ja. Ja. Und dann meint er irgendwie so, ja, und er hat mir auch erzählt, also hier der Tyler Durden-Verschnitt sagt dann auch so, wie sie sich dann irgendwie unterhalten über diesen, den Beschuldigten da, zu dem Zeitpunkt noch Beschuldigten, den Insel halt, dass er ihm auch erzählt hätte, wie er seinen Sohn genannt hätte, und zwar irgendwie Odin irgendwas oder so, also irgend so ein, ja, auch wieder so ein Klischee-Ding irgendwie, ne, also ich habe mich erst gewundert, dass er nicht gesagt hat, Adolf Odin irgendwas oder so, Oder irgendwie so, ne? Also auch wieder natürlich total, ja, es ist rechte Szene und bla bla, ne? Ja, genau, die brauchen auch keine Argumente und keine Auseinandersetzung oder irgendwelche, weiß ich nicht was, die können einfach, die Ja. brauchen nur grölen, das Und reicht. dieser Und schüchterne Typ, damit der will hat einer natürlich auch getroffen. unbedingt einen Sohn Oh haben, ne? nein. Das ist ja, das kennt man ja auch, ne? Also so Leute, die mit ihrer eigenen Männlichkeit nicht klarkommen, die wollen ja auch auf jeden Fall immer mehr Männer in die Welt setzen, ne? Das sind auch überhaupt nie irgendwelche männlichen Feministen oder so. Nee, auf gar keinen Fall, ne? Kann gar nicht sein. Oder hier dieser Typ mit Dingsbums erschuten, hier junge Liberale erschuten, das ist auch kein Incel, ne? Auf gar keinen Fall. Der sieht übrigens dem ganz schön ähnlich, dem Typen hier aus dem Täter hier aus dem Ding. Ja, und dann haben sie nochmal eine Szene mit diesem Staatsschutztypen. Und dieser Staatsschutztyp, der sagt dann irgendwie so, dass sie da nichts machen gegen diesen Strohmann, der gerade die Rede gehalten hat, aus Gründen. Sie werfen ihm dann auch irgendwie vor, er würde es verharmlosen oder so. Und dann ist es in dieser Szene halt auch so, ich würde es euch jetzt super gerne zeigen, aber wenn sie es hier wieder wegblocken, ist es halt, ja, müsst ihr euch gleich nochmal angucken. Es kommt auf jeden Fall ab einer Stunde 8:23, hatte ich mich hier notiert, da habt ihr das schon mal ein bisschen leichter. Wie gesagt, würde ich euch auf jeden Fall raten, das nochmal anzuschauen, weil man muss diese Szene eigentlich gesehen haben, denn es ist wieder so eine Anordnung. Da sitzen halt zwei Männer dem Staatsschutztypen gegenüber und neben ihm sitzt die Kommissarin. Und es ist wirklich wieder so angeordnet, dass der Typ immer nur mit den zwei Männern ihm gegenüber spricht und die Kommissarin komplett wegignoriert. Und damit es auch wirklich jeder noch so dumme versteht, haben sie danach noch eine Szene eingeführt, wo diese Kommissarin dann irgendwie vor der Scheibe steht und der andere Kommissar dann irgendwie ankommt und sie sich dann noch über ihre Vergangenheit unterhalten, wo sie irgendwie auch in Berlin gewesen ist beim Staatsschutz. Aber dieser Typ, der Staatsschützer, der wurde immer nur gefördert und sie natürlich nicht, ne? Was lernen wir daraus? Ja, es ist natürlich so, dass die Frauen werden natürlich nicht gefördert, sondern nur die Männer werden gefördert und die ganzen dummen Männer, die alle nichts gebacken kriegen, die kommen alle weiter und die gute Frau, die, wenn man nur auf sie gehört hätte, wenn die Leute nur auf sie gehört hätten, dann wäre alles gut geworden. Ne, die wird natürlich gemobbt, ne, und ja, man Ich will meine, sie sie halt ist dann nicht auch haben. einfach wie abgehauen in der Situation, dass dann das Gespräch sozusagen als einzige vorzeitig verlassen. Das ist auch nicht so die nette Art unter Kollegen, denke ich mal. Das ist ungewöhnlich, wenn man was zu besprechen hat. Weiß ich schon Aber nicht gut. mehr, aber ja, keine Ahnung. Ja. Aber das ist auf jeden Fall halt diese ganze Anordnung. Das ist halt wirklich wieder so ein Klischee. Und man merkt halt, ne, das ist halt, wie diese Leute die Welt sehen. Aber das sind die, die alle sich immer beschweren, ne, dass wir alle so viele Klischees haben und so, ne, und immer so in diesen Strukturen irgendwie denken, diesen festgefahrenen und da nicht rauskommen, die uns denn hier belehren, ja. Und das absolut Geilste eigentlich an diesem ganzen Teil, was ich euch jetzt wie gesagt nicht zeigen kann, aber ich beschreibe es euch jetzt einfach mal, ist ab einer Stunde 18. Da gibt es halt diese Szene, wo dieser Incel dann vollends radikalisiert, halt sich zu Hause seine Haare abschneidet und ja, dann halt glatzköpfig da irgendwie ist und sich aus dem 3D-Drucker eine Waffe gedruckt hat und Are you talking to me? Are you talking to me? ja, Huh? nee, Talking. schön wär's. Ja, Ja, und aber dann. ist doch eindeutig da Nee, geklaut. pass Also, auf. bei Scorsese. Nee, ich glaube, der Typ sieht auch wirklich, der in dieser einen Szene, da, ich glaube, die haben das wirklich als Blaupause darüber gelegt. Ist, Genau, das ist den das Kopf noch ist rasiert, ne? eine Szene aus diesem Video von dem, was war das erste Ding? Nicht Hanau, sondern das andere mit der Synagogentür. Ja, okay, aber dann hat er es halt bei Taxi Driver geklaut. Ich meine. Naja, da haben sie auf jeden Fall, der sah halt wirklich genauso aus wie der Typ. Also auf diesem Bild, was man halt von dem immer gesehen Ja, hat. wenn sich Also einer schon die Haare abrasiert, ne? ja, aber auch Das wirklich ist diese ganze Einstellung, das alles halt, ne? Also das sollte halt wirklich und der hat, glaube ich, seine Waffe, soweit ich weiß, schon selber gebaut, aber nicht aus dem 3D-Drucker gehabt, sondern irgendwie so ein Rohr oder so ein Rohrding da irgendwie. Ja, auf jeden Fall 3D-Drucker Darknet, ne? Also ganz gefährlich, am besten alles abschalten morgen, weil ansonsten Inselrebellion. Und dann klingelt es an der Tür. Und dann steht der Mann vom Liegestütze machen, ne, wie man das erkennt, ne, diese ganzen nudelärmigen Leute, die können natürlich alle ganz prima Liegestütze machen, mal eben von heute auf morgen. Und dann öffnet er die Tür und da steht er. Vor der Tür steht reäugig die gute Seele, ne? Die Frau da, der da einmal geholfen hat und hat ihm einen was war es für ein Kuchen? Kuchen, ich weiß nicht mehr. Nee, es war ein Käsekuchen, genau. Sie hat eben Käsekuchen gebacken und wollte sich entschuldigen, dass irgendwie ihre komische Freundin ihm irgendwie gesagt hat, er sollte sich mal duschen oder so. Dann stellt sie halt rennt erstmal an ihm vorbei und sagt so, du siehst total anders aus. So, also er steht wirklich so komplett psychopathisch vor ihr mit abrasierten Haaren und sie sagt dann so, du siehst voll anders aus und geht so an ihm vorbei und stellt diesen Kuchen dahin und sieht dann halt diese aus dem 3D-Drucker gedruckte Pistole dann da liegen, ne? Und dann fällt er halt irgendwie auf, dass was nicht stimmt. Und dann, ja, richtet er natürlich diese Waffe dann auf sie, weil er ja natürlich total radikalisiert ist und halt nicht weiß, wo vorne und hinten ist und so, ne? Und die Insta-Ideologie hat ihn halt, ne? Also in Wahrheit, ne, sind die ganzen Frauen ja sowas von gutherzig, dass sie sogar noch einen Käsekuchen dann backen. Aber ja, der Guru mit den ganzen Antworten hatte in Wirklichkeit dann gar keine Antworten sozusagen. Das ist ja auch dann das, was vermittelt wird, ne? Ja, genau. Aber er war jetzt halt komplett radikalisiert, ne? Und ja, er hatte auch diese verzweifelten Szenen sozusagen, wo dann irgendwie so zusammengebrochen ist und irgendwie fast im Heulen war und so weiter. Ja, die Gutherzigkeit der Frauen daneben. Konnte ihn halt nicht erlösen, ne? Das ist halt die Tragik dann, ne? Und auf jeden Fall sagt sie ihm dann irgendwie, sie bemitleidet ihn und er haut ihr dann irgendwie eine rein und geht dann halt raus und die erste Frau, die ihm irgendwie entgegenkommt, die erschießt er dann mit seiner 3D-Druckerwaffe und dann kommt halt auch schon der Kommissar um die Ecke und die haben halt vorher im Darknet sein Video dann gesehen, natürlich, dass er jetzt da los will in die Disco und die Leute da zusammenschießen und schießt ihm dann irgendwie ins Bein und dann liegt er dann da und dann, das war's dann für ihn. Aber sie haben natürlich, weiß man, ob die Frau, die er erschossen hat, eine Jungliberale war? Nee, sie hat natürlich vorher noch herausgefunden, haben sie natürlich noch herausgefunden, auch weil er das natürlich im Darknet geteilt hat, um sich da von den Leuten die Unterstützung zu holen. Natürlich halt ein Foto von der, um die es eigentlich ging, ne, von dem Opfer, was dann halt dann auch geklärt hat, dass er dann wirklich die dann umgebracht hat. Und aber auch so die Umstände, dass angeblich von dieser Gruppe mit den Rechtsradikalen so eine Art gemeinsame parallele so Anschlagsaktion also geplant war. Ja, genau, das haben sie natürlich dann hergeholt. War noch da drin, ne? Und das ist halt auch das, wo zuerst die Kommissarin dann los ist und die linke Politikerin beschützen wollte. Und dann irgendwie, als es dann hieß, so, nee, der will da irgendwie in den Club, da ist er dann erstmal wieder auf dem Parkplatz. Aber natürlich war es so, dass die richtig rechten Rechtsradikalen dann natürlich schon die linke Politikerin wegmachen wollten und das ist dann auch so ein Klischee wieder. Die hatten einen Hund, und der Hund, der merkt, dass irgendwas nicht stimmt und sie sagt dann so, ja, was ist denn los mit dir heute hier, Hundi, so und also wirklich so, oh ja, die bösen Männer kommen und der Hund hat es natürlich schon vorher gerochen, ne, dass die bösen Männer da kommen und dann gibt's noch so eine Szene, wo sie dann da steht irgendwie mit der Kommissarin und die dann gesagt, ja, tut mir leid, dass ich gedacht habe, dass sie jetzt hier zu dir kommen und sie dann irgendwie so, ja, früher, als ich noch in der Uni war und da waren ja auch die ganzen Frauen und die waren alle so hysterisch und die haben alle gemeint, die Männer sind alle scheiße und ich habe halt gedacht, Leute, ihr seid ja alle total bekloppt und dann aber später dann bin ich ja dann irgendwann meinen guten Mann dann losgeworden und dann waren sie dann irgendwie so, weil er weil es für ihn im Job nicht gut lief und die Kommissarin sagt dann so, und das war dann ein Problem für dich und sie sagt dann irgendwie so, nee, das war dann natürlich für mich überhaupt gar kein Problem, aber für ihn war es ein Problem, also das natürlich habe ich da jetzt eingefügt, ne, das ist auch wieder so dieser Talking Point, oh, ja, von wegen so, ja, und die Männer, die sind ja so fragil und die halten das alles nicht aus Und die, aber die Güte der Frauen würde es natürlich, ne, die würden ja natürlich zu ihren Männern stehen, vollkommen egal, ob die dann irgendwie nichts mehr zu gebrauchen sind oder so. Ne? Das ist ja nur Insta-Ideologie und so, das würde ja niemand tun. Es ist so geil, ja. Das ist Frauenstatus wollen oder so, das ist Insta-Ideologie, Insta-Ideologie. Ne? Das ist böse, böse. Das sagen nur die Rechten. Das stimmt alles überhaupt gar nicht. Die gute linke Politikerin, die sich Gerechtigkeit auf ihre Plakate da schreibt, ne, die würde natürlich nie im Leben da ein Problem mit haben, ja, dass ihr Mann da irgendwie im Beruf nichts mehr reißt oder so, wie auch immer das dann da irgendwie angelegt werden. Also das mussten sie natürlich auch noch unterbringen, ne? Also, weil, ja, das ist ja alles eins, ne, wie wir ja schon gelernt haben. Und ja, Incels kriegen eigentlich, die müssen auf dem Weg, sich da irgendwo wen zu erschießen, müssen sie erstmal die ganzen Rehäugigen aus der Bahn schubsen, die ihnen Die Kuchen mitbringen hinterherlaufen, wollen. Ne? genau. Ja, genau. Es ist Das ist so realistisch. so, ja, es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Das, was wir jetzt hier sehen, das ist auch so wieder halt deutscher Journalismus. Ne? Es hat ein Tatort stattgefunden. Und jetzt müssen wir, also das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Ich habe halt erstmal nicht in die Mediathek geguckt. Ich habe das einfach mal eingegeben bei Google, Tatort Insel. Und das ist wirklich alle möglichen Lokalblätter, keine Ahnung wie was. Das ist hier der Kölner Express. Da musste jetzt natürlich jeder irgendwie die Leute aufklären, in Anführungsstrichen, ne? Also im Endeffekt das da reinschreiben, was wir jetzt hier in diesem Tatort erlebt haben. Mit anderen Worten, es ist eine große Verschwörungstheorie. Und das sind die Leute, ne? Und dann haben wir dann Ja, wieder ich finde diese. doch, das hängt auch nicht unentscheidend damit zusammen, dass sie das eben so als Komplott auch beschrieben haben, dass sie Ja. eben beschrieben haben, dass sie parallele Anschläge machen würden und so weiter. Dann erklärt sich ja im Prinzip auch, warum die Kracher dann davon redet, dass man aus dieser Szene aussteigen müsste oder Ja. so, obwohl es da gar keinen Einstieg gibt und Ja. eigentlich auch kein Ausstieg möglich wäre oder so, ne? Ja, das ist Das das ist Ding. Das ist irgendwie alles. Es ist die alles Unterstellung so eins. einer konzertierten Aktion, beziehungsweise von einer Zusammenarbeit, ja, das gibt es ja überhaupt nicht in Wirklichkeit. Ja, es Sehr ist schön auch alles. hier oben diese Überschrift, ne? Tatort schockt mit Incels. Warum sind diese Nazis Frauenhasser? Oh, geil, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Schlägst du deine kleine Schwester noch immer am Wochenende? Geil, ja, das habe ich ja noch gar nicht Ja. gesehen. Ich habe nur den großen, die große Überschrift. Incels gibt's Ja. wirklich? Was sind das für kranke Männer? Habe ich nur gelesen. Ja, Ja, und also. oben wird dann die Antwort gegeben, die Ja. sind nazikrank, Ja, ganz und klein. das, ne, also, wie war das mit Sorgfalt, ne? Die hier so journalistische Sorgfalt und so. Ja, wir haben einen Tatort gesehen, Insel-Expertin Veronika Kracher und so. Ne, wird fertig zum Drucken, so, ne? Das kann raus. Sorgfalt Genüge getan, so, ne? Wir haben gelernt, alles Nazis und Ja, die hatte auch immer die Geschichte zusammen und alle Informationen zusammen und die Geschichte war nicht rund, so würde ich sagen. Und dann hat sie einfach ein paar Sachen dazu erfunden, ne? wer So kommt es mir jetzt. ein bisschen vor. Ja, die Kracher. Die hatte so ein paar Daten über Incels zusammengetragen, die Geschichte war aber nicht rund genug. Dann hat sie die eben rund gemacht. Dass das eben ein bisschen schöner ist, so. Und Das ist ich jetzt meine, es ist deine ja auch nichts Meinung, oder widersprüchlich. wie? Ja, sicher, aber es ist auch nichts Okay. widersprüchlich an dem, was sie da sagt. Es gibt keine Incels, die mal anders wären, die nicht durch, weiß ich nicht, was Ja. traumatisiert wären durch Erniedrigung oder sowas. Das ist alles irgendwie das Gleiche. Ja, eben, was ich ja schon Es meinte, ne? gibt nur Das eine Richtung dabei. sind, genau, das sind halt die Leute, die sind Und immer das im ist ja Vakuum nicht. zu Hause, so, ne? Die sind, ja, die sind einfach fragil und die werden dann eingesammelt, aber die sind komplett im Vakuum zu Hause. Die haben keine Erfahrung gemacht mit irgendwie, keine Ahnung, psychisch kranken Müttern oder so, die dann irgendwie so dazu geführt haben, dass die Leute so unsicher geworden sind oder so. Ne? Das alles nicht, das gab es alles Ja, und nicht. keinerlei Abweichungen zeigt eben auch, dass es nicht viel mit der Realität zu tun haben kann, ne? So Ja, ungefähr, ne, das es meine ist ich. halt, ja, sie wollen halt, ja, sie drehen im Endeffekt alles auf den Kopf, ne? Also es ist wirklich, wenn man das nimmt und das Gegenteil davon annimmt, dann wird da noch eher ein Schuh draus, als so, wie sie es hier dargestellt haben. Aber es ist halt wirklich Boxticking von diesem ganzen, ne, hier einen Haken dran setzen, da einen Haken dran setzen, ja, haben wir diesen Aspekt von diesem Problem, so wie wir es sehen, schon abgehandelt. Ja, okay, ja, nee, wir brauchen jetzt noch, ah, wir brauchen noch schnell irgendwas mit, ja, Statusverlust, Statusangst, Jobverlust, Scheidungen. Ja, ich weiß, die linke Politikerin, die hat sich scheiden lassen. Und da hat sie dann erst gemerkt, wie kacke und fragil die Männer doch wirklich sind. So, ne? Und das hat sie dann erleuchtet, obwohl es ihr ja die ganzen schlauen Frauen von der Uni schon vorher gesagt haben. Aber sie wollte ihnen ja nicht glauben. Sie hat ja gedacht, die wären alle nur so hysterisch und so. Ne? Ja, das ist gut, ja. Lass das mal reinschreiben. So. Ja, oh Gott. Ja, aber es ist eine totale Hetzerei, ne? Es ist eine Spalterei der Gesellschaft, so hier von GEZ-Medien. Ja. Das ist eine absolute Frechheit. Es ist wirklich. Ja, das ist ernsthaft scheiße. Ja. Ja. Ja, Kuchen gebacken. Ja, jetzt wird schon mal eine Pfeile mit einbacken sollen für ihn. Oh. Und Frauentag war ja auch Weltfrauentag sogar. Ach, die Margarete. Ja, dafür hatten die Nazis natürlich die geplante Aktion angesetzt, ne? Weil das ist ja total ein Ding, Frauentag. Ne? Ach, das stimmt, ja, der hat am gleichen Tag gespielt praktisch. Ja, ne? Das ist ja auch total relevant für alle Leute, ne? Das ist ja auch überhaupt nicht so ein Ding, wo man Revolution oder so haben will, ne? Das ist ja auch alles nur von uns hier wieder. Ne, weil wir so anti-links sind, einfach nur, ne, reaktionär und so. Wir sehen das ja immer nur, aber in Wahrheit ist das ja gar nicht so. Ne? Es würde ja niemand irgendwie diesen Kampftag verwenden, um da irgendwie die Gesellschaft schlecht zu machen, zu sagen, dass überall Nazis sind, zu sagen, dass uns nur die linke Revolution retten kann, die endlich die Männer erträglich macht, ne? Und endlich ihn sagt, setz dich hin und iss deinen Käsekuchen und sei doch einfach mal glücklich. Lass dir deine Haare wieder wachsen, Junge. Ja, gibt es doch zum Beispiel in Margarete Stokowski. Oh, super. Ja, die Margarete ist toll. Satz. Ja, kriegen wir endlich diese furchtbare Gesellschaft weggemacht, die uns der Tatort gezeigt hat, Gemeinwohl. Kriegen wir sie endlich weg? Wird's ja, dann macht doch der erste Satz von keine Lust mehr. Ah nee, so, schon wieder keine Revolution. Oh, So gibt es seit einer Weile die Forderung, den 8. März von Frauentag oder Frauenkampftag in feministischer Kampftag umzubenennen, was ein sinnvolles Anliegen ist, weil damit gezeigt wird, dass es auch um queere Kämpfe geht, um nicht-binäre Menschen, um Menschen, die trans sind, um alle feministischen Ziele oder sagen wir, um alle linken feministischen Ziele. Es bringt aber nur sehr wenig, zwar nicht nichts, aber doch sehr wenig, wenn es gesamtgesellschaftlich nur um einen einzelnen Tag geht, an dem ein bisschen oberflächlicher Feminismus performt wird. Gibt es immer noch Diskriminierung im Job? Mehr Frauen in Führungspositionen, mir bluten die Ohren. Und dann twittern noch irgendwelche Männer Zitate von Simone de Beauvoir über Männer, ohne Beauvoirs Namen zu nennen, als wären es ihre eigenen. Happy Frauentag. Das ist beim 8. März ähnlich wie beim 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, an dem man jedes Jahr lesen kann, wie fassungslos und erschüttert alle von der Information sind, dass in Deutschland im Schnitt mehr als jeden zweiten Tag ein Mann versucht, seine Ex-Partnerin oder Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag stirbt die Frau dabei tatsächlich. Genau, und nach der Revolution wäre das alles unmöglich. Da hätten wir ja schon den neuen Menschen und da würde es keine Gewalt mehr geben. Es ist so viel leichter, über Gendersternchen und Änderungen im Duden zu diskutieren, als gewalttätige oder inkompetente Männer loszuwerden. Aber gleichzeitig bekommen Leute das Gefühl, dass das Gender-Thema allgegenwärtig ist und sich vieles ändert. Stimmt aber nicht, wenn nicht jeder Tag ein feministischer Kampftag ist. Ja, für sie schon, ne? Ja, für die ganze Gruppe da von denen. Ja, weil das ist ja das Ding, ne? Diese ganze Projektion, die wollen das ja, die wollen ja ihren konsternierten Kram da, alles zusammen, zack, Attacke hier, jetzt ist der Tag, irgendwie Stichtag, ne, und dies und jenes gehört noch dazu und alles ist eins, so, ne? Das ist ja deren scheiß Weltsicht ist das. Von Politikern einem dann nicht reichen hier, ne, wie gesagt, heuchlerische Reden von Politikern, wer hat denn da noch Lust für die zu reden, in ihrem Sinne? Aber wir müssen zur Tat schreiten. Nach dem feministischen Kampftag muss unbedingt auch der kommunistische Kampftag kommen, damit endlich was passiert. Das ist jetzt aber kein Zitat aus dem Artikel. Nein. Okay, ich dachte schon. Das war meine, sonst hätte ich es auch in der Stimme gelesen. Ja, aber das steht auch zwischen den Zeilen. Ja. Ja, das steht auf jeden Fall zwischen den Zeilen. Hatte irgendwer den Umsturz? Nee, sowieso nicht. Ne? Wo er genau, ist so passiert? Bei mir in Hannover gab es das hier, White Feminism is Racist, schreiben sie hier auf einem Transparent. Intersektionaler Feminismus jetzt, Ausrufezeichen, White Feminism is Racism. Wisst ihr Bescheid? Ja, so viel zu Feminismus. White Feminism is Racism. Ja, aber dann, Margarete ist doch weiß, oder? Ja, aber sie wurde ja Margarete dann eine Rassistin? Ist sie nicht Feministin ein Pole of Color? Vielleicht. Aber ich darf das sagen, ich bin auch ein Pole of Color, also von daher. Sie ist doch white passing, genau wie du. Hey, Bitch. Hey, oh, Bitch. Mann. Hey, Bitch, oh, das, du Hure. Jetzt habe ich das Video vom Kuchen gesehen. Fand ich schlecht. Okay. Ah, verdammt. Was Hölle sein. Nicht den Text an. Muss ich auf mehr anzeigen dann vielleicht? Nee. Doch, da. Da ist mehr Anzeige. Das ist bei mir so. Habe ich nicht gesehen. Ja, hier geht es um einen Bericht vom Bayerischen Rundfunk im Format Puls. Genau, das können wir ja auch schon ewig. Ne? Das ist ja so eines der ersten eigentlich Formate, die so sind wie Funk jetzt in der Breite ist. Ne? Also das Puls, das sind ja auch, glaube ich, die diesen Zündfunk veranstalten, Bayerischer Rundfunk. Kongress, ne, also so eigentlich so eine, ja, rein Medienrepublika nochmal obendrauf, ne, also als ob das Original nicht schon schlimm genug wäre. Und oh, das muss doch bald auch wieder sein. Fällt mir gerade auf. Das ist eigentlich immer im Mai. Ist das im Mai? Ich Anfang denke, Mai normalerweise, nicht im März, okay. Nee, Anfang Mai ist das normalerweise. Stimmt, sonst könnten wir nicht draußen stehen und Bier suchen. Diesmal ging es um das ganz aktuelle Thema Frauen in Videospielen, also Frauen als Teilnehmer in Multiplayer-Spielen. Und natürlich ging es darum, dass Frauen da ganz viel Sexismus erleben in Spielen. Und das haben in dem Film, der inzwischen gelöscht ist von allen Plattformen, haben die das dann versucht praktisch nachzustellen. Also sie hatten eine Gamerin dabei, die irgendwie, glaube ich, League of Legends spielt. Und diese Dame, die wir hier auf dem Bild sehen, oder zumindest ich sehe sie, ich weiß nicht, ob man die hinter den Affen sieht, die Dame ist Redakteurin bei Puls und hat sich praktisch da beraten lassen, wie ja, sie, welches Spiel sie spielen. Vor allen Dingen, die hat doch diese Late-Night-Sendung. Okay. Das ist doch die, so eine Comedian-Tante. Ja, genau. Ja, die ist ja schon länger bei Puls. Ich weiß nicht, wo das genau läuft, aber das ist auf jeden Fall vom Öffentlich-Rechtlichen so eine Late-Night-Sendung, die kein Mensch guckt, aber ja. Ja, sie können sich ja leisten, ist ja eh schon bezahlt. Und ja, ich glaube, so ein paar von den Sachen, die sie da bringt, sollen auch irgendwie witzig sein. Klingt so ein bisschen an, ja, so als wäre das ja, versucht, aber auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Ja. Und zuerst spielen sie ja dann nur und erwarten ja eigentlich, dass sie geschlägt werden. Sie spielen Valorant, glaube ich, und genau, warten als drauf, dass sie beschimpft werden. Also sie überlegen noch, ja, was für ein Spielertext soll ich nehmen, einen, wo man merkt, dass ich eine Frau bin und so. Und dann wartet sie praktisch drauf, wird aber nicht beschimpft. Ja. Und die spielen bis 10 Uhr abends und sagen dann so, jetzt machen wir morgen weiter. Ja, alle Gamer haben sich gedacht, ohne Redakteurin. Nee, das wussten die, glaube ich, gar nicht. Oder weiß ja, wenn es sich einen weiblichen Namen gibt, sozusagen. Dann, ja. Meinst du ja. Ja, das ist ja auch der Witz. Ne? Also die kamen natürlich auch mit dieser 50-50-Statistik, ne? Dass ja 50% von den Spielern weiblich sind. Aber das ist natürlich dieses Ding aus dem... Also wenn man wirklich alles zusammenzieht, die ganzen Handyspiele, das ganze Gedattel und so, ne? Dann ist es 50-50. Und gerade bei Ego-Shootern, die sie da spielt, liegt es unter 20%. Ja, genau, es liegt unter 10% sogar. Genau, das ist die absolute Ausnahme. Und der Witz ist halt eben auch in diesem Spiel, was ja jetzt nicht so richtig militaristisch, nicht so richtig realistisch ist, das ist ja eher so comic-mäßig. Und in so einer Fantasiewelt halt auch, ne? Und diese Charakterinnen, die es da gibt, ja, sahen jetzt so auch ganz, also gab es ja auf jeden Fall welche, ne, halt irgendwelche Frauen und so. Und jetzt, ja, also, wo ich jetzt vielleicht denken würde, dass es noch eher, dass es da vielleicht auch noch eher ein paar mehr Frauen gibt oder so, jetzt im Vergleich zu irgendwie Call of Duty oder so, wobei wir ja auch Frauen kennen, ne? Ich sag nur die Tamara Wernli hier, die die auch YouTube-Videos macht. Die ist ja auch bekennende Call of Duty-Spielerin. Aber das ist halt eher die Ausnahme, ne? Und das ist ja auch so, die Leute, die das machen wollten, die werden, die hat sich auch geäußert dazu und hat auch gemeint, dass sie das ja schon seit Jahren irgendwie macht und dass sie da nie irgendwie Probleme gehabt hat. Und das ist dieses ganze Ding. Ne? Und dann kamen sie mit ihrem 50-50 und wollen dann halt damit wieder sagen, so nach dem Motto, ja, das muss doch jetzt hier ein Ort sein, wo man sich komplett nach unseren, na, also ihr sollt jetzt hier nicht euch Trash-talken oder so, ne? Das ist jetzt verboten, weil hier sind ja 50% Frauen, ne? Die ja hier jetzt ihren Frieden wollen. Und diese ganze Erfahrung, diese ganze Erfahrung, die sie da ja machen, ist ja nur von Leuten, die in ihrer Freizeit da ein bisschen aus Spaß da teammäßig irgendwie rumballern wollen. Und ja, sich einen netten Feierabend machen und die sagt ja sogar, dass sie die ganze Zeit es irgendwie merken, dass sie Anfängerin ist und ihr da trotzdem eigentlich nur gut zureden, ne, und sie dann nicht irgendwie flamen oder so, aber das ist natürlich doof. Und dann kommt ja der zweite Teil von dem Ganzen. Genau, als sie dann nämlich irgendwie nicht erfolgreich waren mit ihrer Mission, haben sie sich dann überlegt, sie setzen dann einfach noch ihren Kollegen dazu und der kann sie ja dann beleidigen. Genau. damit sie praktisch halt wenigstens irgendwie, also man ist ja mit der Prämisse reingegangen, dass man die Beleidigungen haben will. Mhm. Und wenn man sie von den Spielern nicht kriegt, dann muss das halt der Kollege machen. Ja, und dann wird halt einfach die Story geändert von, es werden ja alle Leute beleidigt auf, ja, es werden ja eh alle Leute beleidigt, jetzt ist gerade keiner beleidigt, also beleidigen wir jetzt mal kurz. Und dann schauen wir mal, wie die anderen reagieren, weil ne, zu unserem Narrativ gehört ja auch dazu, dass es alle Leute nur verharmlosen und wegschweigen und dieses große, schlimme Problem, was uns alle knechtet. Na, wo sie ja die Lösung von schon die ganze Zeit sagen. Lösung Nummer 1, du brauchst dein Geschlecht überhaupt gar nicht offenlegen. Lösung Nummer 2, du brauchst auch in diesen Voice-Chat überhaupt gar nicht reingehen. Ne? Also, ja. Es ist, und selbst wenn du es machst, dann ist es auch überhaupt nicht gesagt, dass du dumme Kommentare kriegst. Und selbst wenn du die dummen Kommentare kriegst, dann brauchst du dich halt damit auch einfach nicht abgeben, einfach ignorieren, einfach blöd und aufs nächste Spiel warten, keine Ahnung, weil das zeigen sie da ja auch, dass man ja sowieso eine Nase lang da mit anderen Leuten irgendwie zusammengepaart wird. Also kann das ja auch nicht so sein, dass man da nur immer irgendwie mit einem da zusammenhängt, so wie bei einem richtigen Spiel. Und unter Personen, wo dann wirklich einer dabei ist, der einen die ganze Zeit nervt, man da so schnell irgendwie nicht wegkommt, es sei denn, man geht komplett weg. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Ich weiß ja nicht, wie lange so eine Runde da irgendwie dauert oder so, wie lange man dann da seinen Kopfhörer abnehmen müsste, um so eine Person zu ignorieren. Aber ach, das ist doch Minuten im Minutenbereich bei den meisten Shootern. Ja, also, ne? Wir haben es auch noch nachgestellt, dass der eine den anderen beleidigt oder so. Ja, und dann, gehofft, dass die anderen reagieren, aber die waren doch im anderen Team und insofern konnten die das noch nicht hören oder so, ne? Ich glaube, so ähnlich hat der Kuchen das erklärt. Und jetzt ist halt anstelle dieses Berichts hier nur noch auf YouTube nur noch dieses Statement. Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass Sexismus im Gaming ein Problem ist und Frauen besonders betrifft. Das belegen verschiedene wissenschaftliche Studien und Aussagen von Betroffenen, unter anderem auch der beiden Protagonistinnen aus. Ich würde nur gerade nicht finden, diese schönen Studien, ne? Ja, die würden die schon finden, diese Studien, aber das ist halt wieder das übliche Gewäsch, ja, ne? Dennoch können wir eure Kritik zu unserer Herangehensweise nachvollziehen. Ja, ist schon echt scheiße, wenn man das so machen muss. Denn das Ergebnis des Gaming-Experiments von Ariane widerspricht den zuvor genannten Erkenntnissen. Ariane wurde in dieser Stichprobe nicht beleidigt. Dass wir im ganzen Film, was rauskommt am Ende. Dass wir im ganzen Film kein dokumentiertes Beispiel von sexistischer Diskriminierung oder sexualisierter Belästigung haben und den Film dennoch veröffentlicht haben, war falsch. Denn es lenkt vom eigentlichen Problem ab und ist der Sache nicht dienlich. Nee, es ist journalistisch komplett für den Arsch und man sollte eigentlich seinen Hut nehmen, wenn man so eine Scheiße produziert. Und hier schreibt man aber auch nochmal rein, was nicht war, ne? Nämlich, dass das irgendwie ein Problem wäre. Ja, das steht doch in den in den wissenschaftlichen Studien. Ja. Das wissen wir doch. Ja, das kommt halt davon, wenn man am Anfang. Wenn ich jetzt eine Doku über die Erde machen will und gehe da mit der Prämisse rein, dass die flach ist, dann werde ich auch versuchen, möglichst irgendwie, und wenn es noch so abseitig ist, halt da Argumente für zu finden. Viel interessanter wäre doch zu sagen, gibt es sexuelle Belästigung analog Erde flach? Fragezeichen. Und dann macht man eine Reportage und dann fasst man am Ende zusammen, welche Ergebnisse man in der Zeit, in der man die Reportage gemacht hat, gesammelt hat. Die Fragestellung ist leider eine andere. Leider heißt es so, ob das ein Problem ist mit der sexuellen Bla-Dings, weil das gibt in Einzelfällen, ist eigentlich nicht fraglich so. Ja, aber ja, trotzdem, ob das ein Problem ist oder nicht, das kann man ja durchaus halt, trotzdem diskutieren. Das nehmen sie halt an und also mir klingelt ja bei diesen Sachen jetzt immer dieser schöne Ausspruch aus dieser Frontal-Unterstrich-Reportage in Anführungsstrichen im Kopf nach und das ist dieses, wo sie gesagt haben, irgendwas wird ja wohl dran sein, ne? Wo sie ja damals so meinten, so, ja, Nazis, Gamer, so, irgendwas wird ja schon dran sein, ne? Das ist hier auch wieder so. Gamer, Terroristen, irgendwas wird schon dran sein. Ja, und das ist hier jetzt auch wieder so, ja, Sexismus, Computerspiele, irgendwas wird ja dran sein, ne? So, Incels, Fickermades, dies, das hier jetzt, irgendwas wird ja dran sein. Nächstes Mal rasieren Sie Ihrem Redakteur den Kopf kahl und stecken ihn in eine Bomberjacke, damit das. Ja. Noch ein bisschen. Drehen sie doch so ein paar verzweifelte Szenen oder und so. Halten ihm reäugigen Käsekuchen hin und gucken, ob er ein bisschen nimmt. Ja. Also, ich muss ja sagen, ich mag so reäugige. Ich habe einen Kuchen für dich. Das ist nur ein soziales Konstrukt, dass wir die Reäugigen mögen. Und ich stehe auch voll auf Käsekuchen. Also, ich hätte meinen Nazi-Rampage abgesagt. Wenn die bei mir geklingelt hätte, dann wäre ich zu Hause geblieben. Hey, Bitch, du. Aber es wird auch nur eine Projektion, ne? dass sie so glauben, dass das so schlimm wäre. Hätte ich dich schon erwartet, hätte ich Kuchen da. Diesen Kuchen musst du versuchen. Käsekuchen versuchen. Wir brauchen einen Straftatbestand. Macho-Gewalt fordert eine Innenarchitektin. Ja, sicher. Die Welt springt gleich drauf auf. Also Gewalt an Machos jetzt oder was, ne? Ja, natürlich gibt es Morde an Frauen. In Österreich gab es 14 Tötungsdelikte bisher dieses Jahr an Frauen. Finde ich auch schrecklich, natürlich. Aber halt Macho-Gewalt. Ich weiß nicht. 66.000 Menschen haben die Petition von dieser Frau Wolf bisher unterzeichnet, dass es diesen Straftatbestand Macho-Gewalt geben soll. Ja, ich kenne gleich 50.000. Und natürlich ist sie auch schwere Vertreterin von der Verwendung des Begriffs Femizid. Die Ausprägung von Gewalt lasse sich in diesen Fällen auf drei klare Parameter reduzieren. Sie ist männlichen Ursprungs, sie basiert auf Selbstüberhöhung bzw. Frauenhass und sie geht mit fehlender Impulskontrolle einher. Wo ich mich jetzt frage, wenn das Partnergewalt ist, warum dann Frauenhass? Weil wenn ich jetzt Frauen hasse, dann bin ich doch als Mann vielleicht gar nicht in der Partnerschaft oder so. Also wenn ich nicht gerade Incel bin. Aber ist ein bisschen widersprüchlich. Ja. Und fehlende Impulskontrolle ist so ziemlich bei jedem Gewaltdelikt, denke ich, das Problem. Ein Teil. Aber natürlich ist der männliche Teil das Problem. Wolf wirft der Bundesregierung im Hinblick auf die hohe Zahl mangelndes Engagement vor. Nee, es gibt ja auch gar, also. Ist ja klassisch, ne? Also die Gesetze, was Mord angeht, gelten ja nur, wenn ein Mann umgebracht wird. Die gelten ja nicht, wenn Frauen. Ja, sagen wir mal so, von dem typischen Tathergang ist das ein bisschen wahrscheinlicher, dass Frauen als Mörder angeklagt werden, weil sie dann eben im Schlaf ihn umbringen oder so. Mhm. Ja, wird dann als heimtückisch gewertet. Ja, es ist eben so ein Tatmerkmal, das hat ja der Fischer ja auch letzte Woche gehabt, ja, so erklärt. Dass man das eben ja bewerten muss, aber eben sowas dann im Einzelfall auch, wie schlimm jetzt ist, das ist und ob das wirklich Macho-Gewalt ist, nur weil dann eine Frau gestorben ist. Ja. Das muss man eben dann im Verfahren klären. Ne? Ja, und er meinte das ja auch eigentlich komplett auf das ganze Strafrecht bezogen. Also jetzt nicht nur auf diesen Aspekt, sondern ja. Auf alles. Ne? Es ist immer die Frage, was ist jetzt mit dieser einen Tat und der einen Person, das, was sie da konstruieren wollen. Und da hat er ja explizit darauf hingewiesen, nämlich dieses gesellschaftsumspannende Phänomen, ne, was sie hier immer, wo sie immer drauf hinaus wollen, wo sie dann wieder ihre Revolution daraus ableiten. Das ist ja gerade das, was mit dem Strafrecht nicht gemacht wird. Da wird nicht auf die ganze Gesellschaft Urteil gesprochen gegen die Männlichkeit oder so oder die Macho-Gewalt oder das Patriarchat oder irgendwas. Ja, aber genau das will ja diese Frau Wolf. Ja. Was spricht dagegen, Kriterien für einen Straftatbestand Macho-Gewalt zu definieren, der auch zu Taten der Hooligan, Autoraser und Motorradgang-Szene passt? Also die möchte hier praktisch gewisse Straftaten sollen einem Geschlecht zugeordnet werden. Ja? Also Hooligan, Autoraser und Motorradgang-Szene. Wer erklärt der Frau Wolf, dass so unser Rechtssystem nicht funktioniert? Ja, wenn man will sowas kategorisieren, was man nicht kategorisieren muss, weil es irgendwie niedere Beweggründe sind oder wer sie ist, ne? So. Ja, eben, also es sind alles niedere Beweggründe, ja. Und die Taten der Hooligan, Autoraser und Motorradgang-Szene sind halt zum Beispiel organisierte Kriminalität, Körperverletzung mit Todesfolge, Körperverletzung etc. pp. Das ist, es gibt da keinen Grund dafür, das nochmal unter Macho-Gewalt zusammenzufassen. Was ist denn, wenn du einen Soja-Boy hast, der irgendwie was tut, der sagt, nee, Macho-Gewalt, das sehe ich nicht, ich bin Feminist und bla bla bla, ich habe die Frau nur verhauen, weil die mir irgendwie was weggenommen hat. Also, keine Ahnung. Also, zudem sollte die Aufzeichnung der Vernehmung bei Sexualstraftaten ausgeweitet werden. Damit könnte den Frauen geholfen werden, die vom Täter eingeschüchtert im Strafprozess nicht mehr aussagen wollen. Okay, dann zwingt man sie praktisch zu einer aufgezeichneten Aussage. Das wird der Angst vor dem Täter sicher helfen. Ja. Ja, im Gerichtssaal ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, ist sicher ein bisschen unangenehm. Vielleicht auch sehr unangenehm. Der rechtspolitische Sprecher der AfD sagt, eine an das Geschlecht des Täters anknüpfende unterschiedliche Behandlung von Tätern lehne ich ab, weil das ein Verstoß gegen das grundgesetzliche Gleichheitsgebot ist. Und da muss ich dem Herrn von der AfD recht geben, weil unser Recht gilt nun mal unbesehen des Geschlechts und das sollte besser auch so bleiben, weil sonst sägen wir halt an den Stützen, die unser Justizgebäude hält. Ja, das wollen sie ja. Halten. Ja, okay. Nun ja. Ja, Macho-Gewalt und was sollten Sie denn noch aufnehmen? Femizid, genau. Ja. Und da jetzt mal aus der ganz anderen Seite, aus einem anderen Blickwinkel das Frauenthema betrachtet. Wir haben hier einen Islamkatechismus für Frauen. Und die Frau Raab, die hier in der Überschrift steht, ist die Integrations- und Frauenministerin in Österreich. Es geht um ein Buch, das heißt Ilmihal, Katechismus für Frauen, islamisches Grundwissen für Frauen. Ist vom türkischen Uysal Verlag auf Deutsch herausgegeben worden. Bei Amazon kann man es wohl noch kaufen. Thalia hat aufgrund der Kontroverse praktisch das aus dem Programm genommen. Und das ist auch ganz ganz okay, weil wenn man hört, dass zum Beispiel in diesem Buch drin steht, und ich zitiere mal, jemand, der den Propheten beschimpft, beleidigt oder seine Religion in irgendeiner Weise schlecht macht, muss getötet werden. Sollte eine Frau sich gegen ihren Mann auflehnen, erlaubt der Koran dem Ehemann als letzte Maßnahme, seine Frau zu züchtigen. Im Falle öffentlicher Schandtat der Frau ist leichtes Schlagen seitens des Ehemanns erlaubt. Der Mann ist aber gehalten, keine Spuren des Schlagens zu hinterlassen. Ja, kann man sich ja mal überlegen, ob das halt die Bücher sind, die wir in unserem Land so wollen oder wie weit unsere Meinungsfreiheit geht. Oder müssen wir sowas zulassen, auch wenn da drin steht, dass halt Menschen getötet werden sollen für Meinungen? Auch durch zumindest eine Kultusgemeinde in der islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich vertretene Millî Görüs-Gemeinschaft hatte das Buch über ihren in Köln registrierten Online-Buchclub Kitab Kulübü verkauft. So viel dazu, was man so alles kaufen kann in deutschen Buchhandlungen. Ja. Aber das hat natürlich alles überhaupt nichts mit irgendwelchen Vorstellungen von Männlichkeit zu tun, die eventuell nicht so gut sind und gesellschaftlich gehalten werden und so, ne? Gar nichts. Ja, und hier haben wir noch was zum Thema, ja, was Frauen so mit falschen Anschuldigungen für Dinge anrichten können. Zum Beispiel hier die Enthauptung von diesem französischen Lehrer, weil hier jetzt nämlich das Schulmädchen, was irgendwie behauptet hätte, er hätte, was hat er da gemacht, irgendwie den muslimischen Schülern nackte Abbildungen des Propheten Mohammed gezeigt. Genau. Was ich sehr lustig finde, dass sie die Formulierung A photograph of the Prophet Mohammed naked. Also eine Fotografie von Mohammed. Ja, genau. Und ja, die hat jetzt zugegeben, dass es das nicht gegeben hat, was man bei einem Foto ja eigentlich. Und die wird jetzt hier wegen, was ist Slender? Verleumdung? Oder? Ja, sowas. Und Complicity, also der Vater ist für Complicity in a Terrorist Killing, also Mittäterschaft in einem terroristischen Mord. Ja, aber der hat das alles irgendwie angepeitscht halt, ne? Sogar irgendwie, wie hier drin steht, irgendwelche Schriften halt verbreitet gegen den Typen. Sie war an dem Tag überhaupt nicht in der Schule. Also sie hat, vielleicht mochte sie den Samuel Paty nicht oder so. Ja. Oder dachte, sie kann irgendwie Punkte scoren, ich weiß es nicht. Aber besonders. Ja, super. Ja. Der Mann ist tot. Mhm. Geköpft. Ja, aber darüber braucht man uns nicht zu unterhalten. Auch nicht über diese 72 Jungfrauen. Das hat überhaupt nichts mit Incel-Ideologie und so zu tun, ne? Kaum Überlebenschancen für das generische Maskulinum, werden überall für die Eisbären und so gebetet wird und die Pinguine. Kann das generische Maskulinum ruhig aussterben, offensichtlich. Die Leiterin des Arbeitsbereichs Sprachliche Umbrüche des Leibniz-Instituts für die deutsche Sprache hat selbst wenig Sympathien für das Binnen-I, denn das stelle eine Störung dar. Der Genderstern hingegen markiere die Stelle im Wort gewissermaßen. Hier passiert etwas, hier wird etwas angehängt. Anhängsel wie Sternchen innen würden allerdings von Feministinnen kritisiert, weiß Kemper. Dann doch lieber Bürgerinnen und Bürger. Das fände sie am fairsten, sagt die Sprachwissenschaftlerin. Immer beide Formen auszuschreiben, schaffe allerdings Platzprobleme und Sprechhindernisse. Ja, weil Papier ist schon wahnsinnig teuer. Bleibt noch der Doppelpunkt. Der ist generell, scheint es ein Satzzeichen, das auch in anderer Hinsicht Konjunktur hat. Auch bei Zitierweisen zum Beispiel wird der Doppelpunkt zunehmend verwendet. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der sich durchsetzen wird. Wenig Überlebenschancen räumt Frau Kemper dem generischen Maskulinum ein. Wenn die Entwicklung so weitergeht wie jetzt, dass es ohne Frage so sein soll, dass Frauen markiert werden sollen in Texten, dann wird das generische Maskulinum eine historische Form werden. Ja, also Frauen sollen markiert werden in Texten und ohne Frage soll das so sein. Und die Entwicklung geht in die Richtung, während irgendwie 75% der Deutschen sagen, sie lehnen das Gendern ab. Viel Spaß noch im Elfenbeinturm, Frau Kemper. Ja, ich sag mal, das generische Maskulinum wird noch ein paar gute Jahrzehnte haben, mindestens. Also, solange ich noch lebe, auf jeden Fall. Übrigens, ich weiß ja nicht, ihr wisst ja, heute sind auch Wahlen. Wir können ja mal kurz in die Hochrechnungen schauen. Ist aber eigentlich nicht viel zu verkünden. Die CDU verliert. Die Grünen haben in Baden-Württemberg ihren Vorsprung gehalten, beziehungsweise ausgebaut. Die CDU hat 3,5% verloren. Die AfD nach der ARD-Hochrechnung hat 4,6% verloren, die SPD hat 1,6% verloren, die FDP 2,4% gewonnen. Ich denke, das sieht halt nach der gleichen Regierung wie bisher aus und genauso ist es eigentlich auch in Rheinland-Pfalz. 35,7% für die SPD, 26,8% für die CDU, 9,6% für die AfD, 5,9% für die FDP, 8% für die Grüne. 2,3% für die Linke, also das freut mich ein bisschen, dass es auch in Baden-Württemberg sind die nur bei 3,2. Da hat es wohl gewirkt mit dem Erschuten von dem 1%. Aber es sieht aus, als ob dann halt die gleichen Koalitionen weiter regieren werden in beiden Bundesländern. Und die Grünen haben in beiden Bundesländern zugelegt, was ich mir nicht in den Schädel will, aber ich bin ja auch ein alter weißer Mann. Und bei mir in der Kommunalwahl ist noch nicht ausgezählt, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Harding Vogt hat sich hier ausgelassen zu dem Beitrag von Julia Ruß im Mittagsmagazin, wo sie gesagt hat, gegendern ist kein natürlicher Sprachwandel, sondern vollkommen künstlich. Ja, und zu der Dame auf jeden Fall. Wir brauchen das hier nicht abspielen, was sie gesagt hat, weil man hat eigentlich nichts zu sagen, außer dass es halt stimmt. Ne? Also die hat halt einen ganz guten Kommentar gemacht und ich habe auch mal geschaut, sie ist irgendwie von der Adenauer Stiftung Journalismus irgendwie, ich weiß nicht, ob die eine Schule haben oder ob das irgendwie Stipendium oder so, auf jeden Fall hat sie das halt bei sich in der Bio stehen. Also sie ist eine Konservative wahrscheinlich, also ist danach halt anzunehmen, aber sie, ja, also ich habe nur mal so geguckt, was sie so schreibt und ich fand das alles komplett nachvollziehbar und vernünftig und normalerweise, wenn ich jetzt der öffentliche Rundfunk wäre, ne, dann würde ich ja die Dame eigentlich, die ist Volontärin, wohlgemerkt, ne, also die ist dann noch nicht festangestellt, keine Profi-Journalistin oder so, aber die macht da jetzt schon einen besseren Job als diese ganzen linken Aktivistinnen alle und mit der könnten sie halt wirklich mal irgendwie sagen, so, ja, hier, ihr beschwert euch immer, dass wir keine Vielfalt haben oder so, hier ist eine Dame, ne, Das ist eine junge Dame, die sagt nur korrekte Dinge. Und also sage ich jetzt, das ist meine Meinung, das werden die wahrscheinlich nicht so sehen, aber auf jeden Fall ist es halt, selbst wenn man jetzt nicht so wie ich ihrer Meinung jetzt wäre, dann könnte man damit halt immer noch sagen, ne, hier sind ausgewogen, so ein Konservativer sagt hier mal, wir wollen was erhalten und dann erhalten wir das mal oder wir lassen das zu, dass das gesagt wird, aber die sind ja alle sofort wieder auf die Barrikaden gegangen und oh mein Gott, Kontrarevolution, so wie wir hier in der von dem Herrn Vogts ja auch sehen, ja. Kontrarevolution. Weil Sprache ansonsten nämlich natürlich ist, also fertig und unveränderbar vom Baum fällt und nicht etwa gesellschaftliche Konventionen und Machtverhältnisse ausdrückt. Ich weiß jetzt nicht so genau, dann ob weiß ich auch nicht, warum an er, sich... Also ich habe ja diese Woche bei der Amadeo-Antonio-Stiftung gelernt, dass dieses Emoji mit dem Clown, das ist rechts. Ja, also, habe ich auch gelernt. Wenn der Herr Vogts das hier benutzt, dann ist er doch jetzt ein Rechter, oder? Naja, gut, aber das ist. Ich weiß auch, warum er noch ein Rechter ist, ne? Also der kommt hier nicht damit klar, was die junge Frau sagt. Oh, Schachmatt! Schachmatt! Nee, genau. Ja, jeder reagiert halt seine Ressentiments auf andere Weise, ne? Und in seinem zweiten Tweet höre ich ja auch so ein kleines Echo aus den 40er Jahren. Dieser Kommentar von Julia Ruß ist ein schönes Beispiel für schädlichen Journalismus. Die Kollegin argumentiert völlig jenseits des wissenschaftlichen Forschungsstandes und ventiliert ihre Ressentiments und das noch mit rechten Kampfbegriffen wie Genderunfug. Schädlicher Journalismus ist dann was für ein Kampfbegriff, Hanning Vogts? Einfach ein autoritärer, totalitärer? Linker, marxistischer Kampfbegriff, schädlicher Journalismus. Ich habe auf Twitter geschrieben, was kommt als nächstes? Wieder entartete Kunst? Oder weiß ich nicht. Also ich. Jetzt regen sich viele Leute auf. Mit schädlich meinte ich unproduktiv für eine inhaltlich informierte Debatte, die nicht nur um Ressentiments kreist. Mit anderen Worten, ich möchte eigentlich gar keine Debatte, weil die Argumente meiner Gegner sind alle Ressentiments, ja. Inhaltlich uninformiert und unproduktiv. Ja, Debatte ist, wenn wir darüber reden, wie unglaublich richtig das ist, was ich sage, ja. Sie können mir gerne irgendeine Veröffentlichung aus der Sprachwissenschaft nach etwa 1900 nennen, in der so etwas wie natürliche Sprache vorkommt. Du bist auf dem Rückzugsgefecht, Hanning. Und ich meine, den Hanning kennen wir ja auch schon lange. Das ist. Ja, der ist doch schon ewig geblockt, glaube ich. Also mich zumindest. Ja, der ist nicht das schärfste Werkzeug in der Gartenhütte. der Halling. Schädlicher Journalismus. Apropos, nicht der ja, das haben der Preis und das haben der Preis und ich gemeinsam angereicht. So habe ich gesehen. Preis, möchtest du was dazu sagen? Du warst bisher so still. Ja, gut. Also Milo Yiannopoulos erstmal. Ich kann es ja ein bisschen runterscrollen. Da hat man ein schönes Bild von ihm, wie er jetzt gerade aussieht. Der sieht irgendwie geläutert aus und hat ich immer find, noch seinen genau Ohrring aus. Drin, aber ich find, genau, nee, du bist am Bild schon vorbei. Der sieht das, genauso da, aus wie, das soll, wie vorher. Das soll das neue Bild sein, ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich auch weitergescrollt. Also der sieht ja, komplett sieht genauso aus wie vorher. Ja. Ja, das war ja auch ironisch. Ich muss meine Ironie abschalten, ich habe das schon gemerkt. Ja, scheinbar. Steht mir nicht gut. Also der Milo Yiannopoulos gibt sich hier extrem geläutert. Ja, zitiert mehrere Bibelzitate und das Ganze wirkt halt, ich weiß es nicht, es wirkt mehr wie eine Sacha Baron Cohen-Szene als ernst gemeint. Und ich weiß überhaupt nicht, ob das Ganze ernst gemeint ist oder nicht. Ich gehe davon aus, es ist ernst gemeint. Aber was meint ihr dazu? Er beschreibt sich als ehemaliger Schwuler und sodomiefrei. Ja, ernst gemeint. Für wie lange er das braucht, ihr das? So ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre vielleicht? Und er sagt dann, er sei eigentlich nur schwul geworden, um seine Mutter und das Establishment zu schocken. Und er sei eigentlich gar nicht so schwul. Ja, er behandelt sein Schwulsein jetzt wie eine Sucht und versucht davon loszukommen. Mhm. Ja, ne? Find ich auch gut. Mhm. Ja, oder sein ehemaliger Lebensgefährte lebt zwar immer noch mit ihm zusammen, wird auch immer noch von ihm ausgehalten, aber der ist, Milo meint, dass er jetzt nur noch sowas wie ein Mitbewohner ist und nicht mehr sein Freund halt. Ja, also alles schon ganz seltsam. Erlösung kann nur erreicht werden durch die Hingabe an Christus und die Arbeit der heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Und er hat sein Leben jetzt Sankt Josef. Genau. Der Sankt Josef. dem Vater von Jesus. Warum nicht dem heiligen Franziskus? Bei den 50 Tagen hat er nur einmal die Beherrschung verloren. Ne, und dann ist doch mal wieder was passiert. Aber ansonsten ist er ganz, ganz, ganz super straight gewesen. Super straight. Gibt es schon eine Frau mit Erfahrung, meinst du, ja? Ja, also, und er hat halt herausgefunden, die Religion ist der einzige Weg. Weil nicht religiöse Versuche, sich von der Sünde zu befreien, sind nur temporär oder total ineffektiv. Sagen die anonymen Alkoholiker auch, ne? Ja. Das kann ich jetzt nicht so on the fly übersetzen, deswegen sage ich es einfach mal. Devoting myself to the male protector of the infant Jesus is an act of faith in God's holy patriarch and a rejection of the terror of transsexuals. Also da Patriarchie auf jeden Fall, ne? Und transsexuellen Hass, ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall. Wer bezeichnet die Transsexuellen als die kastrierten Priester der Kybele, der großen Mutter, in denen die Augustinus in den Straßen von Karthago in Frauenkleidern tanzen sah. Und hat er zu viel George Peterson gelesen, oder wie? Aber tief in die Augen, so weißt du, wie ernst das meint. Von den Religionsbezügen. Wenn er Drag Queen Story Hour hört, verspürt er den Drang, einen Strick zu kaufen. Also die üblichen Provokationen und Dinger sind weiterhin bei Yiannopoulos vorhanden, nur dass er halt jetzt seine Sexualität irgendwie... Ja, wir sollten vielleicht nochmal einen Blick in die Geschichte wagen, weil das nämlich auch gleich noch zur Sprache kommen wird, was wir jetzt überhaupt mit Milo zu tun hatten, im Endeffekt mit Gamergate halt. Ne? Also, was hat er gemacht? Er hat 2-3 Artikel geschrieben über Anti-Gamergate-Leute und er hat vor allen Dingen diese Games Journal Pro Mailing-Liste aufgedeckt. Und er war auch beteiligt am SPJ Airplay Kongress zu Gamergate. Und das war halt damals so, dass kein Journalist uns zugehört hat. Und als er dann ankam und gesagt hat, jetzt erzähl doch mal, was geht hier ab, haben wir ihm das halt erzählt und er hat als einziger Journalist überhaupt zu der Zeit, außer vielleicht noch dem Eric Kane von Forbes, der auch ein bisschen direkt distanziert hat. Also ja, aber er hat damals, als Milo auftauchte, war der Kane halt schon noch jemand, der unvoreingenommen versucht hat, darüber zu berichten. Und deswegen sozusagen haben wir diesen Mann auch akzeptiert, was halt hinterher die Medien draus gemacht haben, dass das von Bannon gesteuerte. Ja, nimm nicht zu viel vorweg. Da kriegen wir gleich noch politische Bildung von so einer gewissen Freiheitsstiftung. Aber ja, das ist wahrscheinlich dasselbe hier nochmal auf Deutsch, oder? Von quer.de. Ja. Achso, das. Oder steht hier noch das was ist Neues nochmal drin? Der gleiche Artikel auf Deutsch, aber halt übersetzt. Da ist auch nochmal so ein anderes Bild. Aber das ist jetzt. Noch aus einer sehr berühmten, bekannten und beliebten Zeit. Irgendwann wurde er ja ziemlich deplattformt, das ist richtig. Und hier steht auch nochmal das Gleiche, was wir gerade gesagt haben, an sich drin. Genau, und kommen wir nun zum relateden Topic leider. Die Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Herr Gieser, der mich geblockt hat bei Twitter, weil ich ihn gefragt habe, warum er dann mit irgendwelchen Berufsaktivisten, warum er die dann noch weiterhin einlädt. Und jetzt hat er hier die Frau Schwarz hier gehabt, über die haben wir, also zumindest über ihre Publikationen haben wir schon häufig geredet, über sie als Person jetzt natürlich nicht, aber über ihre Publikationen auf jeden Fall und die hat ja auch mit diesem ZD-Dingsbumster, diesem Institut von der Amadeo-Antonio-Stiftung zusammengearbeitet und ein Buch geschrieben, Hasskrieger, worum es hier jetzt auch geht und das Hasskrieger ist halt auch wieder so unsere Vorurteile runtergeschrieben. Und zu den Vorurteilen gehört auch eben das, was wir schon gerade kurz angeschnitten haben und was wir uns jetzt hier nochmal anhören. Das ist nicht unhöflich, sondern ich gucke da einfach dann hin, was da passiert. Da können Sie Ihre Fragen an Caroline Schwarz loswerden und ich werde die dann hier einspielen. YouTube haben wir jetzt gesprochen, aber ich hatte das auch, also du bist dann gleich auf Deutschland gegangen, aber ich fand tatsächlich auch den Teil, weil den kannte ich auch nicht. Also Steve Bannon kennen wir ja alle, ne? So, der ist dann irgendwie der Macher von Breitbart, von dieser rechtsextremen oder rechtsverschwörungstheoretischen Seite in Amerika, die sehr groß geworden ist, die auch Trump mit ins Amt verholfen hat. Der dann auch zeitweise irgendwie. Der Macher. Ja, wie man es nimmt, der war da irgendwann mal Chefredakteur nach dem Original Herrn Breitbart halt, ne? Und für alles verantwortlich. Ja, rechtsextrem, da kann man sich auch drüber streiten. Also das sollte mir mal zeigen, was da jetzt genau rechtsextrem war an dieser Seite. Also das mit dem Populismus würde ich euch vielleicht sogar noch geben, weil da wurde auf jeden Fall ein bisschen Stimmung gemacht, so, ne, für ein konservatives amerikanisches Publikum. Aber die waren halt auch zum Beispiel total Israel-mäßig drauf. Ne? Also der Breitbart ist ja, glaube ich, auch selber ein Jude gewesen. Und die hatten ja auch ein Büro in Jerusalem, einen extra Bereich auf der Seite dafür. Ja, also das ist auf jeden Fall kein weiße Vorherrschaft, schlag mich tot, diesen Dreck, den sie halt da immer reinprojizieren. Das kann man ja auch alles irgendwie, muss man ja nicht toll finden. Konservativen Kram und muss man auch alles nicht glauben, was die da schreiben. Aber ja, rechtsextrem, ja, nee. Spezielle amerikanische Haltung sozusagen. Aber ja, im Prinzip ist es. Ja, was sie da draus gemacht haben, ist halt auch wieder so einen totalen, ne, mit diesem White Supremacy-Vorwurf, der ja auch in Deutschland von den ganzen öffentlich-rechtlichen Medien einfach so durchgedreht wurde, ne? Das ist auf jeden Fall zu viel, ja. Aber ja, die Frau hat ja ein Buch geschrieben, die ist ja Expertin und der Gieser ist ja sowieso Experte, ne? Der hat ja auch schon ein Buch geschrieben, wo er dann die Frau Bettnarz da Teile rausgestrichen hat, weil es sich eventuell auf ihren Beruf ausgeübt hätte, wo dann ja die Goldhändler dann plötzlich doch nicht mehr so gefährliche Bürger waren, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Also ja, das ist halt so oberflächlicher Scheiß, aber die glauben halt alle, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und alles genau verstanden. Und schreiben da irgendwie ihre Bücher drüber. Aber die Antonio-Stiftung, auch so ein Ding, Gesamtanklage an die ganze Gesellschaft DDR irgendwie darstellen als nicht so schlimm oder nur so schlimm, weil ja die Nazis vorher da gewesen sind, Erbe von Auschwitz und so ein Quatsch, was da die Kahane da in ihrer Veröffentlichung geschrieben hatte, die der Herr Knabe da mal kritisiert hatte gegenüber dem Geschichtslehrerverband, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Mhm. Also meines Erachtens nach alles komplett zwielichtig und absolut nicht zu gebrauchen als Experten, aber ja hier, ne, Ritterschlag, ist ja die Nauban-Stiftung, die gucken sich das ja genau an, mit wem sie reden. Ne? Das ist ja, die sind ja knallhart, ne? Die wissen ja immer ganz genau, ne, welche Leute da irgendwie okay sind und ja, so diese ganze Erzählung, dass ja die Gesellschaft, dass überall von Rechtsextremen wimmelt, ne? Also halt das, was damals die im Kalten Krieg die Ostgeheimdienste hier erzeugen wollten, dieses Bild, das kann man dann einfach schön weiterzeichnen. Herzlichen Glückwunsch. Nauban Stiftung, super Arbeit. Auch offizieller Berater von Trump war irgendwie immer. Ja, genau, bis Trump ihn rausgeworfen hat und gemeint hat, er hätte geweint irgendwie, als er ihn entlassen hat oder irgendwelche Sprüche. Aber ja, alles total relevant und super rechte Weltherrschaft. In dem Umfeld auch weiterhin unterwegs war und man hat irgendwie gedacht, naja, das ist halt so ein schriller Vogel, so ein Medienmacher, der halt im Internet die Emotionen hochpeitscht. Aber das ist ja eben tatsächlich alleine nicht der Fall. Also nicht nur, dass der in der Welt rumreist und Netzwerke baut und auch nicht alles klappt, was er vorhat. Sollte ja auch mal ein deutsches Breitbart geben, das ist dann irgendwie nie gekommen. Ja, soweit ich das verstanden habe, war das irgendwie, um euch dazu zu kriegen, dass ihr einen Kollaps bekommt. Oder war das nicht sogar irgendwie ja, so ein Ding, dass sie irgendwie, nee, das war doch irgendwie sowas, dass irgendwelche Leute Titanic oder irgendwelche Witzbolde irgendwie bei Leuten angerufen haben und die gefragt haben, ob sie beim deutschen Breitbart mitmachen wollten. So war das doch, glaube ich. Okay, das kann ich mich nicht erinnern. Doch, ich glaube, so war das. Das war irgendwie, oder von Übermedien der Typ oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber die sind irgendwie durch die Gegend gerannt, haben irgendwelche Leute angefragt, so nach dem Motto, haha, jetzt überführen wir den Tichy und die ganzen Leute irgendwie, wie rechtsextrem die sind, indem wir sie jetzt fragen, ob sie nicht mitmachen wollen beim deutschen Breitbart oder so. Ja, typische Titanic-Aktion eigentlich. Ja, irgend sowas, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich will jetzt nicht beschwören, dass das Titanic war, aber irgend so ein Ding, irgendwelche Leute, irgendwelche Satiriker, irgend so Böhmermann-Leute, irgendwer, ich weiß nicht mehr genau wer. Aber er meinte, er kannte das nicht. Und jetzt gibt er da so eine Geschichte vorgesetzt. Ja, genau, die hören wir doch mal. Aber was ich ganz spannend fand, was ich nicht wusste, ist, der hat ja tatsächlich auch sich in dem Gaming-Sektor mit Investitionen bewegt und das auch politisch genutzt. Kannst du das mal erzählen? Weil das fand ich eine interessante Vernetzung. Genau, er hat zwischenzeitlich mal eine Firma gehabt, die sich mit World of Warcraft beschäftigt hat und die so Dinge, also so virtuelle Gegenstände da erworben hat oder sich erarbeitet hat, die dann verkauft wurden. Und dann gab es einen relativ großen Aufschrei in dieser ganzen Gamer-Community, die sich dagegen gewehrt haben und das scheiße fanden, dass damit auf diese Art Geld gemacht wird. Und so hat Steve Bannon am Ende erkannt für sich, dass so Gamer-Communities bestimmte sich durchaus gut nutzen lassen, um Stimmung zu machen oder sich gut instrumentalisieren lassen, auch für politische Zwecke. Das hat in gewisser Weise dann ja auch weiter stattgefunden bei Gamergate, dieser großen Kampagne gegen Spiele, Journalisten, Spieleentwicklerinnen, vor allem eine, nämlich Zoe Quinn. Und auch da hat Breitbart eben damals Milo Yiannopoulos, einen seiner Autoren, losgeschickt, der dann eben sehr, sehr verstärkt über das Thema auch berichtet hat. Und genau, also letztendlich hat... Es ist ja nicht so gewesen, dass alle anderen Seiten ihre Leute losgeschickt haben, um verstärkt darüber halt negativ zu berichten. Und eine Seite schickt dann jemanden los, um positiv zu berichten, das ist natürlich eine Verschwörung. Ja, genau. Die haben das Internet geschüttelt immer damit. Der hat die dann alle radikalisiert. Ja, da würden sie jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, das ist falsch, was es ist, dann würden sie jetzt kommen mit, aber der schreibt doch in seinem Buch, oh, ich habe die Leute alle zu uns geholt, über GEMA geht. Ja, das schreibt er in seinem beschissenen Buch. Und warum schreibt er das? Weil dieser Mann sein Geld damit verdient, mit politischer Beratung, der will sich wichtig machen, der will den Leuten irgendwie einen erzählen, von wegen, ich sage euch genau, wie wir das hier irgendwie machen können und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen behauptet er das halt, aber nur weil der das behauptet, stimmt das noch nicht, Frau Schwarz-Expertin. Ja, ist auch ein bisschen lustig. Ne? Alles, was da in dem Bannon-Buch drinsteht, ist gelogen, außer dem einen Ding über die Gamer. Ja, genau. Das eine, das müssen wir total ernst nehmen, alles andere ist Geschwurbel von einem Rechten. Frau Schwarz. Ja, ja, und auch schön, dass Sie einen Grund haben, warum Ihre Katze Ihnen den Arsch zudreht. Ja, also ich meine, auch dieses Ding von wegen, ja, der hat ihn dann losgeschickt und der hat berichtet. Ja, was hat er denn berichtet? Erzähl das doch mal, was er berichtet hat. Dass Sie sich gleich manipulieren ließen. Oder Herr Gieser, frag die doch mal, was er berichtet hat. Ist doch bestimmt ganz interessant, was der so berichtet hat, oder? Nee, willst du nicht fragen? Ja, kann er sagen, was er berichtet hat. Erstmal hat er berichtet, dass es nämlich gestimmt hat, was die Leute angenommen haben mit dieser geplanten Aktion da irgendwie gegen die Leute, dass sie sich da alle irgendwie untereinander unterhalten auf dieser Mailingliste. Games Journal Pro hieß das. Kannst du immer noch gucken, wer da alles dabei war. Nämlich Leute aus so ziemlich sämtlichen, von diesen ganzen Outlets irgendwie, also von verschiedenen Pressemedien, die ja eigentlich konkurrieren, aber sich da dann irgendwie unterhalten aufgrund von gleicher politische Ausrichtung halt eben. Ne? Also mit anderen Worten, genau das, was man den Leuten vorgeworfen hat. Mit anderen Worten, sowas mit Journalismus und so, ne? Wo die Leute halt drüber geredet haben, in Wahrheit. Und nicht über irgendwelche einzelnen Entwickler, über die er nämlich nichts geschrieben hat. Über die Entwicklerin, von der du gerade gesagt hast, über die hat er nicht geschrieben. Warum auch, ey? Ja, und das, was der vorgeworfen wurde, hat ja auch niemand bestritten. Also warum sollen wir noch weiter drüber schreiben? Ich meine, du behauptest dann natürlich wieder, es wären Behauptungen gewesen, die nicht stimmen. Obwohl es Behauptungen waren, die gestimmt haben, aber natürlich nicht so, wie behauptet wird, dass die Behauptungen behauptet wurden. Also wurden sie nicht behauptet. Dass ich dieses Strohmannspiel nicht irgendwie in den Fakten finde, ne? Ja, ja. Oh Mann, ey. Norman, ja, aber da ist es wieder. Ja, oh mein Gott, ey. Ja. Das sind die Welterklärer hier. Aber sicher, ja, zum Glück haben das ja nur 135 Leute gesehen. Und die. Bist du sicher, dass es nicht die Alfred E. Neumann-Stiftung war, dass du das nur verwechselt hast? Schön wär's. Ich hätte es gern so, aber leider ist dem nicht so. Aber das ist wirklich so politische Bildung in Deutschland. Das ist. Aber das ist so geil, ne? Diese selben Leute würden dir erzählen, oh, wir haben so ein Problem. Es ist so. Die Leute, die glauben jeden Scheiß da draußen und ach, die Leute sind so uninformiert. Und dann, wir müssen jetzt die Welt erklären. Und dann ist es so, ja, erzähl mir mal, wie war denn das hier mit dem bösen Typen da von diesem Breitbart? Ja, ja, das war so mit diesem Gamergate. Und er hat gesagt, folgt mir. Und sie haben gesagt, ja, großer, schwuler Milo, wir folgen dir. Wir hassen Frauen. Ja, genau. Und sind homophob. Ja, das sind wir bestimmt auch. Ja, genau. Ja, nee, wir laufen trotzdem hinter dir her, genau. Ja, super. Ja. Das ist zum Heulen eigentlich, aber ich meine, wir haben das jetzt schon seit so, das hört auch überhaupt nicht auf, ne? Das ist jetzt von dieser Woche. Das ist jetzt nicht, was ich rausgesucht habe von 5 Jahren oder so. Ja, das ist von dieser verfickten Woche. Könnte lauten, dass Geschichten, die rund gemacht werden, besser sich verkaufen, als welche, die wahr sind. Narrative, das ist ja auch so ein Ding, was sie ja immer behaupten, dass diese Rechten ja immer diese ganzen Narrative da immer haben, mit denen sie dann losgehen, die Leute versuchen zu überzeugen von ihrer Ideologie, während sie genau dasselbe selber vor allen Dingen machen, was sie den anderen Leuten immer vorwerfen. Das ist echt so. Nimm dir das, was diese Leute anderen Leuten vorwerfen, es stimmt über die 3000%. Also. Wer bringt denn solche Artikel? Entschuldigung. Ich habe nicht aufgepasst. Hogwarts Legacy Lead Designer used to run anti-social justice YouTube Channel. Darüber haben wir die letzten 2 Wochen schon gesprochen. Es geht um Troy Levitt. Den Artikel habe ich jetzt hier praktisch nur als Platzhalter drin. Wir erinnern uns, der Herr Levitt ist einer der Producer gewesen bei dem Hogwarts Legacy-Spiel von Warner Brothers Games. Und das ist irgendwem dann aufgefallen und dann wurde ein Shitstorm losgetreten, so nach dem Motto, ist Harry Potter nicht schon genug gestraft mit seiner transfeindlichen Erfinderin, muss jetzt auch noch dieser Mann, der auf seinem YouTube-Channel Sympathien für Gamergate geäußert hat oder Sympathien für die Anliegen von Gamergate geäußert hat, muss der da auch noch Lead-Designer oder Producer sein? Und dann kam halt letzte Woche die Nachricht, dass er zum 12. März ausscheidet bei Avalanche Studios. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass er einen Tweet veröffentlicht hat, dass das nichts mit diesem Shitstorm zu tun hat. Und inzwischen hat er ein Video nachgelegt. Das findet ihr unter auf YouTube unter To My Friends at Avalanche Games. Es ist in 20 Minuten, deswegen habe ich es jetzt hier nicht reingenommen. Ich will nur kurz zusammenfassen, was er gesagt hat. Er sagt also, dass er schon letztes Jahr aufhören wollte aufgrund von einer familiären Lage. Er hat es nicht weiter ausgeführt. Man hat ihn dann aber bekniet, das nicht zu tun, und er hat dann eine Auszeit genommen, ist wiedergekommen, aber diese familiäre Lage hat sich verschlechtert und er sagt, die ist jetzt wohl auch chronisch, diese familiäre Lage, ohne das weiter auszuführen, worum es da geht, Privatsphäre und so. Und deswegen hat er sich entschlossen, seinen Hut zu nehmen. Also er hat nimmt nicht nur seinen Hut bei Avalanche Studios, sondern er sieht das als sein Retirement an, also sozusagen er geht in Rente. Und hat in dem Video aber auch gesagt, es hat also nichts mit diesem Shitstorm zu tun. Im Gegenteil, man hätte ihn gerne gehalten bei Avalanche Studios. Und er sagt auch, er will mal schauen, vielleicht, wenn sich diese Problemlage im Privaten geklärt hat, ob er dann nicht vielleicht indie-mäßig irgendwas weiter in der Spieleentwicklung macht. Also wir werden weiter von Troy Levitt hören. Und es ist kein Sieg für die Kotakus und Polygons dieser Welt, sondern es ist einfach aus seiner persönlichen Lage entstanden und das hat er da nochmal mitgeteilt und hat auch nochmal klargemacht, dass halt die ganzen Sachen, die ihm angehängt werden und die auch J.K. Rowling angehängt werden, Unsinn sind. Also ja, mal wieder schöner Schlag ins Wasser für Kotaku, Polygon und Co. Ach, das Ding, oh Gott. Ja, kommen wir zu einem Artikel, der ein extrem umfangreiches Konvolut ist. Also da muss man wirklich sagen, alleine das alles zusammenzutragen, ist eine Arbeitsleistung gewesen, die ja, man nicht unterschätzen sollte. Weil hier wird im Endeffekt, und das ist auch nur Teil 1, hier wird im Endeffekt ein Bogen geschlagen von, was soll es auch anders sein, Gamergate, bei Gamergate fängt es an und über verschiedene YouTube- und Medienprotagonisten bis hin zu der ganzen Angelegenheit, die mit der Kritik an den Star Wars-Filmen zu tun hatte. So, weil die Star Wars-Filme waren ja perfekt und jede Kritik ist rein politisch motiviert oder von anderen niederen Beweggründen. Auf jeden Fall hat es nichts mit der Qualität der Filme zu tun oder mit irgendwelchen anderen Sachen, die in den Filmen passiert sind. Ne? Und von diesem Standpunkt aus wird hier in diesem Artikel auf explizite aktive YouTuber auch ziemlich eingegangen. Die haben sich auch ausgiebig geäußert in der vergangenen Woche zu diesen ganzen Sachen. Und wenn du willst, kannst du einmal runterscrollen bis zum ersten Hauptbild. Einfach nur, dann fängt es nämlich auch gleich an. Na, das ist natürlich schön, aber das meine ich noch nicht. Eins weiter, bitte. Genau, da kommt jetzt erstmal ein großes, wie gesagt, das ist ein sehr langer Artikel, da musst du ein bisschen scrollen. Dauert noch ein bisschen. Da geht es nur um Star Wars, da kommt nochmal ein kleines Inhaltsverzeichnis, hier fängt es an. Oh Gott, ja, das habe ich schon gesehen gehabt die Woche über, das ist richtig übel. Steve Bannon, genau. Hier ist ein großes Schaubild, wie es vom Steve Bannon, den wir ja gerade auch schon mal hatten. Genau, da geht es zum Milo und zum Ben Shapiro. Und das ist schon mal die komplette White Supremacy halt, ne? Also. Genau, hier haben wir gerade den Milo Yiannopoulos, den hatten wir gerade auch. Der Ben Shapiro ist ja quasi, ne, also auch, ich halte nicht viel von dem Typen. Ich glaube, der redet eine Menge Käse. Religiöses Zeug halt eben, wo ich absolut nicht damit dabei bin, und ich glaube, der hat es einfach viel zu einfach, genauso wie der Milo halt auch, indem er einfach ein paar Sachen, die halt offensichtlich richtig sind, einfach nur sagen braucht und die Leute sind schon komplett getriggert. Aber zu behaupten, dass diese Leute in irgendeiner Art und Weise was mit Rechtsradikalen irgendwie White Supremacists irgendwie zu tun haben, ist lächerlich. Absolut lächerlich. Genauso wie hier mit dem Dave Rubin. Was man über Ben Shapiro sagen kann und auch sollte, ist, dass er in dem konservativen Stiftungsumfeld in Amerika extrem geschult und aufgebaut wurde. Das sollte man nicht unterschlagen. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen Journalisten. Der ist halt extrem gefördert worden von sehr vielen sehr konservativen Leuten. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass die irgendwie rechtsradikal oder sowas sind. Ja, jetzt haben sie hier mittendrin aber den Richard Spencer, der halt wirklich einer von solchen Leuten ist. Ja, vor allem der Richard Spencer, der ist ja mittlerweile einfach nur noch der Vorzeigenazis, der, wo man schon fast denkt, wird der von CNN bezahlt. Ja, wobei, der wird ja offensichtlich von CNN bezahlt, weil er eine Zeit lang sogar irgendwelche Sachen bei denen per Videoeinschaltung kommentiert hat und so. Ja, also, keine Ahnung, Richard Spencer ist ein guter Buhmann, auf den man immer zeigen kann, auf jeden Fall. Aber richtig relevant. Auch der Ruben halt, ne? Also auch so viel Zeug, was der da verzapft auf seinem Kanal mittlerweile, denke ich mir auch so, ja, du gehst halt dahin, wo das Geld ist, so, ne? Also diese ganzen komischen Heinis da, die er sich da einlädt, wie diesen anderen Konservativen, der auch diese komische Universität hat, diesen Dennis Prager, der redet mal, sagt da auch größtenteils Schwachsinn und, der taucht aber, ja tatsächlich lustigerweise gar nicht auf. Ja, vielleicht waren alle Slots für solche Leute schon aufgebraucht, keine Ahnung. Und ja, also, und weil früher hat er ja auch mal der war ja mal so der Atheist eigentlich, auch als er dann noch bei den Young Turks war und so, ne? Das ist ja auch eigentlich das, was er glaubt. Und dass er jetzt diese ganzen Heinz mit ihrem religiösen Bullshit sich da einlädt, ist aus meiner Sicht einfach nur, ja, weil er halt bei diesen Leuten und ihren Kumpels halt irgendwie die da sein Patreon bezahlen oder so. Aber der Typ ist doch kein Nazi oder irgendwas. Das ist meinetwegen Opportunist oder so. Das würde ich ihm halt auch vorwerfen. Und ich finde es dann halt nicht mehr interessant, was er macht. Aber ich guck's mir halt einfach nicht an und fertig so. Ne? Der Typ ist doch kein schlimmer Mensch, dann, weil er da irgendwie, ja, seinen Prinzipien nicht mehr treu ist und lieber Geld machen will aber, oder so. Aber der steht doch hier auf einer Stufe mit Richard Spencer. Ja, unglaublich. Das Bild ist doch klar. Das ist eine Frechheit. Eine total Frechheit auch. Es geht, Peterson. Yeah. Peterson war das Gleiche. Eine Sache zur Grafik muss ich vielleicht noch erklären. Überall, wo ein roter Kreis drum ist, die Leute haben sich negativ über Star Wars geäußert. Ach so. Das ist eine Verbindung. Das ist hier, ja, das ist ganz wichtig, ja. Aber der Peterson hat sich noch nicht über Star Wars geäußert, ja. Nicht mal, muss den Drachen retten und die Prinzessin und keine Ahnung was. Ja, ja, ich lese auch gerade sein neues Buch und da sind ja auch echt viele vernünftige Ansätze wieder mit bei, aber dieses ganze Bibelgejohle, das bringt mich echt raus. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Und dann sagt er auch an der einen Stelle so, ich bin noch nicht durch mit seinem neuen Buch, aber an der einen Stelle sagt er so, ja, dies und jenes mit Gott und so weiter, das ist nicht einfach nur unnötige, was sagt er da, unnötige, ja, irgendwie so unnötige Spiritualität oder so, für Glaubenskrempel oder so. Ja, aber doch, tut mir leid, John, das ist leider wirklich so. Das ist unnötiges Zeug. Und wenn man da auf sein Argument aufbaut, dann ist es meistens nach dem Sand gebaut. Aber gut, du siehst das anders und das ist ja auch dein gutes Recht. Das ist ja auch sein gutes Recht und ich habe dein Buch trotzdem gelesen und da stehen sicherlich auch ein paar Sachen drin, von psychologischer Sicht, über die man auf jeden Fall nachdenken muss. Aber das ist auch wieder das, was diese Leute hier einfach nicht hinkriegen. Die sehen nur, dass irgendwelche Leute differenzieren. Ne? Die haben nicht die gleiche Ansicht wie ich. Also wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir immer, wow, interessant, ich will sofort wissen irgendwie, was die Leute meinen. So, ne? Aber bei den Leuten ist das hier halt anders. Ne? Die wissen halt so, das sind hier die rot eingerabten, die unten haben sie den Ethan Van Sciver, ja, den Typen. Und aus irgendwelchen Gründen Paul Joseph Watson und Alex Jones, damit sie hier nochmal auf Tim Pool zeigen können, ja. Und Quartering Geeks and Gamers. Genau. Ja, keine Ahnung. Ja, und das ist natürlich sehr lustig, ne? Der Quartering, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich von dem halten soll, aber der Geeks and Gamers, also der ist ja auch ziemlich. Ja, Quartering habe ich auch irgendwann. Ich jetzt mal, also ich gar nicht negativ gemeint, aber. Der passt hier irgendwie überhaupt gar nicht in die Liste zu allen anderen Leuten. Der ist halt auch konservativ. Auch unbedingt, aber der ist halt auch konservativ ja, und Trump-Unterstützer. Aber es geht ja um Star Wars, ne? Nicht vergessen. Ja, der Typ ist konservativ und Trump-Unterstützer und das reicht natürlich. Ne? Der ist konservativ und Trump-Unterstützer, also ist er halt eben. Und meistens nach ist er auch einer von diesen Leuten, die halt ein bisschen Käse reden, aber das sollen sie doch. Das ist ihr gutes Recht. Sollen sie halt Käse reden. Was sie auf jeden Fall nicht tun, ist White Supremacy oder irgendwie rechtsradikal oder so. Das sind die nicht. Das sind Konservative, die reden hin und wieder mal ein bisschen Zeug, was ich nicht vernünftig finde. Und dann höre ich mir das an und ärgere ich mich über dies und jenes oder so. Und dann ist das mein Problem. Und dann, wenn es mich zu sehr nervt, dann höre ich mir was anderes an. Verdammte Scheiße. Ja, und die Gegenbeweise, also wir müssen da jetzt nicht durch das ganze Ding durchgehen, aber die Gegenbeweise zu dem, was du gerade gesagt hast, in Anführungszeichen, sind ja irgendwelche Zitate, die feministische Agenda oder ja, hier Star Wars, hasst Männer und ja, solche das Sachen. Ist so. Das sind das ja ist eine Tatsache. Anzeichen. Also das tut mir furchtbar leid. Jeder, der sich diesen mittleren Film da angeguckt hat, mit dieser Feministin mit den lila Haaren und diesen ganzen Kram, was sie da rein initiiert haben und diesem Luke Skywalker, aus dem sie irgendwie einen Versager auf der Insel gemacht haben, der eigentlich der Held war bei dem Kram, eine Hero's Journey und so der weiter. Was sie dann mit ihrem Krempel da, ja genau, Inselbegabung, ja. Was sie mit ihrem Krempel da irgendwie dekonstruieren wollten, ja. Das ist einfach für jeden sichtbar, der diese Ideologie von euch sich mal eine Minute angeguckt hat, ne? Und ja, also da muss man kein Konservativer für sein und schon gar kein Nazi-Heini, dann hat man, glaube ich, auch andere Sachen zu tun, als sich einen Star-Wars-Film anzugucken. Und ich denke mal, viele von diesen Heinis hier, wie der Czernovic oder so, würden sich auch eher kaputt lachen, wenn ihnen einer sagt, oh, Star-Wars. Ja, ja, es ist schon eine sehr lustige Sache. Und es geht dann natürlich weiter mit Gamergate und dann geht es weiter mit Gamergate, Cambridge Analytica und The Rise of the Alt-Right, natürlich, also das Narrativ kann man ja alles. Dann geht es von Rush Limbaugh über Gamergate von Rush Limbaugh über Breitbart zu Gamergate, zu einer richtigen Timeline von 1984 bis 2015. Alles ist eins. Das ist die nächste große Grafik, genau. Oh Mann, ey. Dann nochmal eine Definition, was Gamergate überhaupt ist, ne? Ist klar, the clear angry attack of a disgruntled ex-boyfriend was quickly transformed into a frenzy against ethics in gaming journalism, in quotes. Das ist alles nur, warum, weil die Zoe eben keinen Käsekuchen mitgebracht hat. Jetzt wisst ihr es. Ja. Verhindert werden genau. Können. Und von Käsekuchen geht es direkt weiter zu Mike Czernovic und Pizzagate. Ja, also hier ist wirklich alles. Pizzagate kommt ja auch vor. Oh Gott, ey. Ne? Und Moment, was gibt es? Ja, Furry Community super. Auch. Ja. Die Nazi-Radicalization in Fur-Community, irgendwie Boys Will Be Boys kommt auch. Und dann geht es wieder weiter mit Star Wars. Ja. Vor allen Dingen Leute Sturmtruppen. Targets ne? Star Wars. Eure komischen Sturmtruppen, die ihr da habt, das ist doch eigentlich, müssten die doch Riesenfans davon sein. Aber wahrscheinlich denkt ihr das auch, dass die da Riesenfans von sind und sich darüber aufregen, dass eure wunderbare, diverse Armee, die alle, also ich wette, die Hälfte von diesen Leuten, die sie da jetzt rot umrahmt haben, haben auch Disney schon vorgeworfen, dass sie den Boyega klein gemacht haben auf dem China-Plakat. Genau. Solche White Supremacists sind das nämlich. Und das ist auch eine absolute Frechheit. Oder die Tatsache, dass Disney ihren scheiß Mulan-Film da bei den Uiguren da in dieser Provinz da gedreht hat und sich hinterher noch bei denen im Abspann bedankt hat, bei diesen Leuten, die da die wortwörtlichen, realen, heutzutage, obwohl es 2021 ist, Konzentrationsfucking-Lager da betreiben. Ja, aber ja, das sind alles White Supremacists, ja. Disney hat nichts falsch gemacht. Disney ist ein guter. Es ist so frustrierend, wie lange wir ja auch schon hier darüber reden. Ja, 2014 oder so. Also seit 3-4 Jahren ist das doch an sich auch alles Nachrichtenthema und es passiert einfach gar nichts. Aber gut, kleiner Exkurs zu. Narrativ halt, ne? Das Narrativ, weil wenn die jetzt sagen würden, dass das alles vollkommener Quatsch ist, was sie da reden, das wäre ja. Ne, dann würde denen ja alles wegbrechen. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, wie wir zu Anfang bei Gamergate immer von allen gehört haben, wir haben es doch gesellschaftlich nicht relevant, das ist doch überhaupt nicht relevant, das ist doch nicht relevant. Ist das relevant? Es sind doch nur 300 Leute in den Kellern ihrer Eltern. Aber von wegen wegbrechen, frag mal die Anita Sarkeesian, der ist ja auch da sozusagen dann das Geschäft weggebrochen, die hat es aufgegeben, was anderes gemacht. Ich glaube, da ist er heute froh drum. Und auch die Musikwelt ist nicht gefeit. Hier haben wir den Banjo-Spieler, der dieser Neo-Folk, was auch immer, Folk-Rock-Band, Mumford & Sons, Winston Marshall, der hat das schreckliche Verbrechen begangen, Andy Go zu gratulieren zu seinem Buch. Er hat gesagt, ich hatte jetzt endlich Zeit, dein wichtiges Buch zu lesen. Du bist ein tapferer Mann. Und das kann natürlich so nicht bleiben. Mhm. Also man hat ihn so lange jetzt gebullied, bis er erstmal eine Entschuldigung, die übliche Entschuldigung, so, ich wusste nicht, wie vielen Leuten ich damit wehtue, wenn ich dieses Buch lobe und ich gelobe Besserung und überhaupt. Und ich würde da gar nicht so drüber hinweggehen, jetzt einfach zu sagen, die übliche Entschuldigung, ich finde, das ist 1984, das ist richtig übel. Ja, natürlich ist das, aber das ist ja üblich inzwischen, wenn jemand mit ein bisschen mehr Außenwirkung, die er zu verlieren droht, irgendwie in so eine Situation kommt diese Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass ich so Rolling Speed Snowflakes. Und als Ergebnis der ganzen Geschichte wird er jetzt einige Zeit nicht mit der Band arbeiten, sondern wird in sich gehen und seine Blindspots, seine blinden Flecken in seiner Persönlichkeit untersuchen. Du bist ein Feigling, Winston Marshall. Du hast dein Buch gelobt, das ist kein Verbrechen. Du hast deine Meinung gesagt, das ist kein Verbrechen. Und auch es kann sich niemand verletzt dadurch fühlen, dass du sagst, ich finde dieses Buch gut. Wenn du das wirklich glaubst, dann tust du mir leid. Ich nehme mal an, du hast das getan, um den Schaden von deiner Band abzuwenden. Und das ist sicher auch der praktische Weg oder der einfache Weg, das zu tun. Richtig wäre aber gewesen zu sagen, ich lese Bücher und schreibe über Bücher, wie ich will. Und ihr fucking totalitären Arschlöcher habt mir überhaupt nichts zu sagen. Aber da haben vielleicht auch seine Bandkollegen gesagt, du wirfst ein schlechtes Licht auf uns, wir wollen doch nächstes Jahr wieder irgendwie eine Platte rausbringen oder so. Ja, genau. Die Veranstalter hat schon mal angerufen und gesagt, so mit dem nicht mehr, bitte. Also. Ja, und auch wie die das hier meinen, after praising conservative provocateur. Also der No ist jetzt ein Provokateur, oder wie? Mhm. Laut Rolling Stone, ja. Ja. Yeah. Rolling Lane. Ja, also da habt ihr mal eure Minderheit, die der Gesellschaft da was vorwirft, was wirklich ein Problem ist. Also strukturell, diese Antifa ist auf jeden Fall schon strukturell da in Portland. Wenn da schon die Bürgermeisterkandidaten sich drum streiten, wer der größte Unterstützer von denen ist, dann würde ich das mal als strukturelles Problem bezeichnen. Ja, apropos strukturell. Aber Cancel Culture gibt es natürlich gar nicht, wisst ihr. Ja, das ist hier Massengeschmack TV mit dieser Sendung Presseschlau von denen und hier hat hier der Lars, der Moderator ist, im Endeffekt einfach irgendwelche Artikel über Don Alfonso Hitpieces, die wir ja auch schon hatten, vorgelesen und komplett für bare Münze erklärt. Also das ist alles wahr, so nach ihm, ne, so sieht das halt an. Und so ist dieser Beitrag hier gestaltet. Also der Don ist halt ein ganz schlimmer, der mit dem Finger auf Leute zeigt und sich nicht distanziert. Und dabei wäre das so einfach zu sagen, so ja, macht da mal nichts oder so mit denen oder irgendwas, weil er es halt komplett für voll nimmt, dass er da die Leute irgendwo hinschickt, um irgendwie was zu tun. Und ja, auch diese ganze Dingenskirchen hier, die, wie heißt die Dame, Frau Strobel. Ach ja, die hat sich übrigens diese Woche wieder mal von Twitter verabschiedet. Und zwar, weil sie einem der... Ja, ich nehme Ast halt. Von irgendeinem österreichischen Magazin, die ist ja, glaube ich, auch Österreicherin, die hat irgendwas geschrieben und sie hat ihm irgendwie vorgeworfen, das würde den Rechten helfen, was er geschrieben hat. Das ist der Falter. Der Falter, genau. Mhm. Und ja, und dann haben die Leute ihr gesagt, also ihr, wohlgemerkt, die Leute in diesem Fall aus ihrem Milieu im Prinzip haben ihr das gesagt, dass das ja Quatsch ist, von wegen, das hilft den Rechten, wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber die haben es noch nicht so ganz verstanden, dass diese Dame halt eben eine Kulturkämpferin ist, eine knallharte. Und das sieht man an solchen Sachen mal wieder. Und das muss man einfach mal an die Öffentlichkeit ziehen, die Dinge, die die da macht. Und genau das Gleiche, was die hier mit dem Don macht. Wo er ja auch meint, ihr hättet da irgendwas gesehen und redet da jetzt drüber. Und dann noch schön immer seinen bürgerlichen Namen mit nennen, so, ne? Aber das ist natürlich nicht irgendwie auf die Leute zeigen. Nö. Ne, es ist wieder ja, immer. Ja, vor allen Dingen auch diese Liste ist doch für das, was da ihm da vorgeworfen wird, völlig irrelevant. Also es geht ja darum, dass er irgendwann gibt, ja. Leute irgendwie jetzt. Ja, das ist halt auch total, er hat Kulturmarxismus gesagt, ne? Und da sagt der Lars, ja, das braucht man gar nicht weiter erklären, so, ne, das ist irgendwas Rechtes, so Kulturmarxismus. Mhm. Ey, bei euch bei Massengeschmack, da war dieser Schmidt Junior. Der hat da bei euch irgendwelche seine Kritiken da abgelassen. Wenn ihr wissen wollt, was Kulturmarxismus ist, dann werft einfach da in der ruhigen Stunde nochmal die Videos von dem an. So, ne, dieses ganze Gefasel da über irgendwelche kulturellen Phänomene und dass das alles der furchtbare Liberalismus ist, der die Leute bekloppt macht, das ist Kulturmarxismus aus meiner Sicht. Und da muss man nicht rechts für sein, um das sehen zu können. Das kann jeder. Ich finde das so lustig, dass die haben ja auch diesen Kay Ray unter ihre Fittiche genommen, der so Komödiant, der beim Thalia-Theater in Hamburg rausgeflogen ist, weil er zu viele Witze über Türken gemacht hat. Und dann auf der anderen Seite kommt er, also man nimmt so jemanden ins Programm und der andere Redakteur regt sich dann über so jemanden auf, der sowas halt in Kolumnenform macht. Kann man machen, ist Pluralismus in der eigenen Redaktion, aber ja. Ja, so war. Also, aber wenn ich dann ein Abo hätte, dann hätte ich es jetzt gekündigt. Also, das wäre mir echt zu viel. Ja, gut, man muss halt schon sagen, das ist halt der Lars. Das ist nicht der Kreimeier. Ja, das stimmt. Und also ich hoffe halt eben auch, dass sie jetzt nicht da in die Verlegenheit kommen, weil ich sehe das schon kommen. Das wurde ja auch so ein bisschen angedeutet, halt eben von wegen, ja, es ist halt das Rechte und der hat ja auch den Kreimeier da gezeigt gehabt und irgendwie so gemeint von wegen, ja, wir kennen das ja hier schon, wenn man irgendwie den Rundfunk kritisiert, dann kriegt man ja auch irgendwie Applaus aus der falschen Ecke oder so. Und also ich möchte auf jeden Fall nicht, dass die das dann irgendwie so hindrehen, so nach dem Motto, ja, die Leute, die jetzt den Kreimeier blöd finden, weil er die Corona-Leute blöd findet oder diesen Never Forget Niki und diese ganzen Leute da, dass das jetzt quasi dieselben sind, die den Don nur toll finden, weil also das würde mich jetzt zum Beispiel nicht einschließen. Ich finde nämlich diese Heinis da auch ziemlich zwielichtig alle und ich finde auch, dass der Kreimeier ja auch da richtigen Journalismus mal betrieben hat, um halt zu gucken, was diese Leute halt so reden selber und so und nicht irgendwie irgendwelche anderen Sachen vorgelesen hat und dann irgendwie so getan hat, als wäre damit irgendwas bewiesen mit den Behauptungen von irgendwelchen Leuten. So wie das hier passiert ist halt, ne, also, ja, das hoffe ich halt nur, so das wäre so das Letzte für mich, wo ich halt noch so drauf hoffe, dass sie da so ein bisschen Einsehen haben, dass sie sich mit dem Kram eventuell ein bisschen, ja, vertan haben. Ja. Der Don macht schon ganz gute Arbeit, eigentlich. Ne? NASA ja, es bringt einen zum Lächeln. Kulturmarxistische Merkel-Partys werden. Ja, wenn das verglichen wird mit Nazi-Sprech sozusagen, dann heißt es auch immer, es ist wieder kulturbolschewistisch gewesen. Also das ist halt doch sowieso was anderes. Nicht einfach so 1:1 setzen. Ne? Ja, sehr problematisch ist auch eine wunderbare technische Errungenschaft, die bald im Oktober in die Erdumlaufbahn geschossen wird. Die wird stationär an einem Lagrange-Punkt abseits der Sonne verankert und das ist unser neues Weltraumteleskop, das James Webb Space Telescope. Wird das Hubble-Teleskop technisch ersetzen mit mehrfacher Kapazität und ist an sich eine wunderbare Sache. 20 bis 30 Milliarden US-Dollar kostet das ganze Ding. Es muss sehr aufwendig transportiert werden über die Hohe See bis nach Guyana, wo es dann nach oben geschossen wird. Aber das ist alles vollkommen egal, weil der James Webb, nachdem das ganze Teleskop benannt ist, der ist problematisch. Mhm. Ja, und hier ist ein Plädoyer, was bis jetzt noch nicht auf Antwort, was bis jetzt noch nicht beantwortet wurde von der NASA. Mal schauen wir mal. Aber es geht im Endeffekt darum, dass dieser James Webb der Direktor der NASA war und zu der Zeit, wo er Direktor war, gab es gewisse Gesetzgebungen, die einen dazu gezwungen haben, ja, Schwule Angestellte auszusondern und nicht zu einzustellen. Und weil das halt damals ein Gesetz war, unter gewissen Kriterien, ja, das wird hier natürlich als The Purge of LGBT Individuals from the Workforce bezeichnet. Ja, das war auf jeden Fall problematisch, aber gut, das war damals das Gesetz. Und deswegen hat hier die Community von LGBTQIA+, Astro / Physicists Stars S, ja, hat sich quasi in einer Petition an NASA gewandt, dass bitte der Name geändert werden soll. Und die haben natürlich auch ein paar Namen vorgeschlagen, wie Harriet Tubman beispielsweise, weil warum soll man eine Gelegenheit verstreichen lassen, quasi den alten weißen Mann durch eine starke Frau von POC-Natur zu ersetzen. Das erinnert mich ein bisschen an das Gedicht an die Salomon-Hochschule, das dann plötzlich weg musste, weil die Leute Zeit hatten, darüber nachzudenken oder so. Nicht so richtig nötig, ne? Ja, also wie gesagt, das Ganze ist an sich eine sehr schöne technische Sache, wird auf jeden Fall die Weltraumforschung sehr verschönern, wird uns sehr schöne Bilder, neue Bilder liefern. Und ja, keine Ahnung, nicht, dass das Ding noch boykottiert wird. Dass irgendwelche Aktivisten das auf hoher See kapern. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, dass es tatsächlich Bedenken gibt wegen Piraten. Ja, weil das halt so teuer ist und die haben so ein knappes Budget. Und wenn die das über See quasi verschiffen, haben die Bedenken, weil die dem halt nicht so viel Geleitschutz geben können. Und das Ding ist halt ein paar Milliarden wert und deswegen haben die ernste Bedenken wegen Piraterie. Nicht, dass die Aktivisten noch dazukommen. Ich sehe einen Plot für einen James-Bond-Film entstehen. Nicht so schöne Bilder liefert die Taz. Das große Bild ist einfallslos. Das Bild rechts kommentiere ich nicht. Das White Guild-Stipendium, Spenden gegen schlechtes Gewissen. Sie stehen vor einem Laden und bevor sie merken, was abgeht, wirft ihnen jemand eine Münze zu. Sie wundern sich, ob sie im richtigen Film sind. Haben sie an der Ampel jongliert, vor einem aufgeklappten Gitarrenkoffer einen Sting-Song performt? Ihre bloße Existenz gab PassantInnen den Eindruck, sie stünden hier mit der Bitte nach Almosen. In den letzten Jahren hat sich das Social-Media-Äquivalent etabliert. Sie veröffentlichen einen Beitrag über gesellschaftliche Missstände, vielleicht auf ihrer Biografie basierend, eventuell mit Infos, die nicht allen geläufig sind. Sie ernten Lob und auch Hass. Und manche wollen das White Guild-Stipendium an sie vergeben. Letzte bedanken sich bei ihnen für ihre wichtige Arbeit und fragen, ob sie sich finanziell revanchieren können. Über einen PayPal-Link etwa? Oder über Patreon? Doch sie haben sich auf dieses Stipendium nie beworben. Nirgendwo haben sie die Erwartung geäußert, für das Paraphrasieren von auf Wikipedia nachlesbaren Sachverhalten entlohnt zu werden. Versucht da wer, die eigenen Schuldgefühle aufgrund von Privilegien durch Charity zu kompensieren? Nee, Hengame, nee. Du nimmst Geld dafür, dass du bei der Taz schreibst, und zwar immer den gleichen Scheiß und das, was du gerade beschrieben hast. Du nimmst da auch Geld dafür. Und wenn die Sibyl zum Beispiel so eine Plattform nicht hat wie du, dann bittet sie halt um Spenden. Ich glaube, aktuell hat sie einen Patreon für ihre Studiengebühren laufen. Davor hat sie sich einen Laptop kaufen lassen und so weiter und so fort. Es gibt genug von diesen sogenannten Aktivisten, die das mit Betteln verbinden. Meinst du, die Hängerme wird was kriegen? Ja, natürlich kriegt die was. Okay. Glaubst du, die hat umsonst beim KDW gemodelt? Kannst du aber vergessen. Also nicht. Muss ja halt Gegenleistung bringen. Ja. Vielleicht verstehen sie die steile These in ihrer Instagram-Story jedoch nicht unbedingt als wertvolle Analyse oder qualitativ hochwertige politische Bildungsarbeit und finden es schräg, dass andere ihnen aufgrund ihrer Identität wie bei einem Glückskeks-Orakel Geld zustecken wollen. Ihr fordert es ständig. Ihr fordert ständig mehr Geld für irgendwelche Initiativen, mehr Geld für Beratungen, mehr Geld für dies, mehr Geld für das. Tut doch nicht so. Ihr schreibt Bücher. Warum verschenkt ihr diese Bücher nicht? Warum muss ich dafür bezahlen, dass Alice Hesters irgendeinen Unsinn schreibt? Will sie, oder vielleicht kriegt sie das Geld gar nicht, vielleicht streicht das alles der Verlag ein und sie macht diese hehre politische Bildungsarbeit umsonst. Ich weiß es nicht. Aber also ich halte das für eine sehr, sehr steile These, dass halt das Geld nur an diese Aktivisten verteilt wird, weil Weiße sich von ihrem Privileg freikaufen wollen. Leute, die glauben, man könne sich mit Geld von irgendetwas freikaufen, ich weiß nicht. Vor allem, ihr redet den Leuten das weiße Privileg ein und dann wollen die sich freikaufen und dann macht ihr ihnen wieder Vorwürfe, oder was? Irgendwo muss ja die Schlange auch mal einen Schluss haben, also sonst beißt sie sich in den Schwanz und frisst sich selber, ich habe keine Ahnung. All das Gerede von Diversity, aber mit dem White Guilt Stipendium werden sogenannte Betroffene in die Rolle der Bedürftigen gedrängt oder wegen essentialisierender Zuschreibung auf ein Podest gehoben. Wohltat und solidarische Umverteilung sind nicht dasselbe. Ja, erklär das mal vielleicht den Leuten, die ständig dafür trommeln, dass hier Schwarze, da Frauen, da Lesben, da Behinderte, da das. Sie meint ja, glaube ich, den Unterschied zwischen Sozialleistung und Almosen. Das stimmt ja, das ist ja ein Unterschied. Aber es ist ja auch. Ich weiß nicht, wo hat sie von Sozialleistungen gesprochen? Habe ich so verstanden im letzten Satz? Nee, also sie meint, dass die Leute durch diese Spenden praktisch in die Rolle von Bedürftigen gedrückt werden. Und Wohltat und solidarische Umverteilung sind nicht dasselbe. Solidarische Umverteilung. Weißt du überhaupt, was Solidarität bedeutet, Hengami? Die muss freiwillig sein. Man kann Solidarität nicht erzwingen. Es ist solidarische Umverteilung. Ja. Ja. Tschüss, Hengami. Zwei für mich, ein für euch. Mhm. Oder wie? Ah nein, ihr seid weiß. Moment, dann kriegt ihr nichts. Vielleicht muss da auch mal jemand die Thesen an die Kirche nageln oder so. Gegen den privilegierten Ablassbrief. Ja. In der Welt, glaube ich, so einen ähnlichen Artikel mit ich weiß nicht, wenn ich mal Schulden kenne, nicht raus oder sowas, so mit Zahlschranke da. Nur für People of Color. Ein wohltuender Bericht von Dennis Yücel. Ich bin selten völlig einer Meinung mit Herrn Yücel, aber hier großenteils. Hier geht es um die Übersetzung der Gedichte von Amanda Gorman, die, ich glaube, der Poschardt war es, hat ihre Gedichte ein Meisterwerk genannt auf Twitter. Ich habe selten so gelacht. Wir haben noch Tage später irgendwie die Kauleisten wehgetan vom Lachen. Dieses Meisterwerk, der Text ist im Internet verfügbar. Das ist ein absolut gewöhnliches Schülergedicht, wie es so Mittelstufen- bis Oberstufenschüler gerne in der Pause schreiben oder wenn sie schwermütig sind am Wochenende oder so. Und jetzt geht es halt darum, wer den Kram übersetzen darf. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Unter anderem in Deutschland gehört zu der dreiköpfigen People of Color Gruppe, die da zuständig sind, gehört da die Kübra Gümüşay, ihres Zeichens Islamlobbyistin. People of a Little Bit Color. Für die katalanische Fassung des Verlags, des Gedichts, wurde ein Mann beauftragt, Victor Obiols. Der hat die Übersetzung auch schon geliefert, aber man hat ihm jetzt gesagt, dass sie die Übersetzung so nicht abdrucken werden, weil er ein weißer Mann ist. Sie suchen nach jemandem mit einem anderen Profil, einer jungen Aktivistin, im besten Fall schwarz. Und der Herr Obiol hat darauf geantwortet, ja, dann kann ich halt auch kein Homer mehr übersetzen, weil ich kein bronzezeitlicher Grieche bin, auch kein Shakespeare, weil ich kein Engländer aus dem 17. Jahrhundert bin, was ich ziemlich lustig fand. Der Herr Yücel wendet sich hier gegen die Geschichte. Konsequent wäre es aber, wenn die so um ihre Wokeness besorgten Verlage künftig auch ihre Kundschaft reglementieren würden. Kaufen und lesen dürfen nur Leute, deren Profil zum Profil der Autoren passt. Mit Aufklebern mit dem Hinweis, nur für People of Color. Ist zwar eine alte Idee, würde jetzt aber einem neuen Zweck dienen. Kulturelle Aneignung auszuschließen und zugleich einen Safe Space zu schaffen, in dem marginalisierte Autoren vor Anfeindungen geschützt sind. Noch konsequenter, wenn weiße Verlage aus Profilgründen auf die Veröffentlichung schwarzer Autoren verzichten würden. Abstrus? Na sicher, aber nicht abstruser als die Wokeness-Ideologie, deren begrifflichem Arsenal die genannten Begründungen entlehnt sind. Und nicht abstruser als die Idee, den Übersetzer eines literarischen Werkes anstatt nach der Qualifikation nach Hautfarbe oder Geschlecht auszuwählen. Dabei besteht das Wesen von Literatur und erst recht von Lyrik in der Transzendenz, also der Übertragung. Die erste, der Autor überträgt seine Gedanken und Gefühle, seine Erfahrungen, Überzeugungen und Fantasien in eine für andere verständliche Form. Die Sprache. Wo ist denn der zweite Teil? Den hat er hier irgendwie vergessen, oder was? Okay. Ja. Es ist, ich find's super, dass er das so offen sagt. Ich find's auch super, gerade, dass er das tut. Und dass er wird dafür sicher nicht geliebt werden von den vielen Free Dennis-Leuten, die das nur mitgemacht haben, weil er ein linker Journalist ist. Ich habe damals auch Hashtag Free Dennis gepusht, weil ich der Meinung war, dass Journalisten nicht im Knast sitzen sollten, schon gar nicht in so Ländern wie der Türkei und völlig unabhängig von dem, was er schreibt. Ja. Was ich ganz lustig fand, ist, dass der Poschardt hatte darüber getwittert, dass Dennis Yücel die linke Identitätspolitik anprangert. Und der Yücel hat darauf geantwortet, nee, die Woke, nicht die Linke. Weil er kennt ganz viele Linke, die diese Woke-Ideologie ganz schrecklich finden. Und wenn sich allein diese Erkenntnis ein bisschen weiter durchsetzen würde, dass es auch unter den Linken genug Leute gibt, die sagen, nee, ich habe mit diesem Scheiß nichts am Hut, dann wären wir an dem Punkt von der Anfangspunkt von einer guten Entwicklung, würde ich sagen. Ja. Wer meint, Amanda Gorman könne nur von schwarzen Übersetzerinnen in andere Sprachen übertragen werden, interessiert sich nicht für die Lyrikerin Gorman, sondern für die eigenen ideologischen Projektionen auf sie. Für dieses Denken, dass Menschen ihre Individualität abspricht und ihnen bloß Repräsentanten und Träger von Identität sieht, gibt es einen Fachbegriff. Rassismus. Standing ovations, Herr Yücel. Kann ich jetzt gar nichts. Also, super. Ja. Ich meine, was soll der Quatsch auch da mit der Stimme von Apu oder was ist der Sprecher dann jetzt irgendwie auf dem Inder sein? Oh, hör doch auf, hör doch auf, Mama, ich möchte mir gar nicht drüber nachdenken, da drehe ich gleich durch. schlimm. He's having his birdie num num right now. Birdie num num. Ja, hier die Barry Weiss, die glaube ich von der New York Times, so eine Kolumnistin, Autorin, schreibt jetzt wohl für die Welt, beziehungsweise die Welt hat da so einen Artikel wohl eingekauft von ihr und sie beschreibt die Zustände in Amerika. Das ist auch hinter einer Paywall, aber die ersten Sätze sind schon ganz interessant. Aufmachen, kannst du mal runterscrollen, sind ja eh nur ein paar Sätze. Das mit den Universitäten. Werden die Kinder auf das Thema Antirassismus vorbereitet, fixiert und lernen, den Kapitalismus zu verachten. Widerspruch dagegen ist gefährlich. Schüler und auch ihre Eltern haben Angst vor sozialer Ächtung. Ja, da berichten sie noch von irgendwelchen Eltern, die sich ein bisschen absprechen, ob sie das nicht irgendwie anders organisieren können, ne? Und deren Kinder geraten da eben auch in Konflikt, steht hier noch. Und ja, es ist aber wohl offensichtlich auch gefährlich, dass wir nicht rauskommen oder so. Sicher nicht uninteressant, der Artikel, und eben vielleicht auch einfach ein Tipp, dass die Barry Weiss da jetzt auch von der Welt als Autorin geführt wird, ne? Nicht schlecht. Vielleicht schaut sie, was vernünftig ist. Ja, was ich überhaupt noch gar nicht wusste, ist, dass die Frau Hastas, die wir hier haben, dass die auch beim RBB angestellt ist. Ich dachte, das wäre nur irgend so eine Aktivistin, die sie da rumreichen, aber die ist scheinbar echt Journalistin beim RBB. Also auch keine Kommentar sprechen durfte, ja, und dann hören wir. Nee, ich glaube, das ist ein Gastkommentar, oder? Da steht eigentlich alles Hastas RBB unten dran. Aber diese Tagelöhner beim Fernsehen, das ist so was anderes. Das dürfen die dürfen ja nicht sprechen, oder? Das Angestellte nehme ich an. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein Gastkommentar ist. Aber wenn das. Integration ist keine Einbahnstraße. Eine Floskel, die schon seit Jahrzehnten rumgeistert, nur danach gehandelt, wird nicht. Nun konstatiert die Kanzlerin, der Sound sei ein anderer geworden. Aber was heißt das in der Praxis? Den Integrationsgipfel gibt es nun seit 15 Jahren. Und seitdem geht es vor allen Dingen um eines, was die zu Integrierenden, also Geflüchtete und EinwanderInnen, leisten müssen, damit es gut läuft in dieser Gesellschaft. Aus der Sicht der Regierung liegt eine gelungene Integration vor allen Dingen in der Wirtschaft. Die höchste Priorität, alle sollen möglichst schnell arbeiten. Ja, verrückt, oder? Ja. Du hast übrigens recht, die Frau Hesters arbeitet für die ARD und den RBB. Bis hierhin ist es noch richtig, glaube ich, einigermaßen. Naja, aber sie sagt das ja schon so als wäre das falsch, ne? Oder als wäre das nicht zu erklären, oder als wäre das nur zu erklären mit irgendwelchen komplett merkwürdigen Ansprüchen, die Leute hier haben. Ich meine, das ist hier nun mal ein ziemlich großes Sozialsystem, was wir hier haben, ne? Mit Umlagen, Finanzierung und allem möglichen Zeug, wo wir halt viele Leute brauchen, die es bezahlen, und wenig Leute, die dann da abgefedert werden, ne? So die Schwachen halt, wo wir uns halt drauf geeinigt haben. Und dass es dann für die Leute relativ wichtig ist, also ich sag's mal so, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, so hier in einem anderen System jetzt halt so, ja, ich habe hier meine Suppenküche und so und diesen und jeden, den fütter ich hier einfach durch und das ist alles kein Problem, so ich mach das, dann hätte da ja auch kein Mensch was gegen, ne? Und dann würde auch keiner sagen, ja, nee, der muss jetzt arbeiten oder so, weil ich meine, das ist halt dann, ja, für die Leute ist gesorgt, so alles prima. Aber ja, wenn die hier irgendwelche Ansprüche stellen, dann muss man diesen Anspruch halt erwerben. So ist das in unserem Sozialsystem normal. Ne? Also, ja. Sie tun immer so, als wäre das irgendwie eine rechte Position oder so, die Leute dazu ganz furchtbaren Dingen zu zwingen oder keine Ahnung, wie irgendwie was. Das ist so ausgeblendet, dass das irgendwie halt auch ein Faktor ist, ne? Diese finanzielle Geschichte. Ja, das ist immer so, ja, die Wirtschaft, so als wäre das irgendwie so ein, ja, halt der Ausbeuterbetrieb irgendwie so. Und da steht dann so der böse Kapitalist, denkt sich, ja, ich brauche die Leute bei mir hier, damit sie hier meine Sklavenarbeit verrichten oder so. Ne? Vollkommen weltfremdes Zeug, aber das denken sie halt wieder. Ne? Sie sehen überhaupt nicht, dass das eigentlich komplett kaltes Nachgucken hier irgendwie ist mit Paragraph X und Y und so weiter und so fort, wegen diesen Regeln, die wir uns hier geschaffen haben. Ne? Und ja, da ist es nun mal so, dass wenn die Leute, vor allen Dingen, wenn sie vorhaben, hier zu bleiben in Deutschland, dann stellt sich diese Frage irgendwann, was sie dann hier tun, ja, wie sie ihren Lebensunterhalt hier bestreiten, so wie diese ganzen anderen furchtbaren Menschen auch, die dann hinterher auch noch diesen Humbug hier bezahlen müssen. Von Tagesschau. Da sehen die Ungerechtigkeit, auf die sich das Schweinesystem gründet. Genau. Ohne Zweifel ist Arbeit ein wichtiger Faktor für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Zusammenwachsen. Aber wer glaubt, vor allen Dingen private Unternehmen könnten den Mammutteil einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe lösen, liegt falsch. Erst einmal sollte man eine grundsätzliche Haltung klären. Das falsche Äquivalent hast du gerade aufgemacht, Alice. Ja. Integration und in Arbeit kommen können zwar Teile eines Vorgangs sein, die zusammenhängen, aber Integration durch Arbeit halte ich auch nicht. Also es gibt genug Leute, die arbeiten seit Jahrzehnten in Deutschland und halten sich immer noch für vor allem erstmal Türken oder vor allem erstmal, keine Ahnung was, andere Nationalität. Das ist ein falsches Äquivalent, was du da aufbaust. Ja, außerdem, da kann man sich ja auch ewig lange drüber unterhalten, ne, mit Gastarbeitern und so weiter und so fort. Und ob man dann halt das wirklich als Gast verstanden hat und sagt, wir gehen dann immer wieder zurück, was die Leute dann selber getan haben und so weiter und so weiter. Das ist alles richtig. Das sind alles Debatten, die man führen kann. Aber die wollen ja hier problematisieren. Die wollen ja wieder sagen, da oben drüber steht, offensichtlich ist, was das Land plagt, Doppelpunkt Rassismus. Und wir hören hier irgendwelche Dinge über das, was die Leute tun und was von denen erwartet wird. Und das wird dann geframed als Rassismus, oder wie? Ja. Das Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Das traut sich die Union jedoch nicht wirklich. Offensichtlich ist, was dieses Land plagt. Rassismus. Der wird in diesem Jahr zwar endlich auf Angela Merkels letztem Integrationsgipfel thematisiert, aber viel zu wenig, viel zu unkonkret. Die Lösungsideen hierfür bisher, die Förderung von Migranten-Selbstorganisationen oder eine Aktionswoche gegen Rassismus. Nice try, aber es braucht noch mehr. Ja, wir brauchen die komplette Revolution. Wir müssen überall Quoten und die Wirtschaft und die Freiwilligkeit der Leute, das bringt ja alles überhaupt nichts. Wir brauchen das alles vom Staat. Können wir denen nicht ein White Guilt Stipendium an? Vielleicht, ja. Brauchen ist ein Paradigmenwechsel. Weg von Integration hin zu der Bekämpfung von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das geht nicht ohne Integration, Alice, auch wenn das nicht in deinen Schädel will. Du kannst Rassismus nicht bekämpfen oder Fremdenfeindlichkeit bekämpfen, wenn die Leute sich hier aufführen wie in ihrem Heimatland. Das funktioniert so nicht. Und auch wenn du es dir fünfmal wünschst, du kannst nicht halt Kalkutta importieren, ohne dass wir selber zu Kalkutta werden. Und darauf hat die Mehrheitsgesellschaft hier nun mal keinen Bock. Ja, es ist halt wortwörtlich. Was sie meint, ist auf jeden Fall so, ja, du hast das alles geil zu finden, so, ne? Wenn die Leute ankommen, also die Default-Position muss sein, der Migrant ist der gute Mensch, so nach dem Motto, ne? Wir dürfen keine Ansprüche stellen, wir müssen nichts erwarten, irgendwie, dass die Leute sich beteiligen an unserer Gesellschaft. Die können komplett machen, was sie wollen, und weil die sind ja die guten Leute und wir sind ja die Rassisten. Und dann sich wundern, ja, wenn es Ressentiments oder was weiß ich nicht, was dann irgendwie gibt, weil das ist ja keine Ahnung. Die Schuld also halt auch wieder von den Rassisten. Also eigentlich mit den Flüchtlingen, das sollten eigentlich Übergangssituationen sein. Dass es dann immer so lange dauert, ist nur ein spezielles Thema oder so. Ja, sie redet ja da schon wieder von, sie redet ja schon wieder von Einwanderungsgesellschaft. Das ist ja auch so ein Ding, was die halt entschieden haben. Die halt entschieden haben, dass wir jetzt eine Einwanderungsgesellschaft sind und wir uns da endlich mal zu bekennen sollten. Und wo ich mir dann immer wieder sage, nee, liebe Leute, also ich meine, ich kann das ja verstehen, wenn man das im amerikanischen Kontext, im kanadischen Kontext, im australischen Kontext, bei irgendwelchen Ländern, wo sowieso die meisten Leute in irgendeiner Art und Weise eingewandert sind, weil es Riesenländer einfach sind. Ne, flächentechnisch, Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde, flächentechnisch. Und das sind Einwanderungsländer. Aber Deutschland ist winzig im Vergleich dazu. Und oder auch anders entstanden, ne? Ja, und ziemlich homogen schon alleine von der Sprache her auch. Und ja, tut mir leid. Also, ich meine, klar, die Leute, es gibt hier auch Leute und die sind hier auch normal. Ich meine, du bist hier beim RBB angestellt, ne? Und kannst trotzdem noch irgendwie meinen, von wegen strukturell Rassismus, weil dir die Leute nicht in allen Punkten zustimmen und dich auf Händen tragen oder was. Aber wenn das wirklich so wäre, dass diese Gesellschaft rassistisch ist, dann würdest du überhaupt nichts hier tun. Da würdest du irgendwo rumsitzen in, weiß ich nicht, da haben wir ja beim Helge letztens gelernt, in der Völkerschau oder so, wenn die Leute hier rassistisch wären, wenn das ja alles rassistisch wäre. Also. Ja, ich meine, mit dem Entgegenkommen, das ist ja in Ordnung im Prinzip, aber es ist ein bisschen schwierig, dann sagen wir mal so, wenn es jetzt um eine Sprachbarriere beispielsweise geht, dann muss man ja sagen, dass man als Deutscher müsste man ja diverse Sprachbarrieren überwinden, wenn man da entgegenkommen wollte. Als umgekehrt, ne, wo jeder Einzelne dann eben nur eine, nämlich zur deutschen Sprache, dann den Weg finden muss oder so. Ja. Also es ist ja, eigentlich, das, es ist also eigentlich das, wieder dieses Sprache Ding von wegen, die Leute leiden, die Leute geht schlecht, gebt uns Macht. Wir machen das weg. Jetzt wollt ihr schon dies, das, jenes uns geben, aber nein, wir wollen nicht den kleinen Finger, wir wollen die ganze Hand. Gebt die ganze Hand her, gebt uns Macht. Die Freiheit, die Wirtschaft, die kann überhaupt nichts tun, da werden die Leute ja nur ausgebeutet. Ich arbeite hier beim RBB, sag einen strukturellen Rassismus und will gern strukturellen Rassismus bitte haben, gib her. Und alle Leute sollen nach Hautfarbe denken, aber nicht nach Hautfarbe denken, und kauft mein Buch, wo ich euch das beibringe. Unten ist oben ist unten, Gemeinwohl. Das Zivilgesellschaft. Unsere gesellschaftlichen Institutionen in die Pflicht genommen werden. Das heißt, Kitas, Schulen und Kindergärten, Polizei, Bundeswehr und Gerichte. Wo ist also der Gipfel auf Bundesebene, der Strategien gegen Rassismus bespricht? Das wäre doch mal ein Signal, dass aus Floskeln Taten werden könnten. Genau, Kulturkampf auf allen Ebenen bitte. Und bitte genauso, wie ich mir das vorstelle. Demokratie halt. Mit den Rassismus ein bisschen genauer einkreisen. So, ne? Das gibt es ja wahrscheinlich schon. Das aber denken sie ja, dass sie das tun oder beziehungsweise, dass das irgendwann getan wird, konkret. Hashtag ja, konkret. Ich habe einen Vorschlag gehört, die Struktur dahingehend zu verändern, dass da der Rassismus raus verschwindet oder so. Es geht immer um irgendwelche Regeln, die man Leuten ins, also aufdrücken würde. Meine lieben Kartoffeln, ja, spitze. Malcolm! Ja, mal wieder Malcolm O'Hanville. Nein, meine lieben Kartoffeln, ihr seid keine marginalisierten, vom Aussterben bedrohte Personengruppe, die um die Reinheit ihres Vaterlands kämpfen müsst. Wenn überhaupt, müsst ihr gegen koloniale und klimafeindliche Strukturen kämpfen, damit es auch weniger Armutsmigrations gibt. Klimafeindliche Strukturen, was ist das jetzt? Klimafeindliche, ja, Autobahnen zum Beispiel, also, denke ich, und Ähnliches. Ich bin einfach in eine Welt hineingeboren, in der es völlig normalisiert ist, dass weiße Menschen das Gesicht von Australien sind. Und es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen den Kindern und NachfahrInnen von KolonialterroristInnen und denjenigen von MigrantInnen. Es ist nicht normal, dass wir nicht mal spontan wissen, welche Sprachen die UreinwohnerInnen Kanadas sprechen, geschweige denn, wie sie aussehen. Kanada, USA, Australien, Neuseeland und Co. sind unsere politischen Freunde, aber basieren auf einem Vernichtungskrieg gegen Einheimische. Warum nicht Freundinnen? Freundinnen? Schwarze und braune indigene Menschen, egal ob in Indonesien, Taiwan, Ozeanien, den Amerikas, haben alle Vernichtung erlebt. Und ihnen wird eine souveräne eigene Heimat gar nicht erst eingestanden. Man ist dann froh, wenn ein von ihnen mal im Kabinett sitzt. Während in Europa jahrhundertelang Frieden geherrscht hat, ne? Es ist wirklich zynisch und hirnverbrannt in Anbetracht dieser Faktenlage, wenn man sich dann weiße westliche Menschen hinstellen und sagen, sie hätten ihre Angst, ihre Heimat oder ihre europäische Identität zu verlieren und deswegen rassistisch sind und die Politik das auch ernst nimmt. Begriffe wie barbarisch, tyrannisch, unzivilisiert, asozial benutzen wir sehr gerne für rassifizierte und nicht weiße Schreckensgesellschaften. Dabei könnten diese Adjektive kaum besser zu unserer Konsumgesellschaft passen, die auf Kolonialismus und Ausbeutung fußt. Und ohne Witz gesendet von meinem iPhone 12 oder so. Das, Malcolm. Ja. Wenn es einfach zu heiß im Kopf wird, vielleicht kalte Wickel und oder Jule Hoffmann anrufen, ja. Ja, und 10 nach 8 ist ja dieses Ding, was früher bei der FAZ rausgeflogen ist und was sie dem Don Alfonso anlasten, der da auch wirklich für verantwortlich ist. Aber das war dieses Ding, wo jede Menge aus meiner Sicht halt auch Quatsch da irgendwie publiziert wurde, wo um ein Haar Hengami auch in der FAZ dann geschrieben hätte. Also, ja, kann man sich glaube ich denken, ob das so sinnvoll ist. Ja, hat ja auch ziemliche Diskussionen auf Twitter über die Hauptforderung dieser Dame, Jule Hoffmann, gegeben. Die haben uns gleich hier in der Unterüberschrift gleich nach Deutsch und damit nicht normal entgegenspringt. Eine Selbstbezeichnung wie Menschen mit Nazi-Hintergrund würde bei der Aufarbeitung helfen. Ja, ich denke auch, das wird bei der Völkerverständigung total gut helfen. Menschen mit Nazi-Hintergrund, Franzosen sind Menschen mit Napoleon-Hintergrund, Mongolen sind Menschen mit Genghis Khan-Hintergrund, Russen sind Menschen mit Stalin-Hintergrund, was auch immer. Das ist wahrscheinlich integrationsfördernd. Das muss es sein. Da wächst zusammen was, also ne, zusammen und überhaupt. Die Bezeichnung Menschen mit Nazi-Hintergrund leuchtet mir sofort ein. Fast wundere ich mich, dass ich sie in diesem Instagram-Talk zum ersten Mal gehört habe. Sie funktioniert wunderbar als Label, um genau diesen Aspekt des Deutschen, Deutschseins, erst einmal richtig sichtbar und spürbar zu machen. Natürlich haben Label oft eine eindimensionale Wirkung, indem sie Menschen auf eine bestimmte Kategorie reduzieren. Aber solange es darum geht, die Sichtbarkeit eines Themas zu erhöhen, kann ein Label sehr hilfreich sein. Die Bezeichnung Migrationshintergrund ist insofern überflüssig. Menschen, die so gelabelt werden, brauchen diese Sichtbarkeit nicht. Im Gegenteil. Ohnehin sind sie ständig der Frage nach ihrer Herkunft ausgesetzt. Unter dem Hashtag von hier erzählten 2019 viele, wie oft sie mit der Frage, woher kommst du, konfrontiert seien, weil sie nicht biodeutsch aussehen und nicht Hoffmann oder Meier heißen. Würde man Deutsche mit Nazi-Hintergrund derart penetrant nach ihrer Herkunft befragen, würde uns das sicherlich in der Aufarbeitung weiter voranbringen. Echt? Die Bezeichnungen Kartoffel oder Alman zum Beispiel lösen in meinem Umfeld, wie ich beobachtet habe, eine Art Erleichterung aus, weil sie die selbstironische Aneignung des Begriffes ermöglicht, ein Bewusstsein der eigenen Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft zum Ausdruck zu bringen und anzuerkennen, auf eine spezifische Art deutsch und damit nicht normal zu sein. Ja. Wir Almans. Was für eine tiefgreifende Analyse. Wow, kannst du das nochmal vorlesen? Haha, wir Almans. Super. Was? Spitzenmäßig, ja, wirklich. Oder ist ein anderer Alman? Jetzt fühle ich mich gleich viel wohler. Oh, es ist ein Riesenunterschied, ob ich mir eine Dokumentation über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg ansehe, eine Gedenkstätte für Verfolgte der NS-Zeit besuche oder ob ich mir sage, ich bin ein Mensch mit Nazi-Hintergrund. Man sage es ein paar Mal vor sich hin, um festzustellen, die NS-Geschichte rückt einem sehr viel näher, unangenehm nah. Oh. Habe ich ein Recht, stolz zu sein? Wir haben nicht gelernt, darüber zu sprechen. Die kleinen Verdachtsmomente sind weitere Zwischenüberschriften. Statt sich bloß selbst zu verachten, was wenig Sinn ergibt, weil man sich seine Nazi-Vergangenheit ja nicht ausgesucht hat, sollten wir endlich ein Bewusstsein entwickeln für die Verantwortung, die wir tragen. Ach was, gibt es ja in Deutschland überhaupt gar keine Bemühungen zu. Kann er die identitätspolitische Kategorie, die Selbstbezeichnung als Mensch mit Nazi-Hintergrund dabei helfen? Ich glaube ja, also die Autorin. Ich glaube ja. Ich glaube nein. Ich glaube, das wird wie so vieles, wie das unendliche Leute als Nazi-Bezeichnung eher dazu beitragen, dass die Leute gegenüber dieser Sache abstumpfen. Und irgendwann sagen, ja, dann, wenn du mich so oft Nazi nennst, dann muss ich ja auch nicht mehr muss ich mich auch nicht mehr schämen, wenn ich langsam aber sicher einen Hass kriege, so ungefähr. Das ist mit dem Wort Hass, mit dem Buchtitel Hasskrieger von der Frau Schwarz gemeint. Die ja, Hass genau, kriegen. Ich kriege einen Hass, dann bin ich ein Hasskrieger. Das wird ein Hasskriegen, ja, kann sein. Ist das nicht Hasskriegende heißen? Gendergerecht? Nee, die bösen Sachen werden ja nicht gegendert. Ich weiß nicht, Jule Hoffmann, wenn du das möchtest, bezeichne dich doch so, aber geh mir nicht auf den Sack, okay? Es gibt keine Erbsünde und es gibt auch keine kollektive Schuld. Ich habe eine Verantwortung als Deutscher, klar, ich bin mir darüber im Klaren, dass man auf mich gucken wird, besonders, also auf die Deutschen gucken wird, besonders, was irgendwie das Verhindern von Wiederholungen angeht, aber Ich bin halt auch nicht so doof und enge meine Identität auf ein einziges Merkmal ein, weißt du? Genauso wie offensichtlich Menschen glauben, auch Migrationshintergrund sei ein Einengen einer Identität auf eine gewisse Eigenschaft. Das ist einfach Unsinn. Jemand, der einen Migrationshintergrund hat, kann in Deutschland alles sein. Alles. Es kann auch ein Nazi sein, kann aber auch ein Marxist sein. Kann aber auch ein Raketenforscher sein, kann aber auch ein Kloputzer sein. Aber sie hat schon geschrieben, dass der wahre Deutsche der Nazi-Deutsche ist. Ne? Das war hart auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hatten wir hier drüber letzte Woche gesprochen, kurz über den Herrn Thierse und Cancel Culture, genau. Herr Thierse hat geäußert, dass er das nicht gut findet, diese Identitätspolitik, die Cancel Culture und den ganzen Unsinn. Und das ist einfach nur nochmal so ein Nachtrag, wo er sich in einem Interview nochmal geäußert hat und sagt halt, er hat viel mehr Zuspruch bekommen als Ablehnungen. Er sagt tausende bestärkende Zuschriften und vielleicht 10, in denen er beleidigt worden ist. Glaube ich, gibt die Stimmung in Deutschland auch ganz gut wieder. Es wäre nur schön, wenn mehr Leute in Thierses Stellung das so äußern würden und wenn danach nicht gleich die Kevins und die Saskias kommen würden und denjenigen wieder runter machen. Ja, Ja, einer, der auf jeden Fall hier auf der Seite von Herrn Thierse ist, ist hier der Münchener Abgeordnete aus dem Norden von München. Der Herr Post heißt er, Florian Post. Der geht jetzt nämlich als Einzelvertreter ins Rennen in seinem Wahlkreis, weil sie ihn nicht wieder aufgestellt haben. Und ja, sowohl er als auch der ehemalige SPD-Bürgermeister von München, der Herr Ude, sind also der Meinung, dass das ja quasi so ein Machtspielchen von der dortigen SPD-Führung halt ist. Und dass es generell jetzt einen Machtkampf in der SPD gibt zwischen Das ist die USPD, die neue, jawohl, da zwischen ist sie ja. den ja, den identitätspolitischen Leuten, die halt meinen, wir machen irgendwie, wie der Herr Post hier auch sagt, wir machen irgendwie Politik für diverse Minderheitengruppen, und den Leuten wie dem Herrn Post, die halt gerne Volkspartei für die ja, für die Mehrheit der arbeitenden Leute halt sein möchten. Und ja, das diagnostiziert der Herr so, und ich denke mal so, wenn man von draußen drauf schaut, dann ergibt sich für mich zumindest auch dieses Bild. Also gibt es halt ein paar Leute, die immer noch drauf schielen, auf irgendwelche Revolutionen oder so. Das ist ja auch gerade der Zeitgeist, obwohl es ja so ein Wort ist, das die Leute nicht mögen, aber aus meiner Sicht ist das halt gerade das, was ich sagen würde, was dieser Zeitgeist halt ist, dieses Identitätspolitische. Und Ja, und das werden sie aus dem Wahlkampf auch nicht raushalten können, sage ich mal so. Also selbst wenn sie, wenn ja, weil ihnen sie klar den ist, dass das ein Wahlkampf ja so auch schädliches machen, weil ist. er ist ja jetzt Einzelvertreterkandidat. Also er läuft da ja jetzt nicht unter SPD in dem in seinem Ich meine, das ist Bezirk. allgemein auch. Naja. Trotzdem, ne? Ja, da gibt es sicherlich viele solche Beispiele, wird es da sicherlich geben. Also gut, ich meine, die Bayern-SPD ist sicherlich sowieso nochmal ein Sonderfall. Ja, aber wir haben ja auch schon von dieser anderen Sache da gehört gehabt, mit dieser Dame von der SPD, wo der Herr Hauch von der FDP war da ja, ich weiß nicht, wer der immer noch ist, aber dieser Journalist halt, der da ja so viel recherchiert hatte über diese eine Dame und ihre Nähe zu irgendwelchen, ja, Islamisten, türkischen Leuten. Und die wurde ja auch wieder aufgestellt unter merkwürdigen Umständen. So. Ja, nach Ideologie, ne? So ein bisschen. Wenn die Ideologie passt, dann kann man die auch mitnehmen. Hatte ich das mitgemacht? Ich weiß gar nicht. Nee, das ist von mir. Das Dauerthema Riga 94, da geht es darum, dass ja jetzt seit längerem eine Begehung ansteht, die der Eigentümer des Hauses veranlasst hat, weil es berechtigte Vermutungen gibt, dass da der Brandschutz halt im Argen liegt, von illegalen Wanddurchbrüchen, fehlerhaft verlegten Leitungen, Sperrwerken im Treppenbereich und so ist da die Rede. Und wir kennen das ja aus dem geräumten Haus nebenan, dass da halt solche Sperrwerke drin waren, dass man bestimmte Wege nicht nehmen konnte. Und das verstößt natürlich gegen jegliche Sicherheitsvorschrift. Und da war ein langes Gezerre. Also die haben diese sogenannten Besetzer haben sich lange geweigert, überhaupt da jemanden reinzulassen. Und jetzt war es halt soweit, dass praktisch ein Gericht geurteilt hat, diese Sache ist zulässig und der Eigentümer hatte sich auch schon darauf vorbereitet, da mit Polizeischutz reinzugehen. Das wird jetzt nicht stattfinden, weil der Baustadtrat Florian Schmidt, Friedrichshain-Kreuzberg, der uns ja auch schon öfter mal begegnet ist in dem Zusammenhang, auch und im Zusammenhang mit bunten Punkten auf der Straße und Sitzecken aus Paletten in Parkbuchten und so. Der hat dann jetzt in Nacht und Nebel sich wohl mit den Bewohnern geeinigt und hat dann vor der Begehung durch den Eigentümer eine eigene Begehung durchgeführt. Davor wurde wohl laut Anwohnern einiges an Material aus den Häusern entfernt, große Sperrmüllcontainer gefüllt. Dann war der Herr, ich weiß nicht, ob der Herr Schmidt da selber drin war oder nur die Bauaufsicht Friedrichshain-Kreuzberg. Die waren dann da drin und haben ein Mängelprotokoll erstellt, das jetzt abgearbeitet werden soll. Danach soll es eine Kontrollbegehung geben. Und ja, und außerdem war halt die Begehung vor, also entsprechend vorher angekündigt, sodass man sich darauf vorbereiten konnte. Was jetzt halt eigentlich nicht der Sinn der Sache war, und viele Leute werfen dem Herrn Schmidt, unter anderem ich, auch vor, dass hier eine politische Aktion gefahren worden ist. Und zwar vor allem, um die Polizei aus dem Gebäude rauszuhalten. Und dass halt jemand, der in Brot und Lohn steht bei der Stadt Berlin, verhindert, dass es eine vernünftige Prüfung gibt, dass der Brandschutz da durchgesetzt wird. Ja, hat ein Geschmäckle, würde ich sagen. Die Besetzer haben kommentiert, man brauche weder Bullen noch selbsterklärte Eigentümer oder Hausverwalter noch irgendeine Partei zum Schutz. Ja, geil. So bedanken die sich dann. Im vergangenen Jahr wurden 717 Polizeieinsätze in der Nähe dieses Gebäudes verzeichnet. 157 Ermittlungen, 90 angezeigte Straftaten gegen andere Personen, die laut Polizei als Angriff gewertet wurden, 85 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Sachbeschädigung. Und der Herr Schmidt hält seine Hand drüber. Super Nummer. Aber Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem. Ja, nochmal Berlin. Da gab es hier so ein Reihenhausviertel oder so eine Reihenhaussiedlung. Und den haben sie dann, sieht man das auf dem Bild leider gar nicht, da haben sie den direkt ja im Prinzip so 10 Meter entfernt von ihrem Gartenausgang ein 30 Meter hohes Gebäude hingesetzt, so eine Art Plattenbau, der dann nur für die Flüchtlinge ist. Ne? Da haben sie dann dagegen geklagt und haben aus Sondergründen oder so, die irgendwie festgelegt wurden, extra, keine Ahnung, für so wegen der Flüchtlinge oder so. Der Palmer hatte auch mal sowas erzählt, glaube ich, dass er dafür eher eine Genehmigung bekommt und so. Dann haben sie das vor den Nazis sitzen. Da steht es auch, die klagen noch ein bisschen weiter, aber das ist ja sinnlos. Ne? Ich weiß nicht, wenn du noch mal reinscrollen kannst, das Bild war schon interessant auf jeden Fall. Da sieht man halt, was das für eine Sauerei ist. Ne? Okay, das Bild ist im Archiv nicht drin. Ja. Ja, es, ja, auf jeden Fall haben sie ja gesagt, also das klang jetzt ein bisschen einseitig, was du jetzt meintest, aber in diesem Bericht steht auf jeden Fall drin, dass sich die Flüchtlinge dabei auch nicht so wohlfühlen, ja, das stimmt, weil natürlich. Die sich da ja quasi die ganze Zeit angucken können, dann, ne? Also das ist irgendwie so nah, dass sie sich da gegenseitig in die Fenster schauen können und so und Ja, wie schlimm ist das jetzt? Und so wurde dann vor Gericht verhandelt und dann mussten sie irgendwie definieren, wie lange man jetzt in so einem Fenster steht oder sowas vorübergehend. Was heißt vorübergehend? Ne? So ein Quatsch eben, muss man sich dann damit auseinandersetzen. Schade. Lustig finde ich an der Geschichte auch, dass just dort, wo sich jetzt dieser Plattenbau erhebt, ein Wäldchen war, also eine Baumgruppe. Und dass die Leute halt das sehr schön fanden, den Ausblick, und dass die rot-rot-grüne Regierung in Berlin offensichtlich der Meinung ist, es braucht nicht so viele Bäume in Berlin. Hauptsache, man kann Platten bauen. Ja, ich meine, das einmal, und das Wertverlust beträgt wahrscheinlich 99%, ne? Ja. Tja. Ja, und hier mal zu dem Dauerthema der Gesellschaft. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alle Maßnahmen richtig sind und alle Einschränkungen richtig sind und all das. Aber 300 Zusatzflüge zu Ostern nach Mallorca von Eurowings allein lässt mich dann doch wirklich an der geistigen Gesundheit der Menschen zweifeln. Also wenn ihr wollt, dass die Merkel nach Ostern dann wieder Argumente für einen harten Lockdown hat, dann fliegt wegen mir nach Mallorca, macht Urlaub, macht den ganzen Unsinn. Aber in meinen Schädel will das nicht rein, ganz ehrlich. Die meisten Leute buchen angeblich in Deutschland, also momentan. Ja, aber 300 Zusatzflüge wegen der starken Nachfrage, allein von einer Fluggesellschaft, Mammon. Jo. Weißt du, wie viele Leute in so einen Flieger reingehen? Aber wenn sie schon vollkriegen, glaube ich trotzdem, ja, ja. Ja, die Hilfen kommen nicht, ne? Beziehungsweise, das wird doch, die sind schon wieder. Angefahren worden. Also das war wohl nur eine kurzzeitige Unterricht. Ja, der Betrugsverdacht dürfte weiter bestehen. Ne? Also irgendwelche Leute, die dann versucht haben, doppelt zu kassieren oder sowas, wie das ja bei der Sozialhilfe auch schon mal passiert wohl, wird es da gegeben haben. Ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie schwer ist, das rauszufinden, wundert mich ein bisschen. Mich wundert, dass wir da keine Strukturen, also dass wir nicht irgendwie, wie jemand auf Twitter hat gesagt, es wäre doch ganz einfach gewesen, das über die Steuer laufen zu lassen, über die Steuerbehörden zum Beispiel, weil die wissen, wer ein Geschäft hat und wer nicht. Und ja, zum Beispiel, ne, gerade deswegen, also das Handelsregister oder so müsste einem doch irgendwie helfen. Das ist auch abzuklären, ob das nicht stimmt oder so. Naja, das Register ist ja nicht jeder eingetragen. Ne? Also irgendwelche Freelancer. Ja, das nicht, aber Steuer, in der Steuer schon, sollten die schon rauskriegen, ja. ob jemand ein Gewerbe führt oder nicht. Genau, es gibt so ein offizielles Gewerbeverzeichnis, meine ich aber auch. Ne? Und es gab halt heute auch noch einen Zeitungsausschnitt auf Twitter, von dem ich jetzt nicht, ich finde ihn jetzt nicht, aber es gab einen Zeitungsausschnitt, dass wohl auch Geld an Islamisten geflossen ist. Ja, also da fragt man sich ja wirklich, sind die unfähig oder wollen die unfähig sein? Oder wie wäre es, wenn ihr das demnächst einfach mal euren Job macht, Politik? Warum war diese Woche ist jemand in den Knast gegangen, weil er keine GEZ gezahlt hat. Aber bei sowas kriegt ihr es hin, das völlig zu verbocken und das Geld an irgendwen rauszugeben, wo ihr es nie wiederfinden werdet. Ja, das war eine Erklärung, die gar nicht so schlecht war, ne? Der Typ. Weiß ich nicht. Ob du es mitbekommen hast, naja, vielleicht ein anderer oder so. Hier geht es nochmal um Corona und die Firma, die diesen komischen Untersuchungsausschuss, den da irgendwelche Leute wohl relativ privat aufgezogen haben, abfilmt. Und diese Firma, die macht wohl auch für ARD und so weiter, für Arte und so weiter, Dokumentationen und müssen sich jetzt hier vom Tagesspiegel beschimpfen lassen. Und das ist so richtig so ein bisschen so ein Hetzstück irgendwie, so ein bisschen so ein Cancel Culture-Stück im Prinzip. Die reden auf jeden Fall davon, dass sie irgendwie Dinge verbreitet würden und so weiter, dass es nicht wissenschaftlich wäre, beziehungsweise dass ja. Ja, also ein paar von den Sachen, die sie hier schreiben, kann ich schon ganz gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ja, es wird zum Beispiel von der einen Frau wird zum Beispiel gesagt, dass sie nicht sie wäre oder so, dass sie nicht keine Anwältin wäre oder so, weil sie eben noch ein anderes Gewerbe betreibt nebenbei. Das war eben eher mehr eine Verwechslung als. Ja, aber ja, oder, ne? Es ist ziemlich viel Zeug auf jeden Fall, was sie hier schreiben. Und bei manchen von diesen Sachen kriege ich auch ein schlechtes Gefühl. Also ich weiß nicht, warum man sowas machen muss. Aber das kann für mich auch eine Masche sein oder so, da jetzt irgendwie Profit draus zu schlagen aus dem Corona-Ding, weil es halt eine gewisse Klientel von Leuten gibt, die auf sowas da zielt. Weil die machen das ja nicht so wie wir hier, dass sie einfach über diesen Krempel irgendwie reden oder so, sondern das ist ja bei denen geschäftsmäßig, nehme ich mal an. Ja, das weiß ich nicht genau, ob die sich da angeboten haben, ob das irgendwie entlohnt wird, großartig oder so. Aber es werden dann auf jeden Fall auch komische Verbindungen hergestellt. Es ging hier zum Beispiel um so einen Kameramann, der irgendwie beim Volkslehrer oder sowas auch mal ausgeholfen hätte oder so. Da ging es darum, dass er irgendwie eine Tasche getragen hat oder sowas. Ja, und natürlich, der stellt sich raus, ja, der hat wohl für den Volkslehrer tatsächlich auch schon mal irgendwie so einen Job gemacht, eine halbe Stunde oder sowas, nicht mehr. Okay. Aber immerhin oder so, aber das ist ja dann keine Kooperation mit dem Volkslehrer. Ja, also das mit der halben Stunde habe ich irgendwie überlesen, als ich das vorhin gelesen habe, aber gut. Das haben die dann in dem Gespräch erklärt, beziehungsweise das ist jetzt irgendwie nochmal letzte Tage erst rausgekommen, dass das eben auch ein ziemlich kurzer Zeitraum wohl nur war. Aber okay. Ursprünglich hieß es ja auch nur, der hat eine Tasche gehalten oder sowas. Und das ist ja keine Kooperation. Wo hieß es das? Also das muss ich hier überlesen. Das wäre in dem Gespräch, kann das vor. Das ist ja noch per Video, das Video, das ich noch geschickt habe dazu. Ach so. Ja, möglicherweise ist das zu lange. Das ist natürlich so eine Detailfrage. Könnte ich jetzt auch nicht wissen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, an welcher Stelle das war oder sowas. Aber ja, es sind schon einige Dinge eben, die da ein bisschen gemacht erscheinen. Und dementsprechend waren auch die Fragen. Also dieser Autor hier, der Leber heißt er, der ist schon ein bisschen... Wie soll man sagen, wo es heißt, das System an Don Alfonso, sollte man vielleicht lieber sagen, System Leber oder so, weil das ist doch wirklich so eine Nummer, da so Fragen zu stellen wie, schlagen Sie Ihre Frau noch immer am Wochenende oder so, nach dem Motto. Das kann ich hier aus diesem Beitrag auf jeden Fall nicht rausziehen. Nee, das kannst du da nicht rausziehen, das ist klar, weil er ja auch eben nur auf die Antworten dann entsprechend eingegangen ist, aber es wurden zum Beispiel eben in den Fragen eben immer Unterstellungen praktisch mitgeschickt, ne? Die dann ja um Bestätigung einfach gebeten. Also finden sie das richtig, so zu arbeiten oder eher nicht oder so, weißt du? Also ja, deswegen hätte ich das Video nochmal dabei geschickt und die Stelle nochmal genannt, wo das dann genannt wird. Dann hätte man sich die Fragen nochmal anhören können, weißt du? Ja, also diese Sachen, die sie zitieren, sind auf jeden Fall mega zwielichtig. Keine Ahnung, wie man die dann irgendwie da rein unterstellen soll oder so. Fällt mir jetzt ja, nicht es ist auch. Eine Live-Aufnahme, wo Leute auch mal immer sagen, was vielleicht nicht so aufschreibreif ist. Finde ich. Na gut, so dann weiter, ja. Ja. Ah ja, das war von mir, ja. Ja, hier gibt es so ein Kinderbuch aus dem einen Schulbuchverlag, glaube ich, war das. Und da gibt es hier auf diesem Bild mit der Familie, da steht dann irgendwie so, Dingsbums weiß, das Virus kam aus China und hat sich von da weltweit verbreitet, ist die Formulierung. Und das wurde dann von Leuten halt bemängelt und die haben das jetzt wohl tatsächlich in der nächsten Auflage von diesem Buch dann irgendwie rausgenommen mit diesem, das Virus kam aus China. Also eine vollkommen neutrale Formulierung, aber das ist natürlich alles fui, ne, dass man das irgendwie sagt, dass das aus China gekommen ist, obwohl es aus China gekommen ist. Also ich meine, was meint ihr denn, wo das sonst hergekommen ist? Also wenn ihr meint, es wäre falsch, das zu sagen, dass das aus China gekommen ist. Also ich kann es mir nicht erklären. Aber ja, das ist halt fui und man hat irgendein anderes Land genannt und hat gesagt, es wäre schlecht. Das ist halt nicht mit Nazi-Hintergrund. Und ja, deswegen. Und in Kinderbüchern darf ja niemals eine politische Message drin sein, ne? Nie. Kicher. Ja, ist das eine politische Message, wenn man sagt, das Virus kam von da? Das wird ja als solche bezeichnet. Bei den Kindern aber, glaube ich, nicht so an. Am Ende küsst der Frosch noch die Tigerente, ohne sie zu fragen. Ja, das kommt noch. Ja. Empfehlungen in Krisenzeiten. Welche Inhalte machen die Empfehlungsalgorithmen von YouTube sichtbar? Funk, ARD und ZDF und noch irgendwas? Das ist im Endeffekt eine Untersuchung oder eine Studie von der RWTH Aachen und noch ein paar anderen Medienjournalisten. Und da geht es im Endeffekt darum, die haben sich drei Themenfelder ausgesucht, Flüchtlingskrise, Corona und Klimawandel und haben sich da ein paar Videos rausgesucht, die deren Meinung nach Desinformation ist. Das muss jetzt jeder selber bewerten. Also am Ende ist auch die Liste angefügt. Also es geht halt, ja, Bill Gates kapert Deutschland, KenFM beispielsweise oder Tamara Wernli oder Deutschland Kurier, RT Deutschland, österreichische Alternative. Echt, die haben die Wernli hier drin erwähnt? Ja, also die haben ein Video von, wo sie wohl, Moment mal hier, wieso schaden Klimaschützer der Umwelt? Kanal Tamara Wernli. Das ist eins der Videos, worauf die ihre Untersuchung. Wenn du ganz nach unten scrollst, auf der letzten Seite, da ist die Liste. Okay. Oder auf der vorletzten Seite, ja. Ja, die Tamara überschreitet ja vielleicht schon die Größenordnung der Unerheblichkeit oder so. Ja, und was sie im Endeffekt gemacht haben, ist, die haben ganz oft ausprobiert, okay, wenn wir uns die Videos ansehen, welche Videos werden empfohlen, welche Kanäle werden empfohlen, wird was zu den Themen empfohlen, empfehlen die Kanäle nur sich selber und so weiter und so fort. Und da wurde also drei oder vier Klicks weiter, wurde das dann auch weitergeführt immer. Und dabei ist herausgekommen, dass, ja, also der Empfehlungsalgorithmus an sich selber, wenn man nicht abonniert ist und keine weitere Interaktion hat, führt nicht dazu, dass man solche, in Anführungszeichen, Desinformationsvideos weiterhin empfohlen bekommt. Von ja, der das ist sehr, also, sehr ganz im Gegenteil ist es sogar so, dass es erfreulich ist, dass das es ist bemerkbar ist, die Autoren das hier sagen, dass die Empfehlungsalgorithmen sogar autoritative Quellen empfehlen, so wie ARD, ZDF, ja, oder ja. So macht der Algorithmus von YouTube öffentlich-rechtliche und etablierte Medienanbieter überdurchschnittlich oft sichtbar. Juhu! Ja, sag ich doch. Wir sind nur von ARD zu Funk, zu Arte, zu ZDF und zurückgeläutet irgendwie. Ja. Wenn du es denn mitmachst. Ja, obwohl insgesamt nur 6% der untersuchten empfohlenen Inhalte aus potenziell desinformativen Kanälen stammten, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, in dieser Blase zu bleiben, wenn ein desinformatives Video als Startpunkt diente. So, also die haben halt, einmal sind die von den Videos ausgegangen als Startpunkt und haben geguckt, was wurde weiterhin empfohlen, und dann haben die halt quasi ein Thema eingegeben, was ähnlich war wie der Videotitel von denen, und haben geguckt, ob diese Videos empfohlen wurden dann. Das waren nur ein paar bestimmte Leute, die immer das gleiche gucken wollen oder so. Also die werden, die passt aus meiner Sicht überhaupt nicht rein, diese ganze Liste hier. Zumal, also ich weiß nicht mehr genau, ob das dieses Video von ihr war, aber ich habe auf jeden Fall schon ein Video gesehen, wo sie irgend sowas besprochen hat, wo sie da ganz klar gesagt hat, dass sie das alles glaubt mit dem Klimawandel und so. Und dass das gar nicht der Punkt ist. Also, keine Ahnung. Finde ich ein bisschen komisch. Nicht, ne? Könnte man die Diskussion auch ein bisschen ehrlicher machen. Ja, also, na gut, ich meine, bei der ganzen Sache ist ja nichts rausgekommen, außer, ja, okay, das stimmt halt nicht, dass YouTube Radikalisierung fördert, ganz im Gegenteil, die setzen das sogar konsequent um, dass die halt eher auf etablierte Medienquellen hinweisen. Ja, schön. Ja, es stimmt noch nicht mal bei Amazon, dass sie dir Bücher empfehlen, die irgendwie ähnlich sind wie das, was du dir ausgesucht hast oder so. Noch nicht mal da stimmt das so richtig, weil die findest du nämlich auch alleine. Ja, es gab ja mal eine ähnliche Studie, da ging es auch darum, ob YouTuber radikalisieren, zwar im amerikanischen Raum, die ist überraschenderweise zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Ja, aber nicht dieses Ding von der New York Times, oder? Weil das war ja ganz furchtbar. Da hatten sie auch den Rubin und die ganzen Leute da dabei und behauptet, die radikalisieren alle. Das ist nämlich nicht zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Nee, es war eine Berichterstattung. Ich meinte jetzt eine Untersuchung, die entweder im Vorfeld oder daraufhin eingeleitet wurde. Sorry, ich habe es jetzt schon geschlossen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe den Namen nicht mehr im Gedächtnis. Ja, hier Abgeordnetenwatch schreibt über die Philipp Amthor-Geschichte, über seine Affäre, die er hatte, dass das jetzt irgendwie sozusagen ins Eingemachte geht. Denn es geht um, hier haben sie ein Lobbyschreiben, das er wohl geschickt hat an Innenminister oder Wirtschaftsminister, dass man doch mit der Firma da primär was machen könnte oder so. Also so eine Art Empfehlungsschreiben, das er da abgeschickt hat. Und das wollen sie partout nicht rausdrücken. Deswegen muss Abgeordnetenwatch jetzt klagen, beziehungsweise Augustus Intelligence klagt dagegen. Nee, ja, Augustus Intelligence, auf die berufen sie sich wahrscheinlich dann, dass sie das nicht rausgeben, so nach dem Motto, da sind deren Geheimnisse irgendwie mit, also so nach dem Motto, wir müssen eigentlich Transparenz machen, aber hier ist ja dann noch wer quasi mit im Spiel, bei dem wir nicht Transparenz machen müssen, und deswegen müssen wir jetzt keine Transparenz machen. Ha, ha, ha. Ja. Und soweit ich das verstanden habe, klagen hier Abgeordnetenwatch und fragt den Staat jetzt dagegen. Genau, die lassen sich das aus der Nase ziehen sozusagen, das wird noch ein bisschen dauern. Und dann schauen wir mal, ne? Vielleicht ist der Amthor bis dahin ja wieder im Bundestag, dann hat er, glaube ich, so wieder seine Pension sicher, wenn er da zwei Perioden ausgehalten hat. Ja, und so von hinten durch die Brust ins Auge kommt plötzlich auch eine Ausweisverpflichtung auf uns zu, offensichtlich im Internet. Hier haben sie einen gefragt von Mailbox.org nach seiner Meinung dazu. Und der erzählt unter anderem, dass sich da jetzt kurzfristig dann doch die Vorstellungen irgendwie geändert hätten. Vorige Woche publik gewordene Liste, mit der Bundesminister Seehofer den Regierungsfraktionen einen massiven Ausbau der Überwachungsauflagen bei der laufenden Reform des Telekommunikationsgesetzes nahelegen will, bringt Bürgerrechtler und Provider auf die Zinne. Ja. Die Rede ist von einer Personenvorratsdatenspeicherung und einem maßlosen Angriff auf die Kommunikation und Meinungsfreiheit. Ja, wie gesagt, erzählt er eben, dass sich da die Vorstellungen geändert hätten. In der Begründung zur Telekommunikationsreform heißt es, dass Anbieter von E-Mail- und Messenger-Diensten zwar künftig mit erfasst werden, sie sollen aber ausdrücklich nicht gezwungen werden, Bestandsdaten wie Name und Anschrift extra zu erheben. Lässt sich auf so einen Hinweis bauen? Zu einem Gesetz, ist die Antwort, gehört stets eine Erläuterung, die auch von Gerichten zur Auslegung herangezogen werden kann. Ursprünglich habe ich aus einer Klausel die Option einer Pflicht zur Datenerhebung herausgelesen, aber nachdem der Gesetzgeber in der Begründung mit Blick auf E-Mail-Anbieter ganz eindeutig schrieb, eine Erhebungspflicht ist nicht vorgesehen, kam ich davon ab. Im Vertrauen auf diese Aussage haben wir diesen Punkt in der Anhörung nicht mehr thematisiert. Umso merkwürdiger, wenn Horst Seehofer bereits anderes vorhatte. Ja, also, ich weiß nicht, ob sie das verabschieden, aber Es geht hier um Identifizierungsmerkmale wie Namen und Adresse und so weiter. Sie spielen auf Formulierungshilfe Seehofers für die Koalition an, wonach Diensteanbieter doch gezwungen werden sollen, Identifizierungsmerkmale von Nutzern nicht nur zu erheben, sondern auch zu verifizieren und im Einzelfall den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen. Fühlen Sie sich getäuscht? Definitiv, antwortete der von Mailbox.org, das ist schon ein starkes Stück und ein Schlag ins Gesicht der Ausschussmitglieder und Sachverständigen. Offensichtlich wollte Seehofer seine Pläne gar nicht von Experten beleuchten und öffentlich diskutieren lassen. Das ist undemokratisch und so wird Ausschussarbeit zur Farce. Ja. Und so weiter und so fort. Also die wollen jetzt offensichtlich durch die Hintertür irgendwie so eine Ausweisungspflicht einführen und Vorratsdatenspeicherung für, keine Ahnung, einen einzelnen Anschluss wahrscheinlich oder auch eine einzelne persönliche Identität, die man dann immer, je nachdem wo man ist, dann neu anmelden muss oder so. Also mein Eindruck davon ist, dass das Internet jetzt zu so einem Arbeitsnetz gemacht wird und der Spaß langsam rausfliegt. Aber, ja. Ja, die Rückkehr der Netzsperren. Wieder ein etwas zielführenderer Artikel von Netzpolitik.org nach sehr vielen Fehlgriffen. Es geht im Endeffekt darum, dass die Internetprovider Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, Mobilcom, Debeltel 1 und 1, ein paar kleinere, und die Musik- und Filmrechteverwertungsindustrie haben jetzt quasi ein Agreement getroffen und eine Clearingstelle Urheberrecht im Internet eingerichtet. Die ist noch nicht voll besetzt und deswegen arbeitet sie noch nicht, aber sie funktioniert dann folgendermaßen, dass die Rechteinhaber, sei es eine Musikindustrie, sagen kann, hier, Deutsche Telekom, da gibt es eine Seite, die strukturell urheberrechtsverletzende Inhalte hat. Ja, das Geschäftsmodell von denen basiert darauf, dass sie massenhaft unser geistiges Eigentum monetarisieren, indem sie Werbung schalten oder sowas. Und deswegen möchten wir jetzt, dass, wenn die Leute die Internetadresse von denen in ihre Browser tippen, dass die von euch nicht mehr auf die Webseite geleitet werden. Das ist dann halt quasi ein DNS-Rerouting oder ein DNS-Block. Ne? Und das ist das, was gesetzlich vorgeschlagen wurde vor 10 Jahren im Zusammenhang mit illegalen Tätigkeiten, Kinderpornografie und solchen Sachen. Und die private Rechteverwertungsindustrie hat sich jetzt halt quasi gedacht, wir machen das doch einfach privat. Und die wollen ehemalige Bundesrichter quasi in ein Gremium einführen und dann soll über diese Anträge entschieden werden. Und die Provider haben gesagt, ja, wenn das Gremium sagt, dann blocken wir die Sachen auch und wir sind ja ein Privatunternehmen und deswegen dürfen wir das alles machen. Wir fragen natürlich nochmal bei der Bundesnetzagentur vorher nach, ob wir das auch wirklich dürfen im Einzelfall. Aber ja. Die Netzsperren, schön, ne? Die Wortfilter und so weiter, das kommt jetzt doch. Also 20 Jahre gegen gewährt oder ein bisschen mehr. Und jetzt kommt es dann doch, wie es aussieht. Ja, ein kurzer Blick auf die Bundeszentralbank, auf die Europäische Zentralbank. Es laufen ja derzeit mehrere geldpolitische Instrumente, ja, wie das Pandemic Emergency Purchasing Program, ja, und andere, wie das Asset Purchase Program, die wurden jetzt wieder verlängert, wie es ursprünglich gedacht war. Ja, es wurde zwar gesagt, okay, bis die Pandemie zu Ende ist, aber so 2023 nehmen wir uns das Recht, die ersten Assets wieder in den Markt zurückzugeben. Was da ja im Endeffekt passiert ist, dass die Europäische Zentralbank auf dem sogenannten Sekundärmarkt Wertpapiere kauft, die unbedingt nicht so leicht handelbar sind auf dem Wertpapiermarkt, weil die Unternehmen in Schwierigkeiten geraten sind, vielleicht wegen der Pandemie. Und die Europäische Zentralbank hält die dann so lange, bis es den Unternehmen wieder besser geht und verkauft sie dann in ein paar Jahren wieder. Das ist die Idee, die dahinter steht. Ja, und das ist natürlich verlängert worden. Die ganzen Einlagefazilitäten, Zinssätze sind gleich geblieben, Aber eine Sache, die ich noch mal ganz kurz erklären wollte, weil die neben der Sache, dass die Europäische Zentralbank private Wertpapiere kauft, was eigentlich ein Unding ist, sollte nicht passieren, aber ist ja mittlerweile Normalität, das auch eine sehr krasse Sache ist. Und da geht es um die Targeted Long-Term Refinancing Operations. Die gehen jetzt im Endeffekt in die vierte Runde, also die dritte Runde wurde verlängert. Das ist auch so ein eigentlich nur auf 6 Monate ausgelegtes Notfallinstrument gewesen, was jetzt quasi auch zum Alltag gehört seit mehreren Jahren, seit 2016, glaube ich. Und was da im Endeffekt passiert ist, die Europäische Zentralbank sagt den privaten Geschäftsbanken, wenn ihr nächstes Jahr mehr Kredite an Unternehmen und Privatpersonen ausgibt als letztes Jahr, dann habt ihr einen Vorteil. Und zwar könnt ihr 30% von der Kreditsumme, die ihr dort ausgibt, die könnt ihr bei uns nochmal als zusätzliche Kreditfazilität ziehen. So, und zwar zu Sonderkonditionen und zwar zu 0,5% unter dem Marktzinssatz, unter dem Einlagefazilitätenmarktzinssatz. Und der liegt bei minus 0,5%. Das heißt, die Banken können 30% von allen Krediten, die sie an ihre Kunden angegeben werden, als kostenlosen Kredit, den sie noch mit 1% von der Zentralbank bezahlt bekommen, von der Europäischen Zentralbank ziehen. Und das ist jetzt auch nochmal weiter verlängert worden. Da sind wirklich Gelder im Umlauf, die sind unglaublich, alles mit dieser ganzen Pandemie gerechtfertigt. Die Frage ist wirklich, wenn das irgendwann mal wieder zurückgefahren werden soll, was dann mit dem ganzen Geld passieren soll. Die Europäische Zentralbank macht das ja, um den Geldfluss zu stabilisieren und um irgendwie Inflation anzukurbeln. Die sagen ja, beispielsweise das APP-Programm soll soll so lange bestehen bleiben, bis das Inflationsziel von nicht ganz, aber fast 2% erreicht ist. So, und ja. Wenn sie Minuszins machen können, dann brauchen sie eigentlich keine Inflation mehr. Ja, ja, also auf diese LTROs, auf diese Targeted LTROs, ja, also quasi auf 6 Monate begrenzt, aber werden derzeit de facto dauernd verlängert und neu aufgestockt. Das ist eine Sache, über die sehr wenig geredet wird und wo meiner Meinung nach einfach sehr viel Risiko ist. Weil, wenn man sich überlegt, man kriegt, wir reden da wirklich von Summen, die sind unglaublich, die Europäische Zentralbank den Banken einfach zur Verfügung stellt und die können damit machen, was sie wollen. Ja, und manche Banken machen das Beste der Welt und zwar nehmen die das Geld, kriegen 1% Zinsen gezahlt dafür, dass sie sich das Geld ausleihen und hinterlegen das dann bei der Zentralbank und kriegen dann nochmal 0,5%, weil sie es dort zahlen dann 0,5%, weil sie es hinterlegt haben, aber machen das einfach und haben gar kein Risiko, müssen das gar nicht als Kredit ausleihen. Und ja gut, wenn man jetzt weiß, wie das... Ja, und eine Sicherheit müssen sie auch nicht ausfordern. Nochmal, 30% der gesamten ausgegebenen Kreditsumme von europäischen Banken kriegen die derzeit extra von der Europäischen Zentralbank als Sonderkredit gestellt, den sie auch noch bezahlt bekommen dafür, dass sie den in Anspruch nehmen. Das ist unglaublich. Was sie sich nicht alles ausdenken. Ja. Und ja, weil es ja heute der internationale Aktionstag gegen Staudämme ist, wie gesagt, kein Witz, ist tatsächlich so, reden wir nochmal über den Renaissance-Staudamm. Der Renaissance-Staudamm in Äthiopien würde im Endeffekt einen Großteil des Wassers abklemmen, der nach Ägypten fließt und dort für krasse Dürre sorgen. Wir reden über Einbußen bis zu einem Drittel der gesamten Trinkwasserversorgung von Ägypten. Und das ist deswegen natürlich da ein kleiner Spannungsherd derzeit. So, zwischen Ägypten und Äthiopien. Bitte? Kann man das Wasser aus Israel machen in Ägypten? Ja, das ist der ganz natürliche Fluss des Wassers vom Nil. Der kommt einfach von da. Und da würde einfach so viel Wasser abgeklemmt werden. Das ist so. Und das Problem ist, die Äthiopier haben das einfach weitergebaut und es soll in Betrieb genommen werden. Ja. Und einige weitere haben halt auch schon an einige weitere Länder mit weiteren Ländern Kooperationen geschlossen. Und die Ägypter haben halt gesagt, wir können das nicht akzeptieren, dass ein Drittel unserer Trinkwasserversorgung einfach weg ist. Und ihr davon wirtschaftlich profitiert, das ist gegen internationale Verträge und so weiter und so fort. Und Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, das hat wirklich Krisenpotenzial in der Region. Und deswegen ist die Europäische Union jetzt hingegangen, weil wir sind ja die Knights in Shining White Armor und haben jetzt im Endeffekt einen Deal mit Ägypten abgeschlossen, dass das Ganze erstmal friedlich geregelt wird, was schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir reden ja im Endeffekt von einer Militärdiktaturregierung. Ne? Der erste Impuls von so einer Regierung sollte allen Leuten klar sein. Ich wundere mich sowieso. Ja, man kann es nur den Äthiopiern so schlecht übel nehmen. Derzeit haben, dass wir so wenige Grenzkonflikte haben. Aber es sieht so aus, als ob die Europäische Union Ägypten und alle anderen Beteiligten jetzt mit so vielen schönen Subventionen und Handelsöffnungen beglückt, dass es da dann im Endeffekt zu einem friedlichen Konflikt kommt. Und ich bin mal wirklich gespannt. Das wird dann wahrscheinlich bald eine neue große Ankündigung geben, eines neuen EU-Mittleren Osten Green New Deal-Paketes oder irgendwie sowas, um diese ganze Situation zu bereinigen. Weil das ist alles noch relativ neu, was da passiert, und da wird halt noch verhandelt, worum es geht. Aber wir reden da wirklich um so massive, riesige wirtschaftliche Interessen und einfach geologische, geografische Interessen. Ja, ich meine, dass es wirklich interessant wird, wie viel Europa sich das kosten lassen wird. Hey, Abdul, unsere Kinder verdursten. Ja, aber wir haben Abkommen mit EU und kriegen jetzt Geld. Ja, wird sicher funktionieren. Ja, ich meine, wenn technisch gesehen der Staudamm in Betrieb geht und das ganze Wassermanagement mit den anderen kleineren Staudämmen, die da immer Teil des Systems sind, wirklich funktioniert, dann fehlt einfach wirklich ein Drittel des Wassers. Das fließt dann einfach nicht mehr nach Ägypten rein. Da könnt ihr euch überlegen, was das für den Nil bedeutet. Und ja, man könnte mal eine große Kläranlage bauen oder so, ne? Dann hat man das vielleicht wieder für beide. Ich denke eher, dass die Ägypter dann ein paar Militärflugzeuge dahin schicken und den Damm einfach klein machen, und das will die EU wahrscheinlich verhindern. Aber ja, das ist ja das, was ich seit Anfang an sage. Das sehe ich halt da wirklich als, das ist einfach so eine krasse Situation. Ne? Ich kann es nicht überbetonen. Ein Drittel des gesamten Wassers. Friedensnobelpreis für den Präsident von Äthiopien. Nicht schlecht. Okay. Ja, Hashtag Tigerenten und Froschgate. Diese Woche noch, genau. Die Frau Bücker hat hier geschrieben, also sie hat sich aufgeregt, weil dieses Bild, was wir hier gerade sehen mit der Tigerente und dem Frosch von dem Janusz, dem Zeichner, der ja diese Woche 90 Jahre alt geworden ist. Und sie sagt hier, ehrlich gesagt habe ich mich in diesem Moment wahnsinnig geekelt und gedacht, what the fuck did I just read? Das kann nicht im Ernst eine Kindergeschichte sein, dass eine Figur an einer schweigenden Figur sexuelle Handlungen vornimmt. Und die sexuelle Handlung ist dieser unschuldige, ja, gespitzte Lippenkuss hier auf die Nase von der, ja, nicht lebendigen Tigerhände. Also. Das muss man verstehen. So ein Frosch ist reines Instinkt hier. Ne? Die machen das eben so. Ich frage mich halt, in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob Theresa Bücker ihr Kind denn schon mal geküsst hat, bevor es sprechen konnte. Weil dann wären da Haftstrafen, denke ich, angesagt. Ja, aber sie kann das nicht, weil sie ist eine Frau. Der Frosch ist vielleicht auch eine Frau. Guck mal, der hat doch so blau geschminkt oben am Auge und lange Wimpern. Ja, stimmt eigentlich, ja. Aber das ist ja, jetzt hast du ihn gegendert. Das ist Hass, glaube ich. Nee, der Frosch ist non-binär. Ja, und ich wollte auch sagen, hier der Alex, der hat uns ja gewarnt vor den Fröschen. Und deren Sexualität, aber wir wollten vielleicht nicht. Vielleicht sind das beides männliche Wesen, und das Wasser hat den Frosch schwul gemacht. Wir wollten das ja alle nicht hören, ja. Ja, zum Thema Janosch und dem Nichtverstehen von Aufgezwängtem und so habe ich hier noch diesen Klassiker. Der gute Mann hat sich ja auch ganz viel mit Kritik der katholischen Kirche befasst, unter der er ja wohl ziemlich gelitten haben soll. Und dieses Bild gibt es hier zum Beispiel von ihm, wo wir hier das Kind bei der Taufe sehen und der Pfarrer hämmert dem Kind da so ein Kreuz in die Brust. Damit die Seele auch sicher beim Herrn landet. Ja. Boah. Also ich verstehe überhaupt nicht, was Frau Bücker wieder. Aber gut, in den Kopf von Frau Bücker reinschauen ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie in den Nietzschischen Abgrund. Aber diese Zeichnungen sind ganz schön schlecht, oder? Das nennt man Kunst, Mamon. Ach, come on. Oder Stil oder wie auch immer. Ich meine, wenn es schlecht wäre, hätte er wohl kaum hunderttausende Bücher verkauft. Wieso nicht? Sieht man doch. Ja, keine Ahnung. Er hat irgendeinen Nerv getroffen, auf jeden Fall. Ja. Und über Kunst lässt sich da ja nicht streiten. Also, die Geld ist auch nicht. Will ich auch nicht. Ich die Geld ist ja auch niedlich, ne? Also, normalerweise. Ist einfach vielleicht auch. Ja. Aber die Ente hasst er. Ich habe gerade ein Interview, aber das ist schon 10 Jahre alt oder was. Das ist, glaube ich, im Spiegel war es oder so. Er hasst die Ente, weil er hat die irgendwann mal die Rechte an der verkauft, um sich seine Rente zu sichern. Und seitdem wird halt mit dieser Ente jeder mögliche Merchandise-Schindluder betrieben. Und, ja. Aber gut, da sage ich ja selber schuld, ja, noch Schätze vielleicht nicht verkaufen. Das stimmt, ist auf jeden Fall deutlich häufiger zu sehen als der Frosch, ne? Naja, wenn sie da Geld mitmachen können. Ja, Kapitalismuskritik hier, Weltraumaffen, was ist los? Naja, Weltraumaffen riechen von oben bis unten nach Bananen. Genau. Sozialisten dürfen nichts verkaufen außer ihre Arbeitskraft. Ne? Alles andere ist. Ja, geht in den Wald und esst einen Käsekuchen. Ja, aber bitte. Bitte nix aus dem 3D-Drucker ausdrucken, was nicht. Ne? Genau. Druckt vor allem keine bösen Hassworte aus, weil Worte führen zu Torten. Volontär. Warum haben die Araber kein Brot? Weil sie Kamel haben. Ja. Ab in den Wald. Den kenne ich auch gar nicht. Echt? Den kennst du nicht? Nee, den kenne ich nicht. Alt wie die Welt. Ja, ich bin wahrscheinlich zu jung dafür. Auf Basis verlassen. Das kann sein. Ja. Obwohl, ich habe auf Twitter einen schönen gelesen die Woche von dem so, ich war vorhin im Supermarkt und da hatte eine alte Frau 46 Cent zu wenig für ihren Einkauf. Da war ich natürlich freundlich und habe ihr geholfen, die Sachen zum Regal zurückzubringen. Genau. Da habe ich sehr drüber gelacht. Schwiegermutter, was stehst du denn draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Ja, genau. Ah, das ist gemein. Ist ja ein Witz der nächste Woche wieder. Ne? Wald, Freiheit. Kindern nicht. Und all diese Dinge. Genau, nicht kindern. Ja. Fördert, was ihr feiert, was ihr schadet. Keine Holzenden küssen. Wenn ihr nicht 100% wisst, dass die einverstanden sind. Keine kulturmarxistischen Merkel-Partys feiern. Ne? Gibt's was? Ja, das gibt es an den Ufern des Nils. Das ist voller Hirngespinst. Das ist im Reichshauptslamm. Reichshauptstadtslamm. Ja. Macht's gut. Wiederhören. Nächste Woche. Lasst euch nicht von der ARD den Stream abklemmen. Ich glaube. Die Säcke, ne?